Fünf Gründe, warum Identitätspolitik so attraktiv ist. Die Überwindung von Analyse der Fakten. Das ist ein einfaches Brillen oder Linsen aufsetzen. Bestätigung von existierenden Vorurteilen. Die Verschüttung persönlicher Verantwortung. Lebt von pseudo-intellektuellem Jargon und verleiht dir einen unverdienten Heiligenschein. Und deswegen ist es allgemein sehr beliebt, sich einfach nur eine Identität zuzuschaffen. Und wenn ihr euch dann überlegt, hey, es gäbe so eine Strelochka und die könnte man Povoraciwat, dann erinnert euch Strelochka ne Povoraciwajetsa. Wisst ihr Bescheid. Lernt Russisch, dann versteht das. Was heißt Fernsehverbot auf Russisch? Gulag. Netflix. Netflix. Nein, Netflix ist besser als Gulag, ja. Gulag und Arbeit, Netflix und Chill, weißt Bescheid. Naja, wir sind wieder da. Hallo, willkommen. Danke, dass ihr da seid. Ab geht's. Hallo, Kinder. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Oh. Ja, und mit den Weltraumaffen ist auch Eleanor Robertson am Start. Eleanor Robertson, erzählt uns die traurige Geschichte darüber, dass sie nicht gut ist beim Videospielen. Ja. Und sie ist deswegen der Meinung, wie man es von der Guardian-Journalistin eigentlich auch erwarten kann, dass sich Videospiele deshalb ändern müssen. Sie erzählt uns dann von ihrer Kindheit und dass sie da eigentlich nicht viel gespielt hat, weil sie waren zu arm. Und ihre Eltern das doch gar nicht erlaubt. Es ist einfach der Druck des Controllers, dass du deine menschliche Größe auf einen Input reduzierst und dann Regeln da sind und du nicht einfach tun kannst, was du willst, wie im normalen Leben, wo du alles tust, was du willst und irgendwie nicht wirklich was bei Raum kommt und dann Spiele spielst und dann wollen die dasselbe und es ist, Papa, lass mich in Ruhe. If the game is popular or a couple of years old, there have invariably been people trying to get out of the same tricky spot. The other invariable part is that one person, and often many, will reply to the asker, just get good. Get good. This basically means, try harder, you lazy piece of shit. Or, if you're reading it very generously, you can do it, mate. Keep pouring hours of your finite existence on this earth into achieving the millisecond perfect muscle twitch reaction that will enable you to beat this cartoon nemesis that looks like a cross between a bad buck and a rum ball. I find this response baffling. I don't want to get good at video games. I play games for purely escapist reasons. And part of what I'm trying to escape is the relentless pressure to improve myself. Ja, ne? Also wenn ich jemanden auf der Straße sage, hey, bitte sei ein guter Mensch und lerne gut zu sein, lerne in der Schule und dann hast du ein gutes Leben, bist erfüllt und glücklich, dann heißt es Dankeschön. Aber wenn es um Videospiele geht, dann ist es sehr schlimm. Ja, dann ist das ja, ist Unterdrückung. Ja. Es ist schlimm. Wie kann man einer Person sagen, dass sie etwas nicht so gut macht, wie sie es findet? Das ist schlimm. Das ist, nee. Jeder, der Ziff generell, also jetzt Ziff 5 oder 6 oder 2, nicht auf Gottheit spielt, ist Untermensch. Das ist meine Meinung dazu. Also, ich meine, wie kannst du dich hinsetzen und sagen so, hey, ich bekomme gesagt, get good. Und dann geht es dir unter die Haut. So, wieso kannst du dich nicht hinstellen und sagen, ist mir egal? So. Wisst ihr was? Aber ich will keine Sonnenbrille tragen, wenn ich in die Sonne schaue. Die Sonne soll dämpfer werden, okay? Die soll gedimmt werden. Ich will einen Dämmer haben für die Sonne. Und nur ich soll die Sonne kontrollieren und niemand sonst. Sonne. Ja. Und wehe, du kommst hin und sagst, hey, guck auch einfach nicht hin. Oder wenn es dir nicht gefällt, keine Ahnung, mach dein eigenes Ding. Ja, nein. Nein. Ich meine, weißt du, das Ding ist halt, wenn du jetzt ein Videospiel spielst, klar musst du nicht super gut drin werden, aber ist es denn nicht angenehmer, einfach nur Fernsehen zu gucken? Also und da sind wir bei dem Punkt, wo es heißt, ja, 50% der Spieler sind weiblich. Ja, wenn die Einstellung, ich möchte nicht unbedingt gut da drin werden, halt weit verbreitet ist in einem Segment, dann kann man da halt nicht unbedingt von Gamer sprechen, weil ein Gamer, der verbringt halt 15 Stunden Minimum pro Woche mit dem Spaß und er wird halt gut. Also. Ja, aber ich will nicht lesen lernen müssen, okay, Abel? Ich will nicht diesem Druck ständig ausgesetzt werden, ja? Und weißt du, sie sagt, sie verbrät Lebenszeit damit. Ich finde es viel schlimmer, wenn du ein Spiel spielst und nicht versuchst, gut zu werden. Also, ich finde, viel mehr Lebenszeit verbrennt man, wenn man Artikel für den Guardian schreibt. Über Hobbys, die andere Leuten Spaß machen. Wenn mehr Leute wie sie da wären, wären Spiele mehr wie Filme. Das ist einfach... Wenn die Nachfrage bestünde, und sie besteht ja, es gibt ja Visual Novels, es gibt ja Spiele, die eben nicht in dieses Get-Good-Schema passen. Da gibt es genug von inzwischen. Das hier ist Rumgeweine auf hohem Niveau und das Ausnutzen der Unwissenheit des Lesers darüber, wie der Markt wirklich aussieht. Und ich möchte kurz noch darauf eingehen, dass sie sagt, sie benutzt Spiele für Eskapismus. Wo kommen wir denn dahin? Wenn jetzt hier, sie weiß doch wohl, dass das Private politisch ist, dass Spiele erwachsen werden müssen und dass Spiele Werkzeuge sind, um kleinen Kindern Gedanken in den Kopf zu setzen. Wenn sie jetzt hier mit Eskapismus an... Wer ist sie? Gamergate oder was? Sie hat bestimmt noch niemals eine Frau belästigt. Ich kann sie nicht ernst nehmen. Und deine Standards, OPEX. Ja, ne? Und apropos Lebensverschwendung, irgendwie mehrere Stunden am Tag einen Sonntagabend zu genießen, da mit Leuten zuzuhören, wie sie Sachen durchlabern, das ist auch Lebensverschwendung. Also. Ja, aber alles ist Lebenszeitverschwendung. Ich weiß nicht so, die Leute können nicht raffen. So, wähl irgendwas aus und sei glücklich, was du machst. So, und mach dir nicht einen Kopf drüber, mit was du dein Leben verschwendest. Weil die wenigsten werden am Ende ihres Lebens zurückgucken und sich sagen, hey, ich habe alles richtig gemacht und immer alles genossen. So. Also ich, meine Güte. Hier haben wir einen Artikel, Relationships of Gender Differences in Preferences to Economic Development and Gender Equality. Ja, wenn du etwas runterscrollst, Chris, sehen wir da eine ganz schicke Grafik, die sozusagen die Gender-Gleichheit auf der Karte einfährt und das halt auch mit der ökonomischen Entwicklung zusammennimmt. Und ich meine, das ist ein Fakt, den wir hier alle paar Mal irgendwie rumwerfen. So, also ich glaube, Stammhörer hören das wirklich alle 3-4 Streams. Und der Artikel selber bringt halt noch ein paar andere interessante Fakten dazu. Wenn man noch etwas weiter runter scrollt, sieht man auch, wie sich sozusagen mit ökonomischer Entwicklung und Gendergleichheit verschiedene Elemente innerhalb der Gesellschaft verändern, so wie Altruismus, Vertrauen, positive Reziprozität, negative Reziprozität und halt Risiko nehmen, Risk-Taking und halt Geduld. Und ich fand das irgendwie ganz interessant, wie halt da der Ausschlag sich verändert. Also mit Gender Equality hast du mehr negative Reziprozität, also mehr Menschen sind rachgelüstig, so, also das fand ich ganz interessant. Die Menschen neigen zu mehr Risiko. Wahrscheinlich sind es die Männer, die dann, wenn ein Weibchen bereits Ressourcen hat, noch mehr Ressourcen halt beisteuern müssen, um halt irgendwie als nutzvoll angesehen zu werden. Altruismus geht hoch, fand ich ganz interessant und halt Patience, also Geduld. Ja, ganz interessanter Artikel. Also. Ja, aber ich verstehe nicht, also oben rechts in der Grafik, Deutschland und Japan sind unterhalb des Mittels, verstehe ich das richtig? Mhm. Aber Österreich ist da oben in dieser Spitzengruppe, das will mir nicht so ganz einleuchten irgendwie, wie das zusammenpasst. Ich meine, dass Schweden da oben ist und Kanada, die USA, okay. Da muss man sich ja im Detail den Datensatz angucken. Also auf Zuruf habe ich das leider auch nicht im Kopf, warum die dort angekommen sind. Also, Das ist dieser Gender Difference Index. Das ist quasi wie hoch die hier in dieser Größenordnung angesiedelt sind. Aber wie kommt denn dann Deutschland hinter Japan? Japan hat noch viel fester gefügte Regeln da eigentlich. Naja, viel Unterschiede dann wahrscheinlich. Wenn der Difference Index dann größer ist, dann. Ja, aber ganz oben sind ja die Musterschüler. Also Sweden, Kanada und so. Naja. Es gibt ja dieses ja, Gefängnisinsassen-Dilemma-Spiel, wo es darum geht, dass halt zwei Menschen einen psychologischen Versuch, die kommen halt ins Gefängnis und je nachdem, ob sie kooperieren, kriegen sie eine mittlere Strafe. Wenn der eine den anderen verpfeift, aber der andere kooperiert, kriegt er eine niedrigere Strafe und wenn sozusagen beide verpfeifen, kriegen sie beide die Vollstrafe. Und es ist halt so, ja, in Theory of Mind, in der Psychologie, aber auch in der Ökonomie, in der Verhaltensökonomie, wird halt sozusagen das Prisoner Dilemma Game halt gerne und oft verwendet. Also das findest du auch in fast jedem Buch über evolutionäre Psychologie, für halt, ja, sozusagen Einblicke, wie die Kooperation zwischen Menschen zustande kommt. Und hier ist es relativ interessant, dass konträr zu sozusagen dem Vorurteil, den man dem weiblichen Geschlecht manchmal anheimst, dass die ja wesentlich mehr kooperieren würden und deswegen man sie überall oben in den Firmen braucht und Frauen niemals Krieg geführt haben etc., kommt halt hier bei dem Gefängnisinsassen-Dilemma-Spielen heraus, dass Frauen im Durchschnitt weniger oft kooperieren wie Männer. Und ich finde es ganz interessant. Also war jetzt auch nicht das N ist 2429, das ist jetzt auch nicht so groß und psychologische Studien Das habe ich aber auch schon mal gesehen in einem Video. Das ist allerdings schon ein etwas älteres Video gewesen. Und dieses Experiment war bestimmt irgendwie vor 30 Jahren oder so. Da haben sie das das ähnlich ausgefunden. ja, Dass sie also eher die Kooperation eher abbrechen bei den Frauen. Aber ja, macht auch ein Stück weit Sinn. Also so, das da. Da hat man da auch mal ein Experiment gemacht, wo man Männlein und Weiblein Testosteron und ein Placebo verabreicht hat. Und die halt wussten, dass es Testosteron ist, haben sich mehr aggressiver dargestellt und halt sich aggressiver verhalten. Die halt wussten, dass es Testosteron bekommen haben und die, die es nicht wussten, aber das Testosteron erhalten hatten, die haben sich mehr fair verhalten. Also, das ist dann auch wieder so ein Vorurteil gegenüber dem männlichen Sexualhormon. Ja, in dem Fall ist es aber ein bisschen anders gelagert. Wenn da sozusagen die Neigung einfach besteht, dass sie eher diese Kooperation abbrechen, dann resultiert da ja im Prinzip auch daraus, ja, dass sie das Tit-for-Tat-Spiel nicht so gewinnen oder so. Wie der eine Professor ja gesagt hat, Tit-for-Tat verliert das Spiel schon mal, aber gewinnt in der Regel die großen Kriege oder so. Also. Ja, wortwörtlich, also Tit for Tat ist ja Langzeitstrategie für Überleben. Also. Tja, und bleiben wir beim Testosteron. Hier geht es um Profi-Radsport in Amerika bis auf ein olympisches Niveau. Und zwar ist das ein sehr interessanter Artikel, weil hier werden mal zwei Transgender-Teilnehmer gegeneinander gestellt, die eine etwas abweichende Meinung voneinander haben. Links auf der Seite sehen wir eine Dame und rechts auf der Seite sehen wir eine andere Dame. Das sind beides geborene Männer und das sind beides Profi-Radsportlerinnen. Wobei die auf der rechten Seite ist noch einige Niveaus besser als die auf der linken Seite. Und die Dame auf der linken Seite ist auch eine Professorin für Psychologie. So, und die Kontroverse geht im Endeffekt darum, ja, wie sieht es denn aus, wenn ein gebürtiger Mann mitradeln darf im Frauenfeld? Haben die nicht einen Vorteil dadurch, dass die halt mehr Testosteron beispielsweise haben? Und da gibt es auch eine Regel, dass die Leute ihr Testosteron also ihr Testosteron-Level überprüfen lassen müssen und veröffentlichen müssen, damit das halt den anderen Teilnehmern auch bekannt ist. Und die Dame auf der linken Seite, die Psychologieprofessorin ist, die ist dagegen, wer hätte es gedacht? Und die Dame auf der rechten Seite, die meint halt, ja, das ist Testosteron, das ist halt genauso wie alle anderen Dopingmittel. Es ist ein relativ langer Artikel und ich denke mal, man kann sich die beiden Standpunkte vorstellen. Der eine Standpunkt der Dame auf der rechten Seite ist halt, ja, das ist halt ein Sport, das sollte fair sein und da sollte man, jeder macht den Sport freiwillig und deswegen sollte es halt fair gegenüber den Athleten sein, die teilnehmen. Und die Dame auf der linken Seite meint, nee, das ist ein grundsätzliches Menschenrecht und ja, darauf beruft sich die Dame immer wieder. Ja, das halt, weil sie sich als Frau identifiziert, dass sie natürlich im Spitzenprofisport beim Fahrradfahren natürlich mitfahren darf. Ja, bei dem, im Frauenfeld. Und warum soll die ihr Testosteron testen lassen? Das ist doch, ja. Ja, selbst wenn das Testosteron den, halt, ne? den gleichen Level hat wie bei Frauen, dann heißt es ja nicht, dass das irgendwie keine Auswirkungen hat, weil die sind ja auch mit Testosteron aufgewachsen. Das heißt, die haben im Schnitt mit etwas größerem Körper, mehr Muskelmasse etc. Das Muskelgedächtnis ist auch anders, wenn du, wenn du okay. einfach einmal sozusagen Steroide genommen hast, dann tut sich deine Muskelfasern tun sich also nachweislich so verändern, dass du an ein höheres Maximum drankommen kannst, wie wenn du diese Substanzen niemals eingenommen hättest. Zwar ist das Muskelgedächtnis an sich noch nicht hundertprozentig erklärt, wissenschaftlich, wie es zustande kommt, aber aus dem Profisport kennt man das, dass du innerhalb von 6 Wochen in der Regel 90% deiner Höchstform wieder antrainieren kannst, wenn du nur einmal richtig fit warst. Und dadurch, dass du halt mal am Testosteron dran warst sozusagen und dann Ersatztherapie bekommst, sind deine Muskelfasern schon einfach ganz anders. Also ich kann mir ja schwerlich vorstellen, dass du das wirklich komplett rausbekommst. Also ich lasse mich aber gerne von der Wissenschaft eines anderen belehren, aber ich habe starke Zweifel. Es ist ja fast auch so. Auch im Bundestag, da es hat doch irgendeiner von der AfD, glaube ich, gefragt, ob dann jetzt auch die Männer bei den Frauen mitlaufen dürfen. Und es ist beantwortet so nach dem Motto, beantwortet worden, so nach dem Motto, das ist jetzt zu albern, darauf zu antworten oder so. Ja, natürlich. Es ist ja auch absolut albern. Es ist ja eigentlich die Annahme, dass es irgendein Mechanismus gab, bevor Menschen in Gesellschaften gelebt haben. Ein Mechanismus, der in allen Lebewesen dafür sorgt, dass es irgendwie Überleben geht und Anpassung an die Umwelt und verschiedene Strategien dann ausgearbeitet wurden. Ich weiß nicht. Nee, das ist aber nur eine Theorie. Es ist keine Tatsache, es ist nur eine Theorie, weißt du? Was ich an dem Fall mit den zwei radfahrenden Damen auch interessant fand, ist, dass die Sarah Bearden, also die eher sagt so, ja, wir sollten da eher ein bisschen vorsichtig sein und dass die ist quasi eine Pionierin auf dem ganzen Feld gewesen, dass sie halt als Transgender-Person halt überhaupt das mehr oder weniger hoffähig gemacht hat, dass man überhaupt Fahrrad fahren kann, weil sie es halt auch immer sehr vorsichtig gemacht hat und halt immer darauf geachtet hat, nirgendwo anzuecken und so weiter und so fort. Und genau die Person wird jetzt halt von so einer intersektionalen Professorin quasi attackiert in dem Feld. Das finde ich schon, das ist sehr faszinierend, ne? Wie sich die Lager selber aufessen. Ja. Ja, vor allem, weil es ja auch die TERFs gibt, die transexklusiven radikalen Feministen. So, und das sind dann Frauen, die sagen, dass Männer, die sich dann als Frauen fühlen, keine Frauen sein können, weil die hier, was soll das? So, da ist auch intern so ein Kampf und das wird niemals gelöst werden, weil postmodern. Ja, es gab gerade beim Radsport ja auch noch einen anderen Fall, denn der hat hiermit überhaupt gar nichts zu tun, außer von der Thematik her. Da war es halt so, dass halt ein transgender Mann das Rennen gewonnen hat und die Zweitplatzierte hat gesagt, so ja, das kann doch nicht angehen, das geht hier nicht mit rechten Dingen zu und die Drittplatzierte hat halt das übliche Virtual Signaling von sich gegeben. Weiß nicht, vielleicht ist der Fall auch aufgepoppt bei dem einen oder anderen in den Newsstreams. Fand ich interessant. Ja, das wird sicher noch mehr werden in Zukunft. Da können wir uns noch ein paar Mal drüber unterhalten. Ja, leider ja. Ja, hier haben wir einen etwas alten Artikel. Der ist, ich sag's direkt von vornherein, der ist aus dem Jahr 2010, 8 Jahre alt. Ich habe mir den durchgelesen und es wird halt auf sehr viele übliche Talking Points der MRA, also Men's Right Activist Bewegung, wird halt angespielt. Es geht halt um die Themen wie Familien sich zusammensetzen und wie Männer benachteiligt sind gesellschaftlich und was halt beispielsweise den Scheidungsfall angeht oder auch einfach zivilisatorisch, wie es früher gelaufen ist. sind so ein paar seltsame Sachen dabei, wie es wird halt auch von Alpha- und Beta-Männern beispielsweise gesprochen. Ja, also ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, der ganze Artikel. Aber im Grunde genommen, sehr viele der Thematiken, die wir hier auch immer wieder thematisieren, in einem sehr, sehr langen Artikel zusammengefasst, schon vor 8 Jahren. Alleine deswegen auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Kann man ja sicher mal anschauen, wie viele von den Sachen, die da drin stehen, es behandelt natürlich den amerikanischen Raum, ist halt auch mittlerweile bis nach Deutschland geschafft haben in den letzten 8 Jahren. Sehr interessant. Ein ja, man sieht vor allem die Zeitabstände, die das Ganze braucht, ne? Die das Thema braucht, um sich mal zu verändern. Tja, oder vielleicht, wer mit dem Thema noch nicht so viele Berührungspunkte hat, einfach mal als Einlesen und wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, der eine Pickup-Artist, dessen Bücher von Amazon zensiert wurden jetzt vor kurzem, der hat auch da an diesem Artikel wohl mitgewirkt. Rouge V heißt der. Naja. Ja, der Hedonist. Ach, der Typ. Ich habe bei dem immer so ein bisschen das Gefühl, dass er irgendwann mal ein Kultanführer wird. So. Das, das ist aber nur so mein Bauchgefühl. Meinst du wie Jordan Peterson, ja? Viel schlimmer. Also für mich ist Rouge eher so jemand, der fürs Geld in dem ganzen Spiel ist. Also wie gesagt, deswegen Disclaimer, erstens 8 Jahre alt, zweitens mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, weil er schon ziemlich Schlagseite hat, der Artikel. Aber sehr viele interessante Themen, eigentlich mal so ein richtiger Rundumschlag. Auch ein sehr, sehr langer Artikel, nochmal betont. So, hier sehen wir den Titel einer Studie. Das Wichtigste an dem Titel der Studie steht ganz klein rechts unten in der Ecke, nämlich ist a Jesuit Social Services Initiative. Also die Jesuiten, eine katholische Orden, möchte uns hier erklären, wie das ist mit den jungen Männern in Australien. Und die stellen halt hier diese Theorie der sogenannten Manbox auf. Also sie haben Befragungen gemacht, wie sehr australische junge Männer einzelnen Statements zustimmen. Zum Beispiel, ein Mann muss für sich selber sorgen. Ein Mann, der über seine Gefühle spricht, ist kein echter Mann. Lauter solche Dinge. Sie haben sie gefragt, wann sie das letzte Mal jemanden online oder im realen Leben oder sogar mit Gewalt gebullied haben. Ja, und konstruieren daraus dann dieses Problem der sogenannten Manbox, also dass wir praktisch durch unsere kulturelle Ausrichtung und Geschichte Männer in diese Kiste sperren, aus der sie nur ganz schwer rauskommen. Und wenn du mal Seite 55 von dem Ding hier aufrufst, da haben wir eine Zusammenfassung, was die Jesuiten denn so alles vorschlagen, damit man das aus den Männern auch irgendwie rauskriegt. Finde ich schon interessant, dass also hier eine katholische Glaubensgemeinschaft Werbung macht für im Endeffekt Intersektionalismus. Ne? Gut, man soll Programme aufsetzen, Mental Health and Wellbeing, also geistige Gesundheit, die Gefahren von Alkohol reduzieren, auf der Straße soll man, also die Leute soll man schulen, damit sie auf der Straße nicht mehr so waghalsig fahren, Kriminalität und Gewaltprävention und die Prävention von Familiengewalt. Hört sich alles schon mal ganz okay an. Aber dann kommen halt die Recommendation 2, dass die Regierungen, wohltätigen Organisationen, die Wirtschaft und man könnte sagen, Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um neue Interventionen zu erschaffen und zu testen und zu evaluieren, damit Männer in der Lage sind, zu verstehen, was ihnen mit dieser Manbox und männlichen Rollenmodellen blüht, dass sie das kritisieren können und dass sie mit diesen Regeln umgehen können. Also für mich ist das auch schon wieder so eine getarnte Gehirnwäsche, gerade wenn das von Christen kommt. Sehr merkwürdige. Engaging young men in settings where they are, education, work, sport, community, and providing activities and interventions to support them to live positive alternatives to the manbox norms. Also, ja, lackier dir die Fingernägel, das ist alles super. Ne? Also, wenn du Spaß dran hast, mach. Also, Ich bin gerade ziemlich baff von dem Dokument. Intersectional experience and interactions with Manbox rules and how these might operate differently with diverse communities. In meinen Augen ist es so, wenn du einfach die Kinder ein bisschen weniger in weniger halt dir zur Brust nehmen würdest und ihnen einfach ein bisschen mehr Freiraum gibst und nicht die ganze Zeit hinterherläufst und nach allen möglichen Kram suchst, dass die schon selber merken werden, was gut ist und was nicht so gut ist. Und die Kinder sich ein bisschen sich selber überlassen, weil die Regeln, die sie annehmen, weil sie selber gemerkt haben, dass sie ganz gut sind, die werden sie ein Leben lang folgen und alles, was du hier rein indoktrinierst, das wird absolut nach hinten losgehen, in meinen Augen. Also, so. Kannst ruhig deinen Kindern Sachen beibringen und alles und so, aber es ist halt auch wichtig, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen. Also, und ja, Self-Reliance, auf sich selber aufpassen können, selber verdienen, ja, das soll man den Männern abgewöhnen, weil das zur Manbox führt. Ja, aber gleichzeitig irgendwie positive Alternativen irgendwie promoten wollen in Recommendation Punkt 4, ne? So, ja, toll. Dann muss man sich dann zusammenschließen, Informationen zusammen austauschen und gemeinsam brainstormen, wie man das denn jetzt hier eine Alternative zu einer Manbox macht. Wie man neue Werkzeuge erschafft, um Männer und Jungen zu bearbeiten. So, und die werden alle, ohne Ausnahme, alle kritisch sein. Die werden alle kritisch sein. Da wird ganz fett draufstehen, kritisch. Deswegen wollte ich doch mal auf die Recommendation 5, wenn du ein Stückchen hochscrollst, hinweisen. Da wird nämlich empfohlen, dass alle Anstrengungen, die Punkt 1 bis Punkt 4 empfohlen werden, müssen immer pro-feministisch sein, in Übereinstimmung mit existierenden Prozessen der Frauenrechtsbewegung, nicht diskriminierend, mit Platz für Diversität und müssten Männer von einer positiven Perspektive aus angehen. Das heißt also, sie müssten gleichzeitig radikal gläubig und Atheisten sein. Also ja, entweder das ist, ja. Oder. Ja. Die Jesuiten im Jahr 2018, da fällt mir nichts mehr zu ein. Das waren mal die katholischsten der katholischen. Ja, pro-Feminismus, go. Kathol, also ich, na, was sollst du da noch dazufügen? Also einfach nur das vorzulesen, das muss doch den Leuten die Haare also aufsteigen lassen. Also pro-feminist, align with existing women's rights processes, are non-discriminatory and accommodating diversity. Ja. Diversität ist Stärke, meine Güte. Ich frage mich halt, weißt du, wir tun gesellschaftlich alles irgendwie in diesen Eimer von Feminismus reinwerfen, von wegen, das ist so unser Ross, so das ist unser Pferd, so das ist so das Ding, was wir nach vorne treiben, ne? Aber wird sich dann auch eine Gesellschaft drumherum bilden, die genauso Kritik daran erlaubt? Denn ich meine, wir haben ja eigentlich nur jetzt gerade ein Experiment Feminismus seit mehreren irgendwie Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, aber die negativen Folgen davon müssten dann ja auch darauf zurückzuführen sein, oder? Dann gibt es doch bestimmt Dinge, die der Feminismus an Folgen, an negativen Sachen mal besser machen könnte, oder? Wo bleibt denn die Kritik daran von denselben Leuten? Naja, Kritik daran ist Frauenhass. Ach, weißt du? Ja, cool, super. Ja, dann ist aber auch Unterstützung von Feminismus, wenn du da nicht dabei bist, ist Frauenhass. Oh, sorry. Nein, Unterstützung ist pro Weltfrieden und allem Guten. Was es so gibt, weißt du? Ja. Du bist ein schlechter Mensch. Ja, und es ist auch keine Zensur, es ist nur, wenn der Staat das macht. Und du weißt ja, was du tust, das sind ja so Regeln, und wenn du dich weigerst, dann bist du ja der Böse, wirst du bestraft, passt doch. Ja, das reg ich mich auf. Ja. Ja, Studie, wie Elternzeit das Verhalten von Männern ändert. Beeinflusst die Elternzeit das Rollenverständnis von Vätern? Ja, haben Forscher aus Essen festgestellt. Die Effekte seien deutlich messbar, etwa beim Thema Hausarbeit. Interessant. Worum geht's da? Wer hat den eingereicht, den Artikel? Ich habe das eingereicht, und zwar, es ist halt so, wie es da schon im Prinzip am Anfang steht, das wird natürlich ausformuliert. Und die sind Männer, die das machen, sind glücklicher, zufriedener, haben einen besseren Kontakt zu ihren Kindern, haben einen besseren Stand in der Familie, etc. Und ich denke mal, dass das irgendwie, ja, daher kommt, dass man eben auch an Verantwortung sozusagen wächst. Und ob das jetzt die Männer sind, die vor der Familie immer flüchten sozusagen als Familienallergie, oder ob es eher das Maternal Gatekeeping ist, dass die Frauen die Männer nicht dranlassen, das ist vielleicht nochmal ein Streitpunkt dabei. Aber eins von beiden oder beides wird vielleicht eine Rolle spielen. Und ja, wenn Männer da einen größeren Zugriff haben, zumindest die, die da eben Bock drauf haben, ja, dann klappt das auch besser. Ganz einfach, das sieht man da ungefähr. Also, lass es einfach mal machen, dann wird das schon auch gut gehen. So, das ist das, was da sozusagen rüberkommt. Ne? Also, dass die Frauen sozusagen die Männer da auch raushalten, finde ich, halte ich für unbestritten. Also, das ist ja so eine hoheitliche Aufgabe der Frauen, wenn die Kinder ganz klein sind, vor allen Dingen. Ja, das hat dann auch wieder was mit Hormonen zu tun oder so. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall, das ist ja gut. Also, Vätern. Also hier Hormone, das ist biologistisch, damit wollen wir gar nicht anfangen. Alle Menschen sind weiße Blatt Papier und das ist soziokulturell konstruiert, dass da ein. Ich habe das vorher noch erzählt, dass sie, wie, ich weiß nicht, ob sie ein Kind schon hatte oder schwanger war. Ja, hat sie ein fremdes Kind gehört, irgendwie auf einer Konferenz oder so, das heulte und dann ist sie die Milch eingeschossen. Also, come on. Ja, aber nur weil man etwas messen kann und es experimentell beweisen kann, heißt es nicht, dass es da ist, okay? Das heißt nur, dass du die Interpretationsfreiheit so auslegst, dass du das. Ja, das kann jetzt auch hier ganz andere Ursachen haben, ne? Das, ja, ja. Ja, ja. Also, dass das jetzt spezielle Männer waren, die sich das geholt haben oder so. Nee, Scherz. Nee, aber ja, ohne Scheiß. Es ist halt schon echt, das alles ist klar. Es ist auch traurig, dass wir in der Welt leben und in der Zeit leben, in der das seltsam erscheinen könnte oder irgendwie nichts als selbstverständlich. Das ist ganz normal. So. Ja, ich meine, die Propaganda ist ja ein bisschen, schon ein bisschen anders, ne? Das haben wir vorhin schon gesehen. Da stand es ja irgendwas mit Misandrie oder so. Und ja, ja, ja, dazu kommen wir vielleicht auch noch. Ja. Dass wir in einer Zeit leben, in der das traurig ist. OPEX, hast du ein Current Year-Argument benutzt? Nein, aber es ist 2018. Ich möchte nicht traurig leben müssen, ja. So, und apropos traurig leben, ja, wenige weibliche Mitglieder, FDP-Männer offen für Frauenquote. In der FDP sprechen sich nach Informationen des Spiegel immer mehr Männer für eine Frauenquote aus. Ihr Problem, viele Frauen halten davon wenig. Interessant. Also viele FDP-Frauen sind da natürlich gemeint, ne? Mhm. Das ist fast so, als sei es ein Problem, so eine ganze Gruppe anhand von so einem oberflächlichen kleinen Feature, so eine Eigenschaft zusammenzuwerfen, so von Frau einfach. Boah, krass. Ja, und deswegen mag ich die Bezeichnung klassisch liberal mehr, weil im deutschen Kontext liberal FDP wäre. Und ich mir hier angucke, dass FDP-Männer offen dafür sind, wenn der Spiegel sich nicht irgendwas zusammengerechnet oder gelogen hat. Nimmst du diese Meinung raus oder so. Ne? Also weißt du, also wenn das tatsächlich der Tatsache entspricht, dass das die Realität abbildet, weiß ich, warum ich mich klassisch liberal nenne und nicht liberal. Also ja, weil Quote für Fähigkeit ist die einzigste Quote, die Sinn macht. Ja, ob sie das machen oder so, steht wohl noch nicht fest. Aber also, es gibt halt so ein paar Leute, so wie auch der Herr Kuhle hier, der hier mal wieder abgebildet ist, die halt der Meinung sind, dass es so wenig Frauen in der FDP gibt und die halt der Meinung sind, also, die halt glauben, dass es ein Teich ist quasi, in dem man fischen kann, dass die Fische da beißen würden in diesem Teich, aber ich glaube es halt eben nicht. Also, ich glaube, dass diese Leute, die halt wirklich irgendwie der Meinung sind, dass sie jetzt unbedingt alles irgendwie nur noch Frauendenken brauchen oder so, also jetzt auch speziell die Frauen, die dieser Meinung sind, die FDP sowieso nicht wählen würden, auch schon aus anderen Gründen nicht. Mit anderen Worten, die sich da anbiedern bei dieser Gruppe, bringt überhaupt nichts. Und parallel, ja, wenn der Frauenanteil auch noch besonders klein ist, dann wird es auch besonders ungerecht irgendwie. Ne? Parallel sorgt man halt auch noch, ja, das stimmt, das ist auch wahr. Und parallel sorgt man halt eben auch noch dafür, dass es halt Leute verschreckt, die damit halt überhaupt nichts anfangen können, sowas wie mich zum Beispiel, die halt gegen sowas absolut dagegen sind, solche sexistischen Regeln da irgendwie zu treffen und dann irgendwie zu sagen, wir haben zu wenig oder so und wir brauchen mehr und dann überhaupt gar nicht sagen können, warum das jetzt überhaupt, was überhaupt zu wenig bedeutet in der politischen Partei, wo ja jeder Mitglied werden darf, unabhängig vom Geschlecht. Also, ja, und das sind halt so diese Sachen. Und ja, es stimmt, also auch von meinem Empfinden her gibt es halt so ein paar Leute, definitiv von den Frauen, die das unglaublich wichtig alles finden, dieses Frauending und Feminismuskram und so, aber es gibt auch genauso ziemlich viele, die es für vollkommenen Humbug halten und auch sehr abfällig sich äußern über viele Sachen, die in der SPD und bei den Grünen halt so verzapft werden zu diesem Bereich, also jetzt innerhalb von jungen Liberalen zum Beispiel, gibt es da ziemlich viele, mit denen ich da schon geredet habe. Also ich kann das auf jeden Fall so bestätigen, wie der Spiegel das hier schreibt, also jetzt von meinem anekdotischen Empfinden her. Also von deinen gelebten Erfahrungen her, ne? Ja, von meinen gelebten Erfahrungen, ja. Aber so an sich sieht man hier machtpolitisch auch wieder ganz klar, wie man vorgehen muss, wenn man was erreichen will. Wenn du einen politischen Punkt hast, den du umsetzen möchtest, muss der in allen Parteien ein Standardpunkt werden. Sozusagen deine Hoffnung auf eine Partei zu stützen, ist in meinen Augen naiv. Wichtig ist es, wenn du einen Punkt hast, verschiedene Parteien zu unterwandern und dann sozusagen Konsense aufzubauen. Und das macht der Feminismus in meinen Augen hier. Also machtpolitisch Note 1. Also. Ja, aber das haben wir ja hier schon öfter beleuchtet. Also ich glaube nicht, dass schon irgendjemand von den YouTubern ein Wort auch nur verloren hat über die Frauenräte und so. Und wir haben da schon häufiger drüber gesprochen, da sind ja alle Parteien drin, alle größeren Parteien außer der AfD. Und ja, da wird dann halt mit einer Stimme gesprochen zu diesen Themen und da gibt es dann halt keine abweichenden Meinungen irgendwie mehr. Ja. Und ich würde auch vielleicht noch vermuten, dass als es ganz am Anfang noch darum ging, dass Frauen geschichtlich halt nicht wählen durften, es darum ging, dass Frauen einfach nur wählen wollten und die wollten genauso wählen wie Männer auch, aber die würden da nicht sagen, hier, wir wollen einen bestimmten zugesicherten Bereich bekommen. Ja, aber das mit dem Wählen ist halt auch so, sie wollten wählen, aber halt nicht dienen. Ja. Weil Männer haben die Wahl bekommen, damit sie sich auch verheizen lassen und an der Front stehen und erschossen zu werden, wenn du einen Schritt rückwärts machst, ist kein Spaß und den Spaß wollten die Frauen nicht teilen. Ja, es gab eine Sache auf jeden Fall, die mir jetzt zu diesem Ding auch noch aufgefallen ist, mit den FDP-Männern, die für die Frauenquote sind. Das ist vielleicht jetzt auch nur subjektives Empfinden, aber ich habe das Gefühl, dass es sehr häufig die homosexuellen Männer in der FDP sind, die da eher weniger abgeneigt sind, was diese Frauenquote angeht. So wie der Herr Kuhle hier halt eben auch. Also hast du gerade so ganz, ganz galant so die Leute als schwul bezeichnet, wenn sie für Feminismus sind. Das ist echt gut, Chris, das merkst du. Naja, das ist mir halt so aufgefallen. Es kann auch sein, dass ich mich da irre. Aber hey, sag mal, kann das sein, dass du homosexuell bist? So. Was ich gehört habe, ist ja, also abgesehen davon, dass das ja eben mal wieder nur so eine blöde statistische Ungleichheit hat, ist sie da irgendwie als Benachteiligung nach, was sie erhalten soll, ist, dass sie ja auch diese Quotierung irgendwie begründen müssen. Und die will man unter anderem begründen damit, dass es ja auch Regionalquoten geben würde. Also es müssen wohl irgendwie pro Bundesland oder so bestimmte Quoten bei irgendwelchen Entsendungen eingehalten werden. Und darauf will man sich dann beziehen, berufen, wenn man eine Frauenquote einführen will. Ja, also genauso ungerecht wie die Regionalquote wäre, wäre die Frauenquote dann auch oder umgekehrt. Naja. Also die haben dann immer so einen Trick in der Tasche, weißt du, der irgendwie, kannst du nicht so richtig gut gegen argumentieren, aber es ist auch, hat eigentlich auch nicht wirklich Hand und Fuß. Ja, so. Das gibt es auch nicht auf allen Ebenen in der FDP, also das weiß ich ziemlich genau, weil. Ja, ich meine, so ganz, das ist doch ganz allgemein da, für Wahlen. Also jetzt auch was diese Regionalsache angeht. Auch was die Regionalsache jetzt angeht, also da gab es auf jeden Fall schon jede Menge Zankerei irgendwie, weil bei irgendwelchen Veranstaltungen irgendwie aus der Region Hannover mehr Leute als bei der Stadt Hannover irgendwie dann da waren. Da hat man sich dann darüber beschwert, dass sie da nicht drauf achten, wer wie viel irgendwie nominiert und so ein Zeug. Und also da gibt es auch keine Regionalquote. Von daher können sie auch nicht irgendwie sagen, dass man jetzt überall eine Frauenquote braucht. Mhm. Ja, ich habe das so verstanden, dass für Parlamente eben Regionalquoten existieren. Naja, auch nicht wirklich, weil du hast ja eine Landesliste und das kommt ja dann darauf an, wie viele in dem Bundesland dann halt der Partei die Stimme geben. So viele Leute von der Liste kommen ja dann rein. Ja, wie viele Wahlkreise überhaupt da sind, ne? Ja, also potenziell kannst du natürlich aus Berlin weniger Leute haben, selbst wenn die jetzt 100% der Stimmen kriegen, als aus Niedersachsen oder so, ja. Tja, ich möchte hier mal aus dem FDP-Wahlprogramm zitieren. Eine gesetzliche Quote lehnen wir jedoch ab. So werden Frauen zu Platzhaltern degradiert und nicht entsprechend ihrer Leistung gewürdigt. Ja, das widerspricht dem schon so ein bisschen. Ich hatte das nur mitbekommen vor ein paar Monaten, da wurde so eine Diversity-Arbeitsgruppe vom Christian Lindner in Auftrag gegeben, um halt mehr Frauen für die FDP zu begeistern. Aber ja, die gibt's noch, die läuft noch. Das Ergebnis. Ja, wenn man die schon Diversity nennt, dann werden wahrscheinlich die Resultate ja absehbar sein. Ja, da haben wir ja hier auch schon häufiger drüber gesprochen. Das ist ja sowas, wo irgendwie dieser Herr Sattelberger, dieser ehemalige Telekom-Personalrat, da irgendwie, der soll einer von den Strippenziehern von dieser ganzen Sache sein. Der ist ja so ein Diversity-Verfechter. Und ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ein paar Leute von denen, die, also zum Beispiel diese Dame aus Hamburg, ihr Name ist mir gerade nicht eingefallen, aber die ist auch ziemlich, ziemlich hoch bei der FDP, die hat sich gegen die Frauenquote hier ausgesprochen, auch jetzt kürzlich wieder, und die ist auch in diesem Diversity-Ding mit drin, also ist jetzt nicht so, also ich bin gespannt, was dabei rauskommt, aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt nur Leute am Tisch sitzen, die alles irgendwie prima finden. Also das kann ich auch. Dass uns was bringt, weil wenn Frauen überall bevorzugt werden, dann entscheiden sie sich doch wieder nach anderen Kriterien. Ja, und im Endeffekt hat die das auch gemeint, dass sie nicht als Quotenfrau irgendwo sein will oder so. Die Einzige, die sich irgendwie dafür ausgesprochen hatte, war wohl diese Strack-Zimmermann. Und das war, glaube ich, mal die Düsseldorfer Bürgermeisterin, oder? Nicht Bürgermeisterin. Nicht Bürgermeisterin? Vielleicht war die eine von den Bürgermeistern, aber Oberbürgermeisterin. Okay. Ja, auf jeden Fall, die war dafür. Ja, dieses hier ist ein sehr interessanter Artikel, den ich letzte Woche gefunden habe, kurz nach unserem Stream. Und da geht es hier um diese Dame, prinzipiell, also zumindest vorrangig. Das ist hier die Antje Möning. Ich kannte die nicht, aber die ist scheinbar Schauspielerin bei ARD und spielt irgendwie eine Nonne oder so. Und Mehr, ne? Haben sie ja geschasst wohl. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat die wohl so ziemlich exhibitionistische Neigungen und läuft halt gern irgendwie knapp bekleidet irgendwo rum. Und da wurde sie jetzt von irgendwelchen Polizisten gefilmt, die da, ich glaube, die wollten irgendwie Leute, die zu schnell fahren, irgendwie filmen und haben sie dann da irgendwie vor die Linse bekommen. Flitzerin. Ja, wie sie mit ihrem Hintern gewackelt hat. Und die wurde dann halt angezeigt wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und also dieses Erregung öffentlichen Ärgernisses, das steht halt in diesem Artikel drin, das wäre wohl eher unüblich, das zu machen, das ist wohl eher gemacht für, wenn die Leute halt beim Sex erwischt werden in der Öffentlichkeit, dann gibt es halt eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und das, was sie eigentlich für sowas gibt, ist dieser Exhibitionismus-Paragraph. Allerdings kann man da die Frau Möning nicht anzeigen deswegen, nicht ermitteln gegen die und sie auch nicht verurteilen, weil in diesem Exhibitionismus-Paragraph eindeutig geregelt ist, dass der halt eben nur für Männer gilt. Ja, und ich habe jetzt gerade nochmal bei Google einfach Exhibitionismus eingegeben und da ist halt einfach die Definition Psychologie, krankhafte, auf sexuellen Lustgewinn gerichtete Neigung in Klammern, besonders von Männern, zur Entblößung der Geschlechtsteile in Gegenwart fremder Personen, meist des anderen Geschlechts. Das heißt, so, okay. Die Diana Davison war da auch so einer. Warum schreien Feministen denn eigentlich nicht jetzt die ganze Zeit rum und machen Aufstände dadurch, dass hier jetzt irgendwie das Patriarchat sagt, dass Männer sich entblößen können und dass es so deren Ding ist und Frauen das wohl nicht können? Glauben die Männer, die sind besser? Ja, wo, können sie jetzt gar nicht lang, oder was? Wo bleibt das? Ich will, dass Frauen, dass Feministen eben auch für gleiche Strafe und irgendwie gleiche Verantwortung einstehen und gleiche Folgen. So, was soll das denn? So, wie kommt man sonst an Gleichheit? Was, sollen da nur die positiven Sachen rauskommen? Ja, sorry, aber was? Nein, das wäre nicht gut. Ja, vor allem, was ist denn jetzt, die muss man doch irgendwie auch trotzdem belangen können, oder das muss man ja, doch irgendwie trotzdem verhindern. Das versuchen sie jetzt gerade mit Erregung öffentlichen Ärgernisses halt. Aber das wird wahrscheinlich nichts werden, weil das eigentlich nicht das ist, was sie quasi gemacht hat. Und das, was sie gemacht hat, ist eigentlich, steht eigentlich nicht unter Strafe. Aber das wirklich Interessante ist hier bei diesem Artikel ist auch noch, dass sie jetzt hier noch so ein bisschen nachgegraben haben, wie das überhaupt zustande kommt und ob das überhaupt jemals irgendwie angegangen wurde. Und es wurde nämlich in der Vergangenheit schon angegangen. Und das stimmt, da, dann nachher, der Fachmann wundert sich. Ne? Und da Da wurde sich dann berufen auf ein noch älteres Urteil, was noch interessanter ist, wo es um darum ging, dass in der Bundesrepublik Deutschland Schwulsein halt generell verboten war, aber nicht lesbisch sein. Und das ist auch schon mal vom Verfassungsgericht damals gelandet, nämlich im Jahr 1957. Und da haben die halt eben gesagt, schon die körperliche Bildung der Geschlechtsorgane weist für den Mann auf eine mehr drängende und fordernde, für die Frau auf eine mehr hinnehmende und zur Hingabe bereite Funktion hin. Mit anderen Worten, vom Mann geht angeblich eine deutlich aggressive Sexualität aus. Und das ist halt eben das, was sie dann hier gesagt haben. Und die männliche Homosexualität unvergleichlich viel stärker als die weibliche in der Öffentlichkeit in Erscheinung tritt, was wesentlich durch das größere weibliche Schamgefühl und die größere Zurückhaltung der Frau in Geschlechtsfragen bedingt sein dürfte. Die Verschiedenheit des Sozialbildes zeigt sich schließlich darin, dass angesichts des auch bei den Lesbiern vorhandenen überwiegend zärtlichen Empfinden über das reine geschlechtlich zwischen einer lesbischen Beziehung und einer zärtlichen Frauenfreundschaft kaum eine Grenze zu ziehen ist. Also das sind so Sachen, die sie da irgendwie im juristischen Deutsch sich da irgendwie aus dem Arsch ziehen, warum das jetzt irgendwie kriminell sein muss, dass ein Mann mag und warum das nicht kriminell sein muss, wenn das eine Frau macht. Schwurbel. Ja, willkommen im Patriarchat, sage ich da nur. Mit der Idee an. So, go for it, Leute. Go for it. Ja, aber das ist doch irgendwie LARPing plus 10. So, du suchst dir einfach Sachen zurecht, wie es dir passt, und ignorierst dabei alle anderen Ansätze, die dagegen sprechen können. Ja, aber ignorier mal nicht, dass das von 1957 ist. Ne? Also. Ja, okay. Ja, das ist schon richtig, aber der Homosexualität noch eine andere, und ich glaube, da wussten die Richter auch nichts Besseres, als das hier zu schreiben. Ja, aber der Witz ist ja, dass das ja bis heute noch insofern halt Bestand hat, dass sich darauf berufen wird. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, das ist ja ungerecht, dann sagen die, naja, es hat der Verfassungsgericht ja damals schon entschieden, und deswegen ist das ja nicht ungerecht, deswegen ist das ja gerechtfertigt, obwohl es... Ja gut, dann kann man ja dann entgegenhalten, dass die Quote von innerpartnerschaftlicher Gewalt bei Lesben halt signifikant hoch ist, dass das irgendwie nicht haltbar ist eigentlich. Ja, das würden sie wahrscheinlich auch nicht anerkennen. Das Verfassungsgericht will, es muss auf jeden Fall selbst betroffen sein auch von dem Problem. Ich bin dafür, dass wir einen Tatsachenparagraf einführen. Es ist einfach nur, wenn was Tatsache ist, dann ist Tatsache, das ist klar. Wo ist das Problem, Mammon? Ich bin eine schwarze Lesbe. Das ist ja richtig. Im Rollstuhl. Und du willst unbedingt auch jetzt betroffen sein von Gesetzen, oder wie? Müssen wir dich jetzt so Loretta nennen? Ja. Und OPEX, du willst einen Tatsachenparagraf einführen. Erst Current Years sagen und dann Tatsachen. Ja, Tatsachenparagraf, und ich habe von Franziska gelernt, okay? Demokratiegesetz. Ja. Warum brauchen wir Gendermedizin? Weil wir nicht Gendermedizin brauchen, und irgendwie Leute gehen dahin, und jetzt brauchen wir es. Das ist voll gut. Geil. Und das ist doch die, von der Danisch geschrieben hat, dass sie diese Gender-Scheiße alles doof finden. Ja, was? Das scheinbar nicht so. Keine Ahnung. Also, nee, Moment mal, bei ihr steht doch ganz klar, denn Frauen unterscheiden sich biologisch von Männern. Und das ist ja nun mal dann wieder der andere Ansatz. Ja, das ist richtig. Aber auf jeden Fall ist die Dame dann nicht gut beraten, weil sie in diesem Video, ich habe es mir angeguckt, es ist auch ein sehr interessantes Video, kann ich nur empfehlen. Da benutzt sie halt diesen Begriff Gendermedizin halt auch, obwohl ihr komisches, also ihre das, was sie da gegründet hat, das heißt nichts mit Gender, das heißt Geschlechtermedizin. Und ich weiß nicht, warum sie, ich habe zuerst gedacht, das wären hier nur die Moderatoren irgendwie, die das da reingewuselt haben, diesen Gender-Kram, aber sie sagt auf jeden Fall auch Gendermedizin dann in diesem Vortrag. Und das halte ich auf jeden Fall auch. Das ist wahrscheinlich einfach nicht besser, weil sonst, das würde ihre eigene These widersprechen. Weil wenn du jemanden hast, der sich als Frau identifiziert, aber als Mann geboren wurde, dann müsst ihr nach ihrer These die eigentlich wie ein Mann behandelt werden. Obwohl das Gender ja weiblich wäre. Ja, ich habe gedacht, das ist gekippt. Die haben sie gekriegt oder so. Es geht ja halt darum, dass dieses ganze soziologische Geschlecht für diese Dame und für diese Forschung, die sie betreibt, die ich für sehr sinnvoll erachte, überhaupt gar keine Rolle spielt, sondern da geht es nur um biologische Unterschiede. Und das ist auch wichtig, dass sie gefunden werden. Ne? Also die Sachen, die sie da sagt in diesem Talk, die sind auf jeden Fall auch sehr interessant und sehr richtig und retten Leben. Also das muss man ja ganz klar so sagen. Und das sind alles Dinge, die für diesen Gender-Soziologie nicht zutreffen. Die retten keine Leben, die vernichten die eher. Ja, außerdem, der Grund, warum ich am Anfang so abgegangen bin, so allein schon bei der Überschrift, bei dem Wort Gendermedizin, ist, weil in der Medizin es eigentlich schon klar ist, dass Männer und Frauen zwar dieselben Krankheiten haben können, aber sie halt irgendwie unterschiedlich zu behandeln wären, dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Und wenn ich dann einfach das... Schwarz und Weiß medizinisch, die müssen auch unterschiedlich behandelt werden teilweise. Ja, aber wenn ich dann so den Begriff von Gendermedizin höre, dann denke ich mir, das ist der Begriff von Medizin, aber dann dieses korrupte Ding mit diesem soziologischen Genderzeug. Das heißt, das ist irgendwie wirklich sehr irreführend, so, weil es ist eigentlich einfach nur Medizin. Es ist Standardmedizin. Das ist eine saudumme Idee und da haben sich auch schon viele Leute dann, als das rausgetwittert wurde, davon verleiten lassen, da dann irgendwie mit Hohn drüber zu reden, über diese Sache. Aber prinzipiell ist es halt vollkommen sinnvoll und nützlich, aber es ist halt absolut falsch, dieses Genderwort daran zu setzen. Also nennt das mal schön weiter Geschlechtermedizin. Es legitimiert halt die soziologische Lesart. Also ich habe neulich von der Alice Schwarzer ihre Biografie gelesen. Sie meinte halt auch in ihrer Biografie, dass sie von Simone Beauvoir halt inspiriert worden ist, von ihrem The Second Sex, und dass sie halt von Anfang an in der Feminismuswelle halt die Schiene gefahren ist, dass man das ganze Biologistische ablehnt. Und das, was die Frau Dr. Vera Regitz-Zakosek macht, weist ja darauf hin, dass es biologische Unterschiede gibt, und den Teil wollen ja die Gender Studies Leute eigentlich überhaupt nicht haben. Also ja, deswegen macht man halt irgendwie so verschiedene Versuche, um Sachen miteinander zu mischen, die überhaupt nicht vermischbar sind. So. Geschlechtermedizin ist so eine argumentative Krücke irgendwie, ne? Ja, du hast halt den Begriff Gender weiter in einen Bereich reingeworfen, wie so ein Anker, weißt du, so den Begriff einfach reinwerfen und dann sagen, hier, das ist doch auch in anderen Sachen relevant, guck mal. Ja, das konkrete Beispiel von der Dame gerade eben ist ja auch damals in dieser furchtbaren, widerwärtigen Folge von der Anstalt, dieser Feminismusfolge, da gefallen. Da hieß es auch von wegen so, ja, wir haben ja herausgefunden, dass es Unterschiede bei Frauen- und Krebserkrankungen war, glaube ich, irgendwie ist. Und das haben wir der Gendermedizin zu verdanken. Teil von Gender Studies, was die Leute immer ablehnen. Absolut falsch. Ja, weil einfach nur ein Scan mit allen möglichen Maschinen zeigt doch eigentlich einfach nur statistische Daten auf, die man sammeln kann, ohne dabei irgendwie eine Gendermedizin, irgendwie Perspektive, Linse zu haben. Nimmst einfach genug Männer, genug Frauen, misst sie aus nach allen Parametern, fertig. Hast dann Informationen zu denen. Das so. Ding ist ja auch, dass die biologischen Unterschiede schon lange vor der Schöpfung der Gender Studies als universitäre Fachschaft halt vorhanden war und daran geforscht worden ist. Also und generell ist Gender Studies ein soziales Konstrukt und muss überwunden werden, ab geht's. So, Gender Disaster, das große Geheuler als Anfang vom Ende. Ja, in Ungarn hat doch der Orban bzw. die Regierung das Fach im Prinzip an den Universitäten eingestellt. Und daraufhin hat es gefühlte 12 Millisekunden gedauert, bis die ARD irgendwie ihre Faktenfinder angeschmissen hat und einen Artikel rausgehauen hat, wie schlimm das alles ist. Und daraufhin hat die Science Files sehr reagiert hier mit diesem Artikel und auch einige Sachen gerade gestellt oder richtig gestellt, die im Faktenfinder definitiv falsch waren. Das war schon mal ziemlich geil, bezüglich irgendwelcher Frauen, die studiert haben im 18. Jahrhundert oder 19. und so weiter. Das hat der ein bisschen falsch ausgedrückt. Ja, auf jeden Fall kommt dann auch die Frau Villar, diese Professorin, da mal zu Wort und hat auch sein Bullshit erzählt und die Science Files haben das schön auseinandergenommen. Aber auch interessant an diesen Dingen bei der ARD war, bei den Faktenfinder, wie schön voreingenommen die gefragt haben, ne? Wie kommt es, dass diese rechtspopulistische Einstellung so und so sich mehr verbreitet oder sowas? Also zwei oder dreimal gefragt auf die Art. Fand ich auch total krass. Ja, und den Artikel hier, den habe ich jetzt irgendwie auch deswegen mitgebracht, weil bei der ARD, ja, da konnte man nicht kommentieren. Und ja, es ist ja eine Art von Kommentar. Ja. Wir haben sie bei der ARD lieber nicht zugelassen. Das ist auch nur also, ein Faktenfinder. Das ist halt auch das Ding. Also, also das heißt ja dann... danach gucken, ne? Das heißt ja auch, dass in Ungarn das dann verboten wäre. Wo ich mir denke, Leute, es gibt einen Unterschied zwischen etwas tatsächlich verbieten, das man nicht betreiben darf, und einer Fachschaft finanzielle Mittel entziehen. Das ist ein Unterschied. Also so, ich bin jetzt generell auch in Sachen Wissenschaft, auch wenn ich meine Fachschaften habe, die ich abgrundtief hasse, bin ich mir selber immer noch nicht einig oder schlüssig, ob das wirklich Sinn macht, Geld zu entziehen. Aber an sich finde ich das jetzt auch nicht schlimm in dem Fall hier. Also ich, ja, also, und es heißt jedes Mal, ja, es wird verboten. Nein, es ist nicht verboten. Ja. Sie haben das nicht so wie in der Holocaust-Leugnung gemacht, dass es verboten ist, das zu betreiben, sondern es wurde Geld entzogen. Geld entziehen und verbieten sind absolut zwei Paar Stiefel. Aber hier für Leute, die... Auch total der Irrtum von der Villa, ne, von der Professorin da, die es eben meinte, dass das Geld entzieht wäre oder so. Und von Leuten, die halt hart im linken Spektrum hocken, für die ist das natürlich dasselbe. Ja, dass man nicht kostenlos Geld bekommt, kommt einem Verbot gleich. Ja, ja. Wunderbar. Ja, da kommt dann, der ich meine, einfach einen Bereich zu nehmen, der Wissensgewinn als etwas Unmögliches darstellt. Schon so, weißt du, von den Leuten, auf denen dieser Bereich basiert. Ich sage ja nicht, dass die alle so denken, aber wisst ja, wie ich meine, ne? So, dass etwas absolut Antiwissenschaftliches ist, wo halt einfach alles subjektiv ist und es gibt keine Fakten, ja, dann hast du den Bereich in einem akademischen Bereich, der sich eher damit beschäftigt, Wissen auszuarbeiten und es zu systematisieren, dann hast du die da. Das, ja, nee, so, wieso soll das mit bezahlt werden? Das ist genau dasselbe mit Theologie. Wenn die Theologie Geld entziehen würden, ja, würden da auch die Theologen ganz laut rumschreien. So. Ja, die Kirche hat ja noch ein bisschen was. Ein bisschen was, ja, so stimmt. Die zahlen es ja schon alleine. Ja. Wenn die Genester sich aus Spenden bezahlt, ja, bitte gerne. Ne? Ja. Ja, es gab wohl auch nur zwei Universitäten, an denen das überhaupt gelehrt wurde, dieses Gender Studies. Das eine ist halt eine staatliche Universität, eine der größten in Budapest auch. Und das andere ist halt wirklich so eine Privatuniversität, deren Gründer halt der George Soros war, was halt dem Ganzen nochmal so ein bisschen extra Salz gibt. Ja, aber wir reden halt hier über zwei Kurse an zwei Universitäten. Ja, stimmt, das waren nicht viele Leute, das ist mir auch aufgefallen. Ja, wobei ich dazu auch noch sagen muss, inwieweit die Regierung überhaupt bei dieser European University den Kurs verbieten kann, weiß ich gar nicht. Weil wenn die das staatliche Budget da einfach zurückziehen würden für den Kurs, dann, das ist ja eine Privatuniversität. Ja, aber Price, ich glaube, die Central European University haben sie auch ganz dicht gemacht, oder nicht? Haben sie die ganz dicht gemacht? Ich glaube, die hatten sie ganz dicht gemacht. Ist ja was Uni ist, oder was? Ja, ja. Ja, wenn das so ist, ist es natürlich nicht schön, wenn die die Lizenz entzogen haben. Das wäre dann nochmal ein Thema für sich, würde ich sagen. Treffen sich zwei Frauen. Beide tot. Beide der weiblichen Anatomie durchaus kundig und sprechen über die Vulva. Das Problem, sie müssen erstmal googeln und hoffen, keiner merkt's. Was genau ist nochmal die Vulva? Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Und gehört die Vagina dazu? Das ist tatsächlich so passiert. Man stelle sich zwei Männer vor, die über das männliche Genital sprechen. Die Chance, dass sie Penis und Hoden verwechseln, ist eher gering. Ja, das sind die Dinge, die Frauen jeden Tag aushalten müssen. Zieht euch das mal rein. Ja, bewegend. Heute erlebt das weibliche Genital eine Art Renaissance und damit einhergehend der Begriff Vulva. Die Künstlerin platzierte ganz lange war es weg und jetzt ist wieder da. Ja. Die Künstlerin Björk platzierte für das Cover ihrer aktuellen Platte eine Vulva auf ihrer Stirn. Die Sängerin und Songwriterin Janelle Monáe trägt in ihrem Video zu ihrer Single Pünk eine Hose in Vulva-Form. Auf Instagram wird die Vulva, wenngleich nicht explizit, gefeiert. In einer Vulva-Gallery der Illustratorin Hilde Atalanta, mit mehr als 232.000 Followern etwa, oder im Feed der kalifornischen Künstlerin Stephanie Sarley, der mehr als 300.000 User folgen. Sarley penetriert an Vulven erinnerndes Obst mit ihren Fingern. Ihre Kunst, ihre Werke hat sie am Anfang des Jahres auch im Museum präsentiert. Ja, also. Okay. Ja, okay, cool. Das ist schön, da weiß man immer, was es geht bei so Frauen als Künstlerinnen. Ja, wenn man sonst nichts hat, weißt du, wenn man sonst nichts hat. Guck mal, ich habe eine Vagina, du hast auch eine Vagina. Vagina. Ja, und einer hat eine Vulva. Ja, oh ja, Alter. Und ich hätte gerne einen Volvo, ja. Einen der Hauptgründe, warum die Vulva so radikal aus der Geschichtsschreibung entfernt wurde, vor allem durch Religionen und männliche Ärzteschaft, sieht die Autorin Mithu Sanyal darin, dass das Organ die Schöpfung per se symbolisiert und damit der ultimativ dem Gottvater zugeschriebenen Fähigkeit, Leben zu schaffen, Konkurrenz macht. Die Vulva im Widerstreit zu Gott und all seinen Vertretern auf Erden. Ein Machtkampf. Hm? Damit ihr das endlich mal begreift. Ich begreife es immer noch nicht, weil ich ein dummer Mann bin und erstmal irgendwie googeln muss, was ist denn der Unterschied und wo fängt das an und was ist das überhaupt? Weil, keine Ahnung, Mann. Sorry, ich habe andere Prioritäten außer Vaginas. Wie wäre es, wenn jetzt alle mal sagen, was es ist? Ärztinnen und Ärzte, Eltern, Frauen, Männer, Liebende, Vulva. Wenn Eltern sich bei Elternabenden und in Verlagen erkundigen, wieso steht da nicht Vulva? Das wäre ein Mantra gegen die Sprachlosigkeit, ein genussvolles noch dazu. Vielleicht würde dann die endlose Scham weichen. Ja? Wieso? Du hast jetzt gerade wertvolle Energie und Zeit von allen Leuten, die den Artikel irgendwie gelesen haben und deine eigene, um den zu schreiben, einfach verschwendet. Ich bin nicht schlauer geworden. Ich meine, ich kann sagen, dass ich das jetzt erst recht ablehne, so einfach genital fixiert zu sein, aber ja, cool, hat jetzt nichts geändert. Nee. Sorry, ich habe echt Wir können was daraus mitnehmen. Wenn irgendwo nicht Vulva steht, einfach die Leute ansprechen und fragen, warum. Ja. Ja. Zum Beispiel Dönerladen. Ja? Ja. Da steht dann oben irgendwie Kebabgrill, dann gehst du rein und sagst, warum steht da nicht Vulva? Keine Ahnung, Alter. Was passiert? Feministische Horrormonsterfilme wären dann so Sachen wie der Vulverwolf. Versteht ihr? Vulva-Werwolf. Vulva-Kahn. Pizzeria Bella Vulva. Ja, das war so die kurze Zusammenfassung. Vom Dönerladen dann Vulva-Spieß, oder wie? Ich glaube halt echt, Alter, wenn Freud hier bei uns mitsitzen würde, ja, beim Stream, der wird rotieren. So. Das ist keine Ahnung. Vielleicht müssen wir das Wort so benutzen, wie die Schlümpfe Schlumpfen benutzen. Schlumpfen. Ich gebe mir mal die Vulva-Vulven. Könnt ihr so lange auf die Vulva aufpassen? Also ich wäre gespannt, was Freud zum Freudomarxismus sagen würde. Oh, nicht mehr erlebt, es wäre ihm sicher eine Freude. Es ist einfach so kindisch. Es ist so kindisch. Mann, was ist denn das? Me Too in der Medienwelt. Phase 2 soll noch mehr wehtun. Ja, vorgenommen, dass sie die Anzahl der Regisseurinnen erhöhen wollen und die Anzahl der Schauspielerinnen und so weiter. Das war auf so einem Treffen in Frankreich wohl. Da waren jetzt angeblich nicht ganz so viele Deutsche, aber das Bestreben besteht ja bei uns auch, ne, die Medienlandschaft weiter zu füllen mit weiblichem Material. Ich verstehe das nicht. Also die Logik ist ja eigentlich dahinter, dass Frauen voll wertvoll sind und dass dieser Bereich für Frauen voll gefährlich ist. Wie kommt man dann zum Schluss, dass man in diesen gefährlichen Bereich wertvolle Frauen reinwerfen muss? Ja, mit einer Überzahl oder so klappt das dann vielleicht. Ja, okay. Und dann ist Frieden. Dann, weil Frauen können ja nicht vergewaltigen, steht so irgendwie gesetzlich irgendwie so nicht explizit da, also passt schon. Und Frauen ja sowieso die Engel sind und ja, wir brauchen mehr Frauen. Ja, es war ein ziemlich langer Artikel, er wird auch nicht so super interessant, aber irgendwie darum geht es im Endeffekt, ne, dass wieder überall eine Quote erfüllt werden soll. Ne? Und zwar eben Ich finde es eigentlich klasse. Also ich würde diesen Artikel sogar eigentlich eher als einen positiveren Artikel wahrnehmen, weil wenn die ihren Spieß noch ein bisschen weiter drehen, werden mehr Normalitäre anfangen zu sagen, das stimmt was nicht. Also MeToo ist in meinen Augen eher so eine, also natürlich ein Erfolg für den Feminismus, was sie da machen und wie sie Leute aus den Ämtern rausholen und eigene Leute reinsetzen. Aber eine zweite Phase, die mehr wehtun soll, wäre unangebracht. Ich weiß aber auch nicht, ob Frauen da an dem Vulva-Spieß drehen sollen. Ich denke halt, dass sozusagen dann irgendwann auch mal der Rest der Gesellschaft sagt, irgendwie geht es zu weit. Also. Wohl, wenn wir vielleicht weitermachen. Nee, aber zufrieden sind die Medienmacherinnen nicht. Ja, es ist eine kleine internationale Clique, weißt Bescheid, ja. So, du hast dann einfach Frauen, die sich Feministen irgendwie auf die Brust schreiben, irgendwie dann sagen, Vulva, Vulva, Vulva. Und, ja, und im Endeffekt heißt es wieder Macht wegen Überzahl. So ja, ist, ja, und dann heißt es hier Medienmacherin. Das ist, generell so ein obskurer Begriff, ja. Kannst ja nicht sagen, weißt du, so, was magst du keine Frauen oder was? Ja. Ich mache jetzt was gegen Medien, ne? Ja, genau. Und sorry, aber der Feminismus schadet auch explizit Frauen. Wenn wir sagen, hier das Patriarchat schadet auch Männern, so diese feministische Ansicht, dann können wir auch sagen, dass der Feminismus Frauen schadet. Indem er halt einfach sagt, ja, hier Quote und so. Was ist, wenn eine Frau einfach so sich selbst behaupten will, ja, und ohne irgendwie Quote mal durchkommen will? Weißt du, aber das ist halt egal, weil Frauenkampf und so, Klassenkampf, Geschlechterkampf. Ja, ja, hier geht's nochmal auf Weinstein, das habe ich auch mitgebracht. Und da habe ich nur gedacht, das Geräusch des, dieses Verfahrens ist ungefähr so, pfft, ne? Da heißt, die Luft kommt heraus. Also da haben sie jetzt irgendwie ein bisschen Blödsinn gebaut. Die Polizei bei der Ermittlung, haben sie der Frau wohl gesagt, sie soll die Sachen vom Telefon löschen, die irgendwie, ja, die sie löschen möchte oder so. Und irgendwie ist das wohl, ja, war das wohl keine gute Idee. Also das wird hier kritisiert. Aber es gab ja auch schon andere, also die Staatsanwaltschaft hat auch schon Sachen zurückgezogen. Und ich habe mir das nochmal angeguckt, da ist ja gar nicht viel übrig von diesen ganzen Anklagen, weil das ist ja alles verjährt. Alles, was vor 2001 war oder so, ist verjährt. Und die allermeisten Sachen waren vor 2001. Es sind jetzt irgendwie noch zwei Anklagen über von zwei Frauen oder so, wovon sich aber irgendwie eine nicht zeigt und die andere aber nur so ein bisschen Pillepalle irgendwie in der Hand hat. Also ich gehe davon aus, dass es halt kein Vergewaltigungs ja, Entscheidung Nein. am Ende sein kann. Die können nicht wegen Vergewaltigung verknacken oder so. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Gut, ich meine, bei dem Cosby haben sie das jetzt auch gemacht. Aber bei ihm ist die Lage so, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist nur heiße Luft, die da drin ist. Und das ist jetzt vom Staat angestoßen. Der Staat macht das ja aus einem staatlichen Interesse angeblich raus, solche Sachen anstoßen, solche Fälle. Aber im Prinzip würde ich sagen, da wäre ja auch normalerweise noch eine ganze Menge Schadenersatz drin, wenn da wirklich nichts bei rumkommt, ne? Ja gut, ich meine, weil der ist ja verurteilt worden. Er ist noch nicht im Gefängnis, sondern muss so eine Fußfessel tragen. Aber so ganz heiße Luft. Ist das eine Art Urhaft oder nicht? Ja, nö, der ist verurteilt worden. Urhaft ist ja vor dem Gerichtstermin. Ich weiß jetzt nicht, was da noch passiert. Und ich finde die Anklagepunkte auch übertrieben. Aber das ist halt nicht alles heiße Luft gewesen, weil er ist ja verurteilt worden. Also zumindest die Konsequenzen. Sorry. wegen was denn jetzt konkret? Auch eine Vergewaltigung oder was? Ja, Moment, er ist verklagt worden, weil, ja, wegen sexueller Belästigung in zwei Fällen. Das ist wohl diese Sache gewesen, wo der sich einen runtergeholt hat in den Blumentopf. Das hat ja, was hat er jetzt dafür gekriegt, irgendwie ein halbes Jahr Fußfessel oder was? Ja, er hat wohl weitere Informationen an die Staatsanwaltschaft gegeben und deswegen eine Reduzierung bekommen. Mhm. Keine Ahnung, was er denen erzählt hat. So. Aber deswegen ist er halt nicht ins Gefängnis gekommen, sondern elektronische Fußfessel und er darf sich nur in New York und Connecticut aufhalten. Irgendwie für den Zeitraum. Jetzt habe ich schon wieder zugemacht. Ich mach's nicht noch wieder. Ja, vielleicht hat er nicht lange Kaution bezahlt oder so, ist ja auch egal. Ne? Also. Ja, aber es stand auf jeden Fall, weil er einen Deal gemacht hat mit der Staatsanwaltschaft, weil er zusätzlich Informationen für einen anderen Fall gegeben hat. Ja, okay. Ja gut, ich meine, der hat bestimmt auch einen gut gefüllten Kompromatkoffer bei sich zu Hause stehen. Aber ich habe, wie gesagt, den Eindruck, zumindest scheint da nichts mehr zu kommen, großartig. Das, der Rest scheint irgendwie ziemlich heiße Luft zu sein. Also, das ist aber von dem Geschrei, was da war, ist da doch trotzdem ganz schön wenig übrig geblieben, auch wenn das jetzt mit dem halben Jahr Fußfessel da oder irgendwie ein bisschen länger ist. Finde ich ganz schön krass. Also, wie gesagt, das Geschrei war so, dass er eigentlich irgendwie hätte hängen müssen oder so. Ja, hier geht es um einen Prozess. Mädchen, 16 Jahre, vergewaltigt, Angeklagte schlafen im Prozess ein. Und der Richter fand das nicht so gut, dass die eingeschlafen sind. Und beim Tatzeitpunkt waren sie stark alkoholisiert. Und bei einem meinte man, dass es an der Grenze der Steuerungsunfähigkeit ist. Und der Facharzt für Rechtsmedizin führte jedoch nicht nur dessen Rausch an. Man müsse auch berücksichtigen, dass er aus einem anderen Kulturkreis kommt, sagt der Mediziner über Farid A. Bei Herrn A. lag eine erhöhte Alkoholmenge vor, die durch die Enthemmung dazu geführt hat, dass er sich über vorhandene Einsichten hinweggesetzt hat. Die Gewichtung sei eine komplett andere, wenn man in diesem Kulturkreis und nicht in einem westlichen aufwächst. Über ja, aber er ist jetzt hier. Er ist hier. Hier ist er jetzt. Hier. Okay? Der Mann ist hier. Über Afghanistan, sagte der Mediziner, da zählt eine Frau nichts und der Mann geht über alles. Die Sozialisation habe einen Einfluss auf die Frage, sich zu steuern. Klar sei aber auch, A habe die hiesige Rechtslage gekannt, sagte der Gutachter. Der Richter macht jedoch schnell deutlich, dass für ihn nur der Alkoholkonsum eine Rolle spielt. Bei der Beurteilung einer möglicherweise verminderten Schuldfähigkeit. Ihm sei nicht ganz klar, wie die fehlende Sozialisierung die Steuerungsfähigkeit beeinflusst. Lässt er den Mediziner wissen. Der Prozess dauert an. Ja, gut. Also zumindest hat der Richter mal ein Machtwort gesprochen. Ich kann doch nicht sagen. Ja, also ich muss auch sagen, weißt du, ich habe natürlich Verständnis, wenn jetzt irgendwie, ich weiß nicht, aus Indonesien jemand hierher kommt und sich vor den Bundestag stellt und die rechte Hand hochhebt. Wenn er dann eine Strafe bekommt, bin ich mir dann nicht so sicher, so der weiß es halt komplett nicht, dass halt so ein Gruß nicht in Ordnung ist. Und ich weiß dann auch nicht so genau, wie man das handhaben soll. So, da bin ich froh, dass ich kein Richter bin, weil eigentlich schon, weil halt Gesetz. Und auf der anderen Seite, ja, woher sollen sie es denn genau wissen, wenn sie in der Schule nicht aufgeklärt werden? Ja, aber einer unserer wichtigsten Rechtsgrundsätze ist, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und das gilt für alle. Eben. Und das ist das Ding, wo ich mir dann halt denke, hier geht's halt auch nicht irgendwie um ein opferloses Verbrechen oder so, sondern halt um eine Vergewaltigung. Und ja. In Afghanistan, wenn du die falsche Frau vergewaltigst, dann hast du eine Familienfehde am Hals. So, also was denken die denn, wie, also. Ja. Und das stimmt ja auch nicht, dass da die Frauen überhaupt nichts zählen. Also ich meine, das ist ja wie immer in diesen Gesellschaften, wenn die Frauen nichts dürfen, müssen sich die Männer halt um alles kümmern. Ne? Und dieses Ding mit dem Beschützen, das treiben die ja da auf die Spitze halt, indem sie die direkt komplett einpacken und wegsperren. Ne? Also kann man das halt auch sehen. Ja, und das nächste Ding ist, also mit Suff, also es tut mir leid, dann trinke ich eine Flasche Wodka und begehe eine Straftat. Also natürlich bist du weniger zurechnungsfähig, wenn du Alkohol trinkst, aber deswegen tun halt voll viele Menschen nicht viel Alkohol trinken. Also wisst ihr, was ich meine? So, das ist so, soll es nicht fast schon strafverschärfend wirken, weil es tut mir ja leid, du hast sie nicht unter Kontrolle. Und dann machst du noch on the top sowas. Also wenn ich mich betrunken ans Steuer setze und dann irgendwie einen Menschen überfahre, weißt du, dann wird doch wohl nicht ein Mediziner hingehen und sagen, ja, der kommt aus einem anderen Kulturkreis. Nee, das so. Nicht, aber ich muss halt sagen, der war besoffen und ist deswegen nicht zurechnungsfähig gewesen. Ja. Nicht straffähig oder wie auch immer, dass man das nennt. Es ist wichtig, dass man diese Sachen auch so klärt und es sieht halt einfach nur von der Seite dann bizarr aus, wenn du so Juristensprache dann zusammen vermischt hast mit dem ganzen Bild von dem Zeug, aber ja, da ist ein Opfer bei dem Verbrechen entstanden. Ist doch verdammt nochmal egal, aus welchem Kulturkreis wer kommt und woran der gerade gedacht hat. Ja, aber wenn du nicht zurechnungsfähig warst, dann weiß ich nicht genau, ob das auch dafür dann bestimmt ist, dass man keine Strafe kriegen würde oder so. Ja, aber weißt du, das verändert ja nicht die Folge der Handlung, die du gemacht hast. Das, was du im betrunkenen Zustand tust. Aber auch die Strafe. Ja. Ich glaube nicht, dass es bei uns so ist. Jetzt haben sie sich ein bisschen abgeschwächt oder so, meine ich. Ja, bin ich auch nicht ganz im Bilde. Aber naja. Das sind Fachleute hier. Zur Klärung der Frage, was ist ein Ex-Muslim? Von Murat Jürük. Na, was ist ein Ex-Muslim? Ja, das ist ein interessanter Artikel, der in der Jungle World erschienen ist. Die Jungle World ist den einen oder anderen bekannt als ein Blättle, was ein bisschen links ist. Und ein bisschen ist ein bisschen euphemistisch. Und hier geht man darauf ein, dass man Ex-Muslim als eine gekünstelte Identität wahrnimmt, also zumindest hier der Autor. Und man geht davon aus, dass sozusagen der Ex-Muslim eher wie ein NPC ist, der geskriptete Antworten hat, die natürlich den Menschen Gründe geben, gegenüber dem Islam kritisch zu sein. Und an sich regt man sich hier darüber auf, warum es die Identität des Ex-Muslims überhaupt gibt und was denn mit den Menschen falsch ist, die eben so eine Identität annehmen. Und der Artikel, der wirkt am besten, wenn man sich ihn, also wenn man sich die Zeit nehmen würde, ihn durchzulesen, weil ich, ja, der hat schon was. Also so. Und wenn du halt das in Kontext stellst, wo der erscheint, dann macht halt auch viel mehr Sinn, so, wenn du dir jetzt die Linke anguckst und ihre Verharmlosung von Islamofaschismus. Also, ja. Da habt ihr's. Ja, aber ich meine, im Islam kann man nicht austreten. Es gibt keine Apostasie. Der Preis für Apostasie ist Tod. So, und wenn dann Leute rausgehen daraus und sich dann die Mühe machen, den Preis bezahlen, komplett ihren Freundeskreis, ihre eigene Identität, die sie in ihrem Leben aufgebaut haben, absolut abzulegen. So, also, dann sollte man das doch loben. Das ist doch eigentlich ein sehr konsistentes Verhalten. In einem Artikel schreibt man, dass Ex-Muslime eher als Studienobjekt für den autoritären Charakter geeignet sind. Was? Ja. Das sind Leute, die aus einer autoritären Umgebung kommen und so stark sind vom Charakter her, dass sie sich dem widersetzen. Da müsste man ja auch genauso alle irgendwie Freiheitskämpfer in diese irgendwie autoritäre Blabla-Zeugs reinpacken. Ja, also wortwörtlich seit einigen Jahren tauchen unter Ex-Muslimen in Anführungszeichen vermehrt Spinner auf, die sonst aus den Studien zum autoritären Charakter bekannt waren. Ja, finde ich klasse, Alter. Finde ich klasse. Und das soll jetzt ein Argument sein, warum Ex-Muslime irgendwie die schlechteren Moslems sind. Geil. Finde ich super. Stereotypes Denken ist hier vorherrschend. Aus einer tragischen Familiengeschichte wird eine große Kulturgeschichte. Am Muslim wird bloß abgearbeitet, was der Ex-Muslim mühsam bereits hinter sich gelassen haben will. Distanzierung ist das nicht, sondern das Abarbeiten an einem befremdlichen alten Ich, das nur noch anwidern muss. Nicht selten finden sich unter Ex-Muslimen darum diese autoritären Charaktere, die dem Publikum bloß bestätigen, was die jeweilige politische Gemeinde hören will. Ja, toll. Dann, wenn man das einfach mal ummünzt auf Sklaverei, dann hättest du so einen Ex-Sklaven, der sich von der Sklaverei so weit distanziert, dass er einfach frei auf seinem Stück Land leben will und irgendwie Rechte haben will und nicht wie andere dann meint, hier, ich würde gern doch weiter Sklave sein, weißt du? Und dann ist es hier, aber der ist auch nicht gut. Der kann nicht sagen, dass er besser ist. Der ist sogar schlimmer. Ja, so. Das ist echt unmöglich, ey. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Das war ein sehr projizierender Artikel, hatte ich das Gefühl. Ja. Das war echt lesenswert. Also, ja. Abgesehen, darfst dich halt echt nicht von so Artikeln projizieren lassen. Ja. Ja. Mhm. Immer einfach 10-mal Vulva sagen, dann passt es schon. Ja, alles gut. Ja, kein wahrer Schotte. Kein wahrer Festakt. 40 Jahre Zibedo. Was ist Zibedo? Ja, Zibedo ist ein ziemlich interessantes Konstrukt, das ich bisher noch nicht kannte. Das ist eine christlich-islamische Begegnungs- und Dokumentationsstelle und dafür verantwortlich ist die Deutsche Bischofskonferenz. Boah, das ist wie, als wäre ich zum Arzt gegangen und der hätte mir ein neues Krebsgeschwür gefunden. Geil. Was ist da los? Ja, hier, ich habe gute Nachrichten, schlechte Nachrichten. Gleiche Nachricht ist Krebs. Gute Nachricht, wir haben ihn gefunden. Ja, und klasse. Ist ja eher so, als hättest du ein Fahrrad irgendwie, das du reparieren lassen willst und gehst damit zum Arzt. Also, du willst was über Islam wissen, deswegen gehst du auf eine Seite der Deutschen Bischofskonferenz. Oder was haben die Bischöfe sich dabei? Ist das ihr Job? Irgendwie, ich... Ja, und diese Geschichte gibt es halt schon, wie lange war das, 30 Jahre? Alter, die stehen in ihren Cosplays da rum, was ist da los? Oh mein Gott. Ja, im Endeffekt geht es doch in der Religion doch eigentlich eh immer nur darum, dass erwachsene Männer Frauenkleider tragen wollen. Also, ja. Wenn ich mir die Bilder so angucke. Boah, guck dir das an, Alter. Deren Motto ist mit Klugheit und Liebe. Mit Klugheit und Liebe. Das ist so das, was irgendwie stehen würde bei irgendeinem Kindergartengruppending. So mit Klugheit und Liebe. Ja, das ist die Mariengruppengruppe und das ist so die Bärchengruppe und die haben sich ganz lieb. Die haben sogar eine Begegnungs- und Dokumentationsstelle für Marienkäfergruppe und irgendwie Bärchengruppe. Die haben sich voll lieb. Und die machen Stockbrot. Ja, die machen Stockbrot. Voll geil. Bitte gib mir Steuergeld dafür. Wird das Steuergeld für ausgegeben? Kriegen die irgendwie Geld von Steuerzahler rein? Weiß ich gar nicht. Also das soweit habe ich gar nicht geschaut. Müsste man mal recherchieren. Ja, Deutsche Bischofskonferenz auf jeden Fall. Ja, genau da ist es dann wieder da, ne? So, du kannst an deinen Gott super hart glauben, aber warum glaubst du ihm nicht so hart an ihn, dass der dir einfach Geld vom Himmel schickt? So, was ist da los? Was ist da los? Komm. Härterer Glaube, Alter, das brauchen die Leute. Aber OPEX, glaubst du denn etwa nicht daran, dass man die Leute bezahlen muss, damit sie auch vernünftig was für den Staat machen? Das ist doch immer die Logik. Gib den Religionen Geld, dann haben wir eine super tolle... Ja, weißt du, genau, ja. Es immer, ja. So super tolle Zusammenarbeit, bla bla, und ja. Das ist ja, so ja, wichtig ja, ja. Für alle. Ja klar, ja, Steuern sind der Preis, den wir für eine zivile Gesellschaft zahlen müssen, genau, ja. Der interreligiöse Dialog, oder willst du, dass der 30-jährige Krieg wiederkommt? Da hast du. Ja, weißt du, Holocaust oder gib Geld, ja, geil. Der interreligiöse Dialog, der ist ganz besonders wichtig, ja. Ja, vor allem glauben diese Gruppen von Leuten, die seit irgendwie Jahrhunderten oder Tausenden schon an ihre Märchen glauben, die nichts ihnen gebracht haben, so, die nicht nachweislich wirklich real funktionieren oder irgendwie notwendig sind, die von allen Seiten widerlegt werden, von ganz normalen random Leuten, die einfach sich ein bisschen mehr damit beschäftigen und die glauben, die könnten irgendwie was zusammen kombinieren und dann könnte was rauskommen. Das ist eigentlich diese Intersektionalität, aber mit Religion, weißt du? Du überschneidest zwei Dinge miteinander und glaubst, da kommt jetzt irgendwie doch was Gutes raus. Diesmal bestimmt. Das ist so Sozialismus, aber jetzt mal richtig. Ja, so. Ja, aber auf jeden Fall hat hier unser Kompromissnotpräsident gesagt, dass ja die Christen und die Muslime sich zusammentun sollen, um die Antworten zu finden für die jungen Leute. Und das finde ich sehr genau gut. Genau, das war ich. Weißt du? Ja, das ist ja ganz zwei Blinde sollen eine Karte zeichnen, geil. Ökumene gestaltet geiler. Ja. Aber so verstehen die sich ja nicht als Blinde, die verstehen sich ja als Erleuchtete, aber die müssen dann in den ganz alten Büchern nachgucken nach den Antworten für die jungen Leute, die man bisher noch nicht gefunden hat, aber die finden die dann. Du musst einfach nur weniger Sachen wahrnehmen, dann nimmst du mehr Sachen wahr, weißt du? Ja. Ich frage mich halt auch, ob ein Bundespräsident Dinge sagen muss wie, nach muslimischer Tradition war die erste Aufforderung Gottes an den Propheten das Wort Ikra, das heißt lies. Und ist das nicht eine Aufforderung, sich mit der Offenbarung auseinanderzusetzen, seinen Verstand einzusetzen, das Spannungsverhältnis zwischen Glaube und Weltwirklichkeit immer wieder neu zu vermessen? Ja, also der Bundespräsident Onkel, schon... Weil ich sowieso schon lange das Gefühl habe, dass unser Bundespräsident immer so eine Art Laienprediger für dieses Land gewesen ist. Und ich meine, also, und wenn er mal nicht ein Laienprediger war, dann war er ein richtiger Prediger, so wie hier Herr der Letzte. Bruder Johannes. Nee, der Letzte jetzt hier von den. Ach so. Mir ist, mir ist auch aufgefallen, dass da Juden gar nicht drin vorkommen. So, was ist denn damit? Warum ist denn da nicht der Verbund von irgendwie Christen, Moslems und Juden? Doch, er spricht aber auf jeden Fall irgendwo hier auch Antisemitismus an, in der Rede. Ja. Wird alles gestreift. Da muss man sich auch zusammenfinden, um die Antworten zu finden. Cool, ja gut, super. Irgendwie religiöse Gruppierungen haben schon genug versucht, irgendwie Antworten zu finden. Und ihre Methoden waren immer dieselben. Entweder bist du für uns oder du bist gegen uns. Es gibt da keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Man sollte eigentlich gesellschaftlich gesehen Atheismus eher feiern, weil das ein viel neueres Ding ist als irgendwelche Religionen. Naja, so. Atheismus ist eigentlich das noch ältere Ding, wenn du es so siehst. Ja, okay, grundsätzlich. Was jetzt okay. Christentum und Judentum und Moslemtum angeht. Ja, aber wenn man es dann so betrachtet, du hast absolut recht, wenn man es dann noch weiter ein bisschen so betrachtet, wie ich es meine, ist, dass Atheisten halt schon aus allen Religionen die ganze Zeit immer vertrieben wurden. So, das kam nie gut an, dass da irgendjemand sagt, nee, ich glaube nicht so daran. Was haben die denn da in den Religionen gewollt, die Atheisten? Ja, ne? Warum sind denn die da? Was gefällt denen überhaupt? Die Leute sind ja eher alle Atheisten mit sämtlichen Göttern bis auf einen dann halt, ne? Ja, ne? Also auch die Christen und so. Die müssten das ja eigentlich wissen, wie das ist mit dem Atheisten. Das ist alles so kindisch. Das ist wirklich echt, ich verstehe das nicht. Also wenn sich da irgendwie Harry Potter, Star Trek und irgendwie Star Wars Convention zusammentun, dann lachen das die Leute aus, weil das ist doch voll kindisch, Alter. Guck dir diese erwachsenen Leute an und die verkleiden sich und machen irgendwie, glauben an Quatsch so. Dabei sind diese Leute viel näher an irgendwie Realitäts, irgendwie Ideologien, Zeugs, weil die nämlich wissen, dass das, woran sie glauben, einfach nur ein Spaß ist. Das ist ein Spiel für die. Für den Typen ist es kein Spiel. Ja, aber das mit dem Fiktion halt daran rumzumeckern, das hat ja auch eine lange Tradition. Du hast das die ersten Bücher, also die ersten Romane aufgetaucht sind, hast du ja einen Haufen Protest von den Christen gehabt, dass man doch nur ein Buch lesen sollte und dass, wenn du die anderen Bücher lest, dass das zu Verwirrung führen kann und dann glaubst du, dass die Romanwelt real ist und du tust dich isolieren und bist ein Kellerkind, sitzt nur noch im Haus rum und liest. Also das war wortwörtlich der Einspruch der Christen dafür, dass es irgendwann mal Romane gab. Ich glaube, das werden auch die Antworten sein, die sie im Endeffekt finden. Dass man einfach frömmiger sein muss, dass die Moderne so böse ist und so gottesfern und im Endeffekt aber dann wieder SJW-Tum von der anderen Seite, dann von der von der konservativen Seite halt. Aber alle irgendwie Errungenschaften der Wissenschaft, der Aufklärung verwenden und nutzen und das ist alles gut, weißt du? So, ja, toll, super. Also, aber das Ding ist, das ist ein Mikrofon da übrigens, ne? Also es gibt verschiedene Sorten von Mikrofonen. Es gibt dynamische Mikrofone, es gibt Kondensatormikrofone und es gibt Gott-Mikrofone und das ist da so ein Gott-Ding. Da spricht man rein und dann wird durch Gott-Magie kommt dann aus den Lautsprechern was raus. Die anderen Sachen funktionieren mit Wissenschaft, aber das ist da ein gottesfürchtiger Mann, der braucht sowas nicht. Der hat so ein Gott-Mikrofon. Ja, aber weißt du, wenn du ein Kind hast und dem Kind geht's schlecht, dann gehst du zum Arzt mit dem Kind. Aber du müsstest eigentlich voll und ganz auf deinen Gott glauben. Genau, aber der Gott hätte den Arzt erzogen und zu Christen. Und es steht in meinem Buch, hier ist so ein Patchnote, so ein Hotfix. Opex, du musst noch nicht mehr zu irgendeinem x-beliebigen Kind gehen. Geh einfach zu Papst Johannes Paul II., der angeschossen worden ist. Und man hat ihn sofort ins Krankenhaus gebracht und nicht in eine Kapelle. Also, wobei ich an der Stelle eins aber auch loswerden muss. Eigentlich bin ich froh, dass bei den Christen das eher so ist, dass halt sehr viel Christsein im Wort, aber wenig in der Tat, weil du hast andere Religionen, wo sehr viel in der Tat, aber wenig im Wort ist. Und bei den Religionen, wo du viel Tat und viel Wort hast, da hast du halt eher sowas wie ISIS oder Salafismus. Ja. Also deswegen, rein theoretisch kannst du froh sein, dass es Heuchler sind. Also, Das Problem ist halt eben, wenn die Heuchler dann halt die anderen Leute für genau solche Heuchler halten. Und man muss sich die halt eben als Partner irgendwie nehmen und so und denen mehr Einfluss geben und alles. Und das ist ja gerade das Ding, was wir jetzt haben. Ja, und die können auch, so Leute verstehen auch wirklich explizit nicht, sie wollen oder können es nicht verstehen. Sie können es sich nicht erlauben, weil das ihre Identität so ist. Aber sie müssten doch eigentlich einfach nur einsehen, dass die Leute, die so ihnen widersprechen, kein Problem damit haben, dass die Leute religiös sind. Die wollen einfach nur, dass die Leute dann, weißt du, nicht einfach da stehen bleiben und sagen, hier ist schon die Ziellinie, hier ist schon die Spitze, so höher geht's nicht. Ja, so, nee, so bleib in Bewegung. Bewegung ist sehr wichtig. Das hat man davor als Kind gehabt. Du kommst auf die Welt, hast keine Religion, dann bewegst du dich in so eine Ecke und dann bleibst du drin stecken und dann willst du mir sagen, dass diese Ecke jetzt die Welt darstellen kann. So, nein, bitte, es gibt bessere Dinge. Ach, naja, egal. Twitter, Patrick Gensing. Clickbaiting, Dummheit oder gezielte Panikmache bei Eilmeldungen. Gewerkschaft der Polizei und große Medien verbreiten unbestätigte Berichte über Schüsse. Hetzer vermuten kulturelle Bereicherung und behaupten, eine 15-Jährige sei angezündet worden. Hauptbahnhof Köln. Ja, ist wohl genau eigentlich eine Beschreibung von dem, was in Köln passiert ist. Bis auf die Schüsse, da habe ich jetzt bisher noch keine Bestätigung für, aber dass das halt ein Syrer war, der sich selber irgendwie Verbindungen zu ISIS nachgesagt hat und dass eine 14- oder 15-Jährige mit schweren Verbrennungen in eine Klinik gekommen ist, stimmt ja, lieber Patrick. Der Typ wollte nämlich einen McDonald's anzünden, was überhaupt sehr verständlich ist. Ja, also komm, das ist klar. Ja. Er wollte einen McDonald's anzünden. Was ich nicht verstehe, ist, dass so eine krasse Tat fast überhaupt kein gesellschaftliches Echo findet. Ich dachte, jetzt ist bis zur Hessenwahl nochmal richtig Dampf in der ganzen Geschichte drin, aber das ist ja eigentlich so. Das ist das Draufhalten von den Medien. Das hast du auch bei Köln gesehen. So, ich weiß jetzt auch nicht unbedingt, ob ich mir jetzt eine Presse wünscht, die komplett konservativ ist und immer die Hand drauf hält, aber aktuell haben wir eine linke Presse, die die Hand aufhält. Das hast du bei der Köln-Silvester-Berichterstattung auch gesehen. Da haben alle hesitiert, da haben alle sich zurückgehalten und ich weiß nicht, wie sowas passiert, klar zurückhalten, aber so ein bisschen rumspekuliert wird eh auch immer so. Und natürlich ist es dumm, bevor du den Polizeibericht hast, rumzuspekulieren, aber am Ende tritt es genauso ein und der Journalist mit Haltung stellt sich hin und sagt, das kann nicht gewesen sein und dann denkt er, dass er fürs Gute kämpft und im Endeffekt ist es mir vollkommen egal, was seine Gesinnung ist, er soll sich einfach nur darum kümmern, dass die Daten ordentlich dargestellt werden, die er erfährt und die Fakten und nicht... Im Hauptbahnhof sind da auch so viele Leute, das werden schon einige gesehen haben. Ja, ja, also weißt du... das ist so seltsam. Man muss wirklich in diesem Kopf von dieser Person in diesem Moment sein. Das Hauptding bei dieser Sache ist halt eben, dass der Mann diesen ARD-Faktenfinder da irgendwie betreibt und oder der Chefredakteur davon ist und auf jeden Fall er hier dann direkt wieder Feuerwehr spielt, ne? Und er ist ja derjenige, der hier direkt los schreibt irgendwie und versucht da irgendwas wieder einzuordnen oder so und er stellt sich auch nicht hin und sagt sich so, ja, ich warte jetzt erstmal irgendwie eine Stunde oder so, was hier los ist. Und im Endeffekt hat er auch diesen Tweet, den wir jetzt hier im Archiv haben, den hat er im Nachhinein gelöscht. Also ganz großes Applaus. Sehen, ja. Also, guter also, Patrick. Hast du ein Thema. Ja, genau den gleichen Kram, den anderen Leuten vorwirft, selber auch machen. Ja, was mir bei diesen ganzen Sachen immer, wenn so ein wieder irgendein Ereignis ist, wo noch nicht so ganz klar ist, was passiert, was mir da einfällt. Also ich stimme dir absolut zu, man sollte da immer erst so ein bisschen die Zeit vergehen lassen, bis die Faktenlage ein bisschen klarer ist. Aber ich sehe halt direkt wieder den Tweet zum es ist wieder was passiert, jetzt dauert es nicht mehr lange, bis die üblichen Verdächtigen rauskommen und sagen und spekulieren, wer der mutmaßliche Täter war. Und solche Tweets sehe ich zwar auch vereinzelt, aber mittlerweile ist das Verhältnis wirklich 10 Leute, die sagen, aha, jetzt kommen gleich wieder Leute, die sich aufregen, zu einem, der sich tatsächlich halt spekulativ dazu äußert, was die Täterherkunft angeht oder sowas. Und zu den Schüssen wollte ich noch sagen, ich weiß jetzt nicht, wie der zeitliche Ablauf genau war, aber die Polizei hat den Täter wohl angeschossen, also sind wohl auch Schüsse gefallen, logischerweise. Also, naja. War nicht sogar schwer verletzt. Der Abstand, bis die Faktenlage klarer ist, ist natürlich berechtigt. Aber was auch berechtigt ist, ist, dass sehr viele Leute so schnell wie möglich wissen wollen, was vor Ort passiert. Und wenn man dann vor Ort ist und seinen Eindruck schildert, dann sollte das an sich auch in Ordnung sein. Ja, man muss ja nicht spekulieren. Man kann ja einfach sagen, so hier, ich habe gerade was laut knallen hören. Vielleicht waren es Schüsse, ich weiß es nicht. Hier, das war's. Sowas sollte auch nicht verboten werden. Ich finde das auch relativ, der ganze Umgang damit ist halt sehr schwierig, weil wenn beispielsweise die Polizei den Täter noch nicht in Haft genommen hat und der ist noch vor Ort, ja, und dann sind andere Leute vor Ort, die Polizei aufnehmen und der Täter, der guckt sich dann vielleicht auf seinem Handy die Sachen an im Internet, wobei, hat er überhaupt genug Zeit dafür in dem Moment? Aber so, diese ganzen Bedenken, die kann ich ja verstehen. Aber generell die Aufforderung von der Polizei auch zu sagen, okay, keinerlei Sachen posten auf Social Media, alles nur direkt an die Polizei geben, das finde ich auch nicht in Ordnung. Ja, man muss, ja, man sollte eigentlich denken, dass jetzt nach 10 Jahren Smartphones mit Fotofunktionen und Internet, dass wir mittlerweile einen Modus gefunden hätten, damit umzugehen, aber haben wir immer noch nicht. Das war doch auch bei dem David S. damals war es doch auch so, dass auf 4chan nach knapp einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde bereits das Steam-Profile von ihm halt rumgereicht worden ist. Also wo es halt auch so ist, ja, ich verstehe ja Spekulationen und so, aber es sind halt auch Menschen, die spekulieren halt gerne und die schwätzen halt gerne. So Unser Antrag von FDP, BT zur besseren Finanzierung von Refugees wurde gestern von SPD, BT und CDU, CSU, BT, AfD im Bundestag abgelehnt. Wider besseren Wissens von Fachpolitikern aus den eigenen Reihen, wie zum Beispiel Matschi, von Fluchtursachenbekämpfung nicht nur reden, sondern auch handeln. Wobei das Add Refugees für das UNHCR, also das UN-Hilfswerk, für Flüchtlinge stehen. Und hier an dem Tweet, der ist mir sehr negativ aufgestoßen. Deswegen bin ich mit den ganzen Journalisten, die uns uns den Humanismus verkaufen und sich den Mund faulig reden, auch immer so in der Schwebe, wie ich die denn wahrnehmen soll. Weil wenn die Politik etwas macht, redet man hörig der Autorität hinterher, während man, wenn man dann versucht, tatsächlich aktiv politisch zu gestalten und dem UNHCR Geld zu geben, da kommt man dann nicht auf die Idee, irgendwie ein Medienecho zu machen oder so. Aber sich den Mund faulig reden vom Humanismus. Und das ist diese ehrlose Haltung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann. Mir fallen eigentlich nur relativ böse Wörter ein. Aber ja, da könnte man tatsächlich gestalten, Politik machen. Will man aber nicht, interessiert man sich nicht für. Eine Begründung, warum das abgelehnt wurde? Was ist das eine? Ich weiß es nicht. Aber was ich sagen wollte ist, Abel, hör mal. Ja. Doppelmoral ist doppelt so gut wie normale Moral. Es ist halt, ich kann es mir nur so erklären, dass halt viele Journalisten autoritätshörig sind und deswegen halt dem Mainstream aus der Politik halt halt zuhören und sich halt daran halten, was die so verkünden, weil hier könnten sie eine Welle machen, so die tatsächlich Millionen von Menschen helfen würde. Millionen von Menschen im zweistelligen Bereich will man aber nicht. Und deswegen kann ich dieses ganze humanistische Geschwätz einfach nicht ernst nehmen. So, also ja. Ernst zu nehmen ist sowieso immer schwierig bei der Politik. Aber ich muss dir auch zustimmen, für mich ist es auch nicht nachzuvollziehen, warum das nicht gemacht wird, weil die Geldbeträge, wo wir darüber reden, ja, da reden wir im zwei-, vielleicht dreistelligen Millionenbetrag über irgendwelche Zuschüsse für Flüchtlingszentren im Ausland, für Leute, für bestehende Programme, wo schon Hunderttausende von Flüchtlingen in den Lagern sind, denen die Gelder ja gestrichen wurden vor ein paar Jahren. Ja, wo die dann auf einmal nicht mehr genug Hilfsgelder bekommen haben, dass sie überleben konnten und deswegen haben sie die Lager teilweise verlassen. Oder sie vegetieren immer noch vor sich hin da. Ja, und wie gesagt, wir reden da über einen dreistelligen Millionenbetrag. Das ist im Großen und Ganzen gesehen gar nicht so viel Geld. Ich verstehe das überhaupt nicht, warum da kein Geld locker gemacht wird. Ich verstehe es echt nicht. Es kann halt so sein, dass man das eventuell als so ein Ding ansieht, um Arbeitsplätze zu schaffen, um die Leute auszubilden und sie dann zurückschicken zu können. Das ist so im Fall von der AfD das Ding. Die haben ja, aber wenn das die Hintergrundmotivation ist, dann können wir auch gleich über Kalergi-Plan reden und über solche Sachen. Ja, natürlich. Das ist um so eine Verhandlungssache geht. Das ist vorherzukommen, vor Tettspiegel so ungefähr. Natürlich, ja. Ja. Es ist auch wirklich echt seltsam. Da hat man die Möglichkeit, da die Mittel bereitzustellen und man muss einfach nur den Hebel umlegen. Guck mal, Leute, wir haben hier einen Hebel, da ist irgendwie Staub drauf gewachsen und Spinnenweben drauf, weil wir den vergessen haben. So, lass den mal umlegen, lass mal was helfen, ja. So. Und dann heißt es, ja, haben wir alle drüber nachgedacht? Nein, danke, wollen wir nicht. Warum? Ja. Das war ja auch im Dezember 2014, war es auch so, dass man die Nahrungsmittelration für die Lager um Syrien herum und in Syrien von 1600 auf 800 Kalorien begrenzt hat, weil einem das Geld ausgegangen ist. Damals hätte man mit einem relativ kleinen Betrag vielen Menschen helfen können und es wären auch weniger Menschen indirekt dazu aufgefordert worden, als sich einfach in Bewegung zu setzen. Ich meine, wenn du in einem Lager bist und einfach das Essen weniger kommt, dann ich persönlich würde mich halt auf den Weg machen. So, sorry. Also, ja, danke, ist dass auch du noch ein dazu gesagt hast. Genau das, darauf wollte ich auch hinaus. Und der Punkt ist ja der, dass es seitdem nicht wieder erhöht wurde, sondern dass das jetzt immer noch der Fall ist bei den Leuten, die halt in den Lagern vor sich hin vegetieren, leider. Wäre viel billiger gewesen, eben da zu helfen, ne? Sehe ich auch so. Und das Ding ist halt auch, es sind dann Entwicklungsländer. Dann hast du da ein Lager, wo 10.000 oder 50.000 Menschen untergebracht sind und du tust lokal Nahrungsmittel aufkaufen, die du dem Lager zur Verfügung stellst und Medikamente und Gebrauchsmaterial. Und es unterstützt dann die lokale Wirtschaft. Und du kannst dann den lokalen Bauer, der kann dann etwas mehr verkaufen, der kann mehr Kapital einnehmen, der kann das Kapital verwenden, um neue Maschinen zu kaufen, er kann seinen Betrieb verbessern. Du hättest dann auch sozusagen Quersubventionen als Entwicklungshilfe, die dann auch noch direkt Flüchtlingen zugutekommen, wo man sich dann so fragt, so ja, es wird doch die ganze Zeit davon geredet, dass man helfen möchte. Ja, da könnte man es machen, da macht man es aber nicht. Und du kannst halt keine schönen Bilder machen, Mann, Abel. Du kannst keine schönen Bilder machen von Menschenmengen, keine schönen Videos machen von Menschenmengen. Du kannst niemanden mobilisieren für eine Bewegung gegen rechts, die dann meint, hey, lass mal irgendwie nicht so viele Leute herholen. Wir haben eh nicht wirklich viel Platz für all das. Wo ist denn der Stopp daran? Ja, oder hier Fluchtursachenbekämpfung. Nein, nein, nein, nein, nein. Das muss schön aussehen, Abel. Es ist Ästhetik, ist das, worum es hier geht. Es geht nicht darum, Fluchtursachen zu bekämpfen. Es geht darum, dass du sagst und dann andersrum machst. Weißt du? Du sagst, du beeilst dich zur Uni, aber schlenderst durch den Park. Genau so Sachen sind das. Und ich meine, hier bin ich oftmals so, soll ich da jetzt Boshaftigkeit unterstellen? Ist das Blödheit? Was soll ich hier reininterpretieren? Da tue ich mich schwer. Und ich habe beides schon reininterpretiert. Boshaftigkeit oder Blödheit. Und auch schon irgendwelche anderen Gründe. Aber da... Also, da muss ich mich wirklich am Kopf kratzen und mich wundern so, ich verstehe das nicht. Ich wäre froh, wenn mir das mal jemand erklären könnte. Also ein Argument, was ich mal gehört habe, ist genau das, was du gerade gesagt hast, Abel, wenn halt da vor Ort die Industriekapazitäten aufgrund von den Flüchtlingslagern gesteigert werden, dann würde man da ja eine sogenannte Flüchtlingsindustrie aufbauen und das wäre nicht nachhaltig und deswegen wären da die Hilfsmittelgelder nicht ordentlich angelegt. Aber gut, ich meine, das Phänomen haben wir ja mittlerweile hier in Deutschland und in Europa. Ja, und da fragt man sich halt auch, da wird jetzt halt ein nachhaltiges Netzwerk aufgebaut, um solche Sachen weiterhin am Laufen zu halten. Ja, und was ist denn, wenn irgendwann der Flüchtlingsstrom tatsächlich nicht mehr da sein sollte, was natürlich kaum jemand für realistisch hält, dann hätte man da diese Kapazitäten, die irgendwie wieder abgebaut werden müssten. So, ja, das ist ja guck mal, das mit ist dem Argument, was teilweise dort, wenn ja, halt irgendwo in Libanon beispielsweise, Libanon ist ja das größte Flüchtlingslager weltweit. Ja, es sind ja irgendwie, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich sag jetzt mal vorsichtig gesagt, die Hälfte aller Leute im Libanon sind Kriegsflüchtlinge. Ja, und ja, die könnten ein bisschen mehr Geld vertragen, aber nein, die haben ja Hezbollah, denen dürfen wir kein Geld geben. Ja. Bei der AfD könnte ich das vielleicht noch ein bisschen verstehen. Die sind ja eher für so Fluchtursachenbekämpfung à la Australien, dass man einfach hingeht und sagt so, nee, wir nehmen keinen mehr auf. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie da halt nicht so sehr das Interesse dran haben, so viele legale Leute wie möglich im Land zu haben. Aber die wollen, die AfD will ja eigentlich auch, dass man Leute hierher holt, sie ausbilden und dann sie wieder halt in ihr Land zurückschickt. So, das heißt, ich verstehe das auch nicht so. Das muss irgendein Glitch in der Matrix sein. Das kann ich anders nicht erklären. Ja, und wenn du jetzt den Leuten statt 800 eben wieder 1600 Kalorien gibst, dann baust du dadurch ja auch noch keine Flüchtlingsinfrastruktur auf oder so. Ja, aber es ist schon ein bisschen mehr, als es vorher war. Mit der Infrastruktur, du kannst es ja auch so organisieren, dass du alles nur von außen hinzukaufst. Aber das Ding, selbst wenn du die Infrastruktur aufbaust, also der lokale Bauer kann auch danach versuchen, das im Markt in der Hauptstadt zu verkaufen und von dort geht's auf den Weltmarkt. Also ja, weißt du, da tue ich mich echt schwer. Es ist perfide, es ist blödsinnig. Es ist sinnvoll, wenn da rudimentäre Strukturen für die Infrastruktur geschaffen werden in solchen Ländern, weil genau wie du es gesagt hast, Abel, wenn die Flüchtlinge nicht mehr da sein sollten, haben die wenigstens was, worauf die ihr Land weiter aufbauen können. Ja, aber nee. Kommen wir nun zur feine Sahne Fischfilet. Und CDF muss ein Konzert absagen, was irgendwie die CDF gerne in der Stiftung Bauhaus in Dessau veranstaltet hätte. Und da das Bauhaus auch Weltkulturerbe ist und ein Ort für alle Menschen unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Nationalität, politische extreme Positionen, ob von rechts oder links oder andere, finden am Bauhaus Dessau keine Plattform, da diese die demokratische Gesellschaft, auf der auch das historische Bauhaus beruht, spalten und damit gefährden. Teilte die Stiftung Bauhaus Dessau mit. Und deswegen will man halt eine Band, die vom Verfassungsschutz mit dem Verfassungsschutz schon Bekanntschaft gemacht hat, nicht unbedingt beherbergen. Wobei man ja halt auch noch ergänzen muss, dass das ZDF nach einer Ausweichstätte für das Konzert sucht, weil man das total falsch findet und dass die Tagesschau dazu getitelt hat, nach Protesten rechter Gruppierungen sei das abgesagt worden. Also es reicht nicht, dass die offen linksradikal sind und Polizisten mit Schimpfwörtern überziehen. Nein, es mussten erst rechte Gruppierungen, so wie die CDU zum Beispiel, dagegen vorgehen. Oh mein Gott, Sascha Lobo, Weltsicht durch die Filterbrille. Ich mag Herrn Lobo sehr, weil er eine lebendige Karikatur davon ist, was in Deutschland falsch läuft, so salopp gesagt. Und er hat uns hier in diesem Artikel dargeboten, dass ja sozusagen verschiedene Menschen in unserer Republik sozusagen eine falsche Idee davon haben, wie man denn die Welt anschaut. Und er geht halt darauf ein, dass die Metapher Red Pill sozusagen ein Aha-Moment umschreibt, der, wenn man ein bestimmtes Muster erkennt oder einen bestimmten Filter oder eine Brille aufsetzt, dass man dann sozusagen geredpillt ist und alles ein bisschen in dem Rotton sieht. Und ich bin gerade noch dabei, die richtige Stelle rauszusuchen. Also an sich, der Artikel ist natürlich sehr lesenswert, weil er von Lobo kommt und er liefert immer gute Qualität. Man beginnt, die gesamte Welt durch diese Filterbrille zu betrachten. Es handelt sich dabei nicht um eine prinzipiell schlechten Mechanismus. Ich habe beispielsweise häufiger beobachtet, wie Erkenntnismomente über Kapitalismus oder das Patriarchat zu einer aufgeklärteren Weltsicht geführt haben. Ja, das sind in dann gewisser so Weise, Sätze, wo ich denke, er hat doch schon zwei Rotwein aufgehabt oder so. In gewisser Weise ist auch die Aufklärung selbst eine Art riesige Filterbrille, ein Erkenntnis- und Ideengebäude, das die komplette Weltsicht verändert. Also hier haben wir jemanden, der euch davor warnt, dass man eine bestimmte Brille nicht aufzusetzen hat. Und in Sachen Kapitalismus und Patriarchat hat er schon gute Erkenntnismomente feststellen können bei Menschen. Und dann regen sich die Leute auf, wenn ich Kulturmarxismus sage. Ich find's klasse. Also, ich kann mir jetzt schwerlich vorstellen, dass er Kapitalismus, dass er das positiv meint. Also, dass er sagt, oh, da hat jemand jetzt den freien Markt verstanden und findet linke Politik, die verteilen möchte, gar nicht mehr so gut, weil das Verteilen oftmals mehr Probleme erzeugt wie löst. Also, ja, aber ich habe eher das Gefühl, dass er damit nicht die Chancengleichheit meint, dass man am freien Markt teilnehmen kann. Aber ja, ja, ich finde es klasse. Also ich finde, er hat eine eigene, schöne, große Filterbrille auf. Und dadurch sieht er alles ganz anders, als es wirklich ist. Tja, der Sascha Lobo, der sieht sich immer noch als der Interneterklärer für die Leute, die nicht im Internet unterwegs sind. So sieht ja, er sich kann ja sein, aber es ist ja nicht nur Internet, es ist ja auch Gesellschaft. Naja. Ich denke mal, das Thema Filterbubble, das hat mittlerweile jeder gecheckt. Wofür brauche ich denn einen Walderklärer, der nicht im Wald wenn ich nicht im Wald unterwegs bin? Also wofür gibt es da Leute, die sagen, ach, das Internet, das interessiert mich nicht, aber ab und zu möchte ich doch mal sehen, was da abgeht, oder für was soll das für ein Klientel sein, wenn das er da schreibt? Naja, das Klientel ist die ganzen Leute, die meinen, die Welt geht unter, weil im Internet die russischen Social Boots sind, die alles kaputt machen. Und deswegen müssen wir aufgeklärt werden über die White Supremacist Capitalist Patriarchy. Also total wichtig. Ja, für Normies zum Mitschreiben. Im Internet gibt es nur russische Bots, NPCs und Filterblasen. Das ist das Internet. Genau, wir sind hier auch eine Filterblase. Oder waren wir NPCs? Weiß nicht mehr. Das sind so Rechtfertigungsartikel für diese Zensurbestrebungen von Herrn Merkel, ne? Ja, wortwörtlich. Also. Da ist ja nicht nur der eine von erschienen, da gibt es noch ein paar andere die Woche. Ja, es gibt ein neues Buch. Freiheit ist keine Metapher. Und das ist in dem gleichen Roman erschienen wie auch dieser Roman, also nicht Roman, wie das Buch Beißreflexe. da hatten wir ja damals auch drüber geredet. Da ging es ja so um Kritik an queeren Autoritätssachen hier, also irgendwie Sprachvorschriften und solchen Dingen. Und in diesem Freiheit ist keine Metapher, geht es jetzt um Postmodernismus, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich habe mir das Buch sogar geholt, aber ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, reinzuschauen. Also vom Queer-Verlag. Also ich habe mir auch von deren Salon-Kolumnisten einen Podcast angehört, Who the Fuck Needs Identitätspolitik, wo ich allerdings, also ich war froh, mal ähnliche Argumente zu hören, wie wir sie ja auch hier und dort vortragen. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Kritik von denen so zart und unbekümmert ist, dass das nichts wird. Aber ich hoffe, ich liege falsch. Aber das war so mein Eindruck, als ich den Podcast gehört habe. Und ich habe das auch gehört, so, der ist noch im Modus vom Kopfschütteln gewesen, glaube ich. Ne? Da ist ja, so richtig die Wut rausgekommen. Wobei sie auch rausgestellt haben, dass es da eine Genderwissenschaftlerin gab, die dann sozusagen halt Entschuldigungen für terroristische Anschläge halt vorgetragen hat und meinte, dass man halt die Beschneidung von der Frau halt auch im Kontext der Kultur sehen soll und dass, wenn man Female Genital Mutilation sagt, dass es halt bereits wertend ist und dass es halt, ja, kulturimperialistisch ist und ja, also und ich hatte aber das Gefühl, dass halt die Sprecher jetzt auch nicht unbedingt so weit weg sind vom Milieu. Ich weiß es nicht. Vielleicht tue ich denn da auch Böses an. Die eine war auf jeden Fall von der Serien Artes, ihre Moschee. Sie hat in der gearbeitet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, ich bin mal ja, genau, gespannt. Das ist die Frau Bassat. Die hatten wir auch schon ein paar Mal hier mit ein paar ganz klugen Sachen. Ja. Total verrückt, dass die auf die Idee kommen, dass der Postmodernismus merkwürdige Auswüchse hat. Also sind Verschwörungstheoretiker, ich sag's euch. Warum mutmaßliche Linksextreme einen Physiotherapeuten bedrohen? Ja, da ist eine Namensgleichheit und der Name hat aber scheinbar nichts mit dem AfD-Politiker zu tun. Moment, das stimmt nicht ganz. Die Frau des AfD-Politikers hat das unter ihrem Namen betrieben, aber der jetzige Besitzer hat es halt gekauft und hat sich entschieden, das unter dem gleichen Namen weiterzuführen, weil es eine eingeführte Marke ist. Allerdings hat die Antifa nicht verstanden. Genau, also. Ja, und der kriegt jetzt halt sozusagen sein Fett weg. Also, und ich fand aber das Plakat von der Antifa auch ganz interessant. Also rein so vom Stil her, wenn du etwas runterscrollst, das sieht schon, ja. Wunderschön sieht das aus, ja. Es schreit auf jeden Fall, also ich glaube, das ist rote Angst, was ich da kriege, wenn ich mir das angucke. Warte, geh noch mal runter, ich lese dann vor. Achtung, hier in der Sonnenallee betreibt der Trepphoff Köpenicker, AfD-Politiker Wolfgang Holzhausen, das Therapiezentrum Holzhausen. Wir haben keinen Bock auf die Rassisten. Weißt du, sieht schon gut aus. Also, ja. Das heißt Trepto. Trepto. Trepto. Also so kann man nur reden, wenn man zu viel Blei in den Wasserleitungen hat. No, no, Trepto. Nein, Quatsch. Ja, ich meine, ist traurig, Sonnenallee, ja, Sonnenallee, der hat ja auch eine gewisse Bedeutung in Berlin, die Sonnenallee, ne? Da muss ich mal wieder an dieses Ding mit diesem Schlecki Silberstein oder wie der heißt, hier von Bohemian Browser Ballett denken und seinem angeblichen Hausbesuch von der AfD und was das für ein riesen Zirkus war. Und über diese Scheiße habe ich noch überhaupt nichts gehört, außer hier in diesem Weltartikel. Die Heulsuse. Tja, aber muss man sagen, war relativ vorausschauend von der Ehefrau, das zu verkaufen. Ja, weil anscheinend gab es ja keinen Stress, während die das noch besessen hat. Ja, und hätte der Herr nicht den Namen beibehalten, vielleicht wäre es gar nicht aufgefallen. Der Herr hat inzwischen auch entschieden, das Ganze. Einfach meinen Raum. Was wäre denn, wenn da tatsächlich die Dame, Ehefrau vom AfD-Politiker, das betreiben würde? Da wäre das genauso verwerflich, weil die Alte ja nun mal erstmal nichts dafür kann, was ihr Mann macht. Und sehe ich genauso, aber viele Leute würden es wahrscheinlich nicht so sehen. Ja, es gab ja auch irgendwelche Leute, die dazu aufgerufen haben, die Kinder von AfD-Politikern zu mobben, bis die Eltern aufhören, Politik irgendwie zu praktizieren. Oh, voll gut. Druck auf die Familie ausüben. Ich kenne kein Regime, was nicht super klasse ist, was das nicht auch gemacht hat. Sind generell die besten Regimes, die Familie, Angehörigen angehen, damit Menschen aufhören, das zu tun, was sie machen. Und hinterher kommt die Antifa heulend angelaufen, dass jemand ihre Geschwister oder ihre Eltern zum Helikopter fliegen einlädt. Ich hab voll so einen Gedanken gerade gehabt, ne? AfD-Politiker sind ja auch Menschen, oder? Nein. Ach so, okay, ja gut. Du immer mit deinen Russischen. Ja, weißt du so, ja, es sind halt jüdische Tricksereien, ja, russische jüdische Tricksereien, ja. Ich bin halt offen gleich. Was ich hier auch, wenn ich auch nochmal was richtig Wichtiges beisteuern dürfte, hier steht kein Platz für Hetze, also dann müsst ihr einfach mal die Schriftarten ein bisschen kleiner machen, also außerdem ist das doch hier so ein bisschen Hetze, oder nicht? Also. Ja. Ja, und egal, wer Holzhausen drauf ist, vielleicht ist das der größte Neonazi, Spasti, was auch immer, ja, aber so unappetitlich, wie es auch ist, selbst in dem Fall wäre das immer noch nicht gerechtfertigt. Sie haben doch auch extra drüber geschrieben, dass das nur für rechte Hetze gilt. Nicht, da steht ja nicht kein Platz für Hetze. Aber das Ding ist doch auch, guck mal, selbst wenn das jetzt direkt von dem AfD-Politiker selber das Ding ist, was ich mich immer wundere, so, wenn du eine Person hast, die irgendwas Extremes vertritt, und ich weiß jetzt nicht, ob das auf den AfDler da zutritt oder nicht, aber generell, wenn du jemanden hast, der eine extreme politische Meinung hat, der sich aber in der Gesellschaft beteiligt und einen Job ausübt, sozusagen etwas beisteuert, dann kommen Weltverbesserer an und wollen die Person aus dem Job raushaben, damit dann die Person, ich weiß nicht, den ganzen Tag Zeit hat, um ihre Ideologie zu baden und sich nicht mehr positiv an der Gesellschaft beteiligt, dadurch, dass sie irgendeine nützliche Arbeit nachgehen. Und ich mich immer frage, wie weit ist denn das gedacht? Das ist doch total dämlich. Ich könnte mir halt echt den Leuten noch viel mehr Gründe, sich weiter in dem Extremismus zu baden. Und sie beteiligen sich nicht mehr positiv an der Gesellschaft. Ja, aber so weit wird halt nicht gedacht, das ist zu weit gedacht, das ist zu klar gedacht, das ist schlimm für so Leute, ne? Die wollen doch genau das, dass diese Menschen sich nicht mehr an der Gesellschaft beteiligen. Ja. Aber das ist doch das Ziel. Ja, was ich mir auch gerade so überlegt habe, es kann natürlich sein, dass sie irgendwie einfach im Vorbeigehen diesen Ort da gefunden haben oder explizit danach gesucht haben, aber es wäre ja lustig, wenn sich so ein Antifa-Typ da irgendwie bei dem da gemeldet hat, um mal eine Behandlung zu bekommen und hat irgendwie, der Arzt hat einfach keinen Platz im Terminkalender so und dann hier, jetzt vorbei, ja, hier, kein Platz für rechte Hetze, das hat bestimmt einer dann gesagt hier, der keinen Platz im Terminkalender bekommen hat. Ja, ich glaube vor allen Dingen auch Holzhausen ist da, wo die wohnen, mit Brett vorm Kopf. Ja, Leute, Social Justice Warrior, da habt ihr es. Yes. What? Soziale Gerechtigkeit gibt es nur mit der AfD. Ist das ein Social Justice König, der Jörn, oder was? Ja. Ja, der kommt aus Hannover, von daher ist er natürlich ein bisschen besonders. Wie alle Hannoveraner. Aber das ist auf jeden Fall hier von seiner Facebook-Seite, also ist keine Parodie oder so. Soziale Gerechtigkeit ist ein sehr guter Begriff, der ganz genau beschreibt, was man machen will. Deswegen kann den auch nicht jeder irgendwie benutzen und für sich vereinnahmen, haben wir jetzt gelernt. Aber ich finde das andere nicht minder schrecklich. Also Nahles kündigt Agenda Sozialstaat 2025 an, ist auch schon ziemlich furchteinflößend. Also für mich wäre es soziale Gerechtigkeit, wenn man versucht, so ein Szenario wie in den Mad Max-Filmen umzusetzen. Das wäre meine positive Utopie. Wenn ich mir das Bild angucke, ich frage mich nur, ist der Kaffee leer oder ist er voll? Freut er sich auf den Kaffee oder ist er traurig, weil der Kaffee leer ist in der Tasse? Na, guck doch mal, wie er grinst. Also ich glaube nicht, dass der leer ist. Er überlegt sich gerade, guck mal, wie schön sich hier meine Pille drin auflöst. Kaffeesatzleserei. Unter sozialer Gerechtigkeit ist Kaffee verboten, weil das ist Kolonialismus. Und er freut sich einfach nur darüber, dass er überhaupt irgendwas hat. Und er denkt sich, ja, das ist ja Ayahuasca-Tee, der scheppert besonders gut. Echte soziale Gerechtigkeit gibt es nur mit der AfD. Ich liebe es so. Hey, Weltraumaffen, ihr redet ständig über dieselben Themen. Ja, sorry, Welt. Hör auf, dieselben Themen immer rauszuholen. Bitte. Ich will über was anderes reden, aber nein. Ach, ich wünsche ihm viel Erfolg. Ja, gute Kita-Gesetz. Gute Kita-Gesetz wurde jetzt im Bundestag debattiert. Wir hatten ja schon mal reingeschaut in die ganzen Sachen und jetzt hier bei dieser Debatte ging es halt größtenteils darum, um Kleinigkeiten halt. Also man hat halt wieder viel gemeint, es wäre zu spät und zu wenig und so. Und die FDP hat auch gemeint, es ist alles zu teuer. Und die Dame hier von der AfD hat auch was gemeint und ich glaube, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Okay, muss ich mal wieder nochmal neu laden. Und dann rufe ich jetzt auf die Tagesordnungspunkte. Sekunde. Nicole Öxt, oder wie heißt sie noch? Höchst, ja. Herr Präsident, Frau Ministerin, werte Kollegen, hochverehrte Bürger. Der Ausbau und die Weiterentwicklung von Kindertagesstätten ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit geworden. Kitas sind vor allem auch für Alleinerziehende am Arbeitsmarkt eine entscheidende Hilfe und aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Aber sie darf eben auch nicht alternativlos sein. Liebe Frau Schön, Wahlfreiheit ist derzeit illusorisch. Abgesehen von Schichtarbeit und Auswärtstätigkeit sind viele Eltern aus finanziellen Gründen gezwungen, immer früher und immer länger ihre Kinder in Krippen und Kindergärten unterzubringen. Besonders trifft dies Menschen aus dem Niedriglohnsektor. Selbst erwerbslose Mütter und Väter werden gezwungen, ihre Kinder abzugeben, damit sie dem Arbeitsmarkt ungehindert zur Verfügung stehen können. Geht es womöglich gar nicht um die Kinder? Geht es womöglich um die Befriedigung der Interessen der einflussreichen neoliberalen Profiteure in Konzernen und Finanzindustrie? Wie dem auch sei, unter der Prämisse dieser Zwangslage vieler Menschen begrüßen wir von der AfD den Gesetzesvorstoß der Bundesregierung. Allerdings kann dies unserer Meinung nach nur ein erster Schritt in Richtung eines Gesetzes sein, welches gute Betreuung ermöglicht. Für viele Kinder bieten Kitas große Chancen für die gezielte Förderung von Sprache, Miteinander, Kreativität, Bildung und Bewegung. Kinder aus bildungsfernen Schichten profitieren hier besonders. Gut ist auch, dass ein Qualitätsstandard für hochwertige, gesunde und ausgewogene Ernährung installiert werden soll. Aber wir wären nicht die AfD, wenn wir nicht auch designierte Schwachstellen ansprechen würden. Schauen. So, jetzt mal die Frage, was glaubt ihr, sind die Schwachstellen? Designiert sind die. Genderismus. Frühsexualisierung. Genau. Kein Schweinefleisch mehr beim Mittagstisch. Genauer hin. Ziel des Gesetzes ist es, unter anderem die Qualität der Kitas und Teilhabe weiterzuentwickeln. Bei Punkt 1 können wir insofern mitgehen, als dass auch wir an guter Qualität und an Teilhabe interessiert sind. Aber für unsere Kinder sollte die liebevolle Betreuung sowie die Ausstattung von Kitas in personeller wie sächlicher Hinsicht im Vordergrund stehen. Für unseren Staat steht aber anscheinend frühkindliche Bildung und Erziehung im Vordergrund. In § 2.10 möchte man zum Beispiel die Nutzung der Potenziale des Sozialraums und den Abbau geschlechtsspezifischer Stereotype fördern. Hier, meine Damen und Herren, werden staatlichen Zugriff auf Kinderseelen, ideologischer Indoktrination und Frühsexualisierung Tür und Tor geöffnet. Was genau man darunter versteht, kann man in der Teilhabe ist auch Teilhabe am Doktorspielchen. Broschüre Ene Mene Mu der Amadeo Antonio Stiftung nachlesen. Da ist von Schminkecken die Rede, in denen Betreuer Jungen die Nägel lackieren. Da ist die Rede von gegenseitiger Bespitzelung. Übrigens auch der Eltern und derlei Ungeheuerlichkeiten mehr. Es bereitet zudem den Weg zu schädlichen Kita digital. Beides übrigens entweder im Auftrag oder mit Unterstützung des Bundesministeriums für Familie. Frau Giffey schrieb sogar eine Seite Geleitwort zur genannten Stasi-Kinderbroschüre. Wir als AfD fordern eine Entideologisierung von Kindertagesbetreuung und dieses Gesetzes. Unsere Kinder dürfen niemals von Gesetz wegen in Kitas zu klimahysterischen, vielfaltsfixierten, linksgrünen Knockout-Mäusen à la Kahane oder Digital-Zombies dressiert werden. Wir fordern die sozial gerechte Ausweitung des vorliegenden Gesetzes auf gute Betreuung. Gute Betreuung könnte dann vor allem auch durch Eltern, aber auch Großeltern, Tagesmütter etc. erfolgen. Eltern sollen entscheiden können dürfen, was gute Betreuung für ihre Kinder ist. Vielen Dank. Ja. Ach, man kommt sich ja wie so eine tibetanische Gebetsmühle vor, aber das Benehmen dieser Leute, dieses gekünstelte Gelache und gepunkteten Hemd, ey. Ja, ich fand auch die Grünen ganz nett, wie sie plötzlich so ganz aufmerksam geguckt haben, als es um Broschüre der Amadeo-Toni-Stiftung ging. So, ja, ich meine, da haben wir damals, für die Leute, die es nicht gesehen haben, müssen wir mal 2 Wochen, glaube ich, zurückgehen. Da hatten wir uns das ja schon angeschaut, auch die Broschüre im Detail. Ich glaube, es ist sogar schon 3 Wochen her, ich weiß schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall in einem von unseren früheren Streams, ja. Und ja, weiß ich nicht. Ich will ja nicht annehmen, dass die da jemand im Bundestag uns hier geschaut hat oder so, aber prinzipiell hätte man diese Informationen halt von uns auf jeden Fall auch herbekommen können. Und ich bin auch nicht ganz so dabei mit allem, was die Dame so gesagt hat, gerade zum Beispiel, ich weiß nicht, wie sie auf dieses Kita Digital irgendwie kommt, was das jetzt soll, weil das habe ich eigentlich jetzt nicht gelesen. Oder was das, also ich glaube, das ist mal irgendwie sowas, was sie da so ein bisschen dran getan haben, so nach dem Motto, ja, die werden auch alle für Digital-Zombies irgendwie umgebaut oder so. Ein bisschen komisch auf jeden Fall, ja, aber ja. Das ist alles Spaß. Ich weiß es einfach, ja. Jo, Frau von der Leyen hat im Ministerium eine E-Mail rumgeschickt, und zwar relativ offiziell, dass mit der Presse nichts, mit dem Bundestag nicht zu reden ist, dass die Leute sich zurückhalten sollen, was die Verteilung von Informationen über das Verteidigungsministerium angeht. Ja, und das ist natürlich, macht natürlich schon den Eindruck, als wenn sie irgendwie die Informationen irgendwie überwachen wollte. Und das ist ja nicht so einfach. Und außerdem hat sie wohl noch eine Klage oder so, strebt da jemand an, also sie wegen Veruntreuung von der Kohle da zu verklagen, weil sie ja so viele Berater und Beraterinnen angestellt hat. Also die kriegt gerade Gegenwind und macht die Schotten zu. Ne? Und bietet den Mitarbeitern im Prinzip da diese Kontakte und will das auch auf tiefer liegende Ämter sozusagen ausweiten, dass da eben noch mehr Leute nicht mit anderen Leuten reden sollen über die Thematik. Nur ich denke mir gerade wenn sowas verboten werden soll, dann reden die Leute erst recht. Ne? Normalerweise kann man sowas vergessen, das ist so die letzte Notmaßnahme, die so eine ergreifen kann in dem Fall, glaube ich. Also wird wahrscheinlich bald platzen, nehme ich an. Fliegt die vielleicht raus oder so. Obwohl es ja eh schon fraglich ist, warum da nicht längst so ein Rücktritt gefordert wird oder so. Und worum geht es hier jetzt konkret? Geht es um die McKinsey-Angelegenheit oder worum geht's? Ja, warum sie da die Schotten dicht macht, ist nicht so ganz deutlich. Es geht eben darum, dass, wie gesagt, sie eben die Anweisung gegeben hat, dass nicht zu kommunizieren ist nach außen. Und das andere Ding ist jetzt ein anderer Artikel gewesen, eben, dass auch eine Klage ansteht wegen der Veruntreuungsgeschichte. Das sind 2 Storys, die eben beide von der Ulla von der Leyen handeln, sozusagen. Aber natürlich auch zusammenspielen, klar. Ja, und wer soll jetzt die Schotten dicht machen? Weil normalerweise gibt es ja offizielle Pressebriefe von der Bundeswehr. Die Soldaten dürfen ja, insofern sie nicht in Uniform sind, auch mit der Presse sprechen. Ja, ja. Das war doch bisher jetzt immer die Regel. Es ging wohl um Gespräche mit den Bundestagsabgeordneten. Okay. Also ich lese hier gerade in der Frankfurter Allgemeinen, Verteidigungsministerium, kein Maulkorb, Erlass für Soldaten. Okay. Wegen umstrittener Beraterverträge stand die Verteidigungsministerin in der Kritik. Einem Bericht zufolge wollte sie den Kontakt zu Abgeordneten für Soldaten und Beamte einschränken. Ein Bundeswehrsprecher sagt nun, das stimme so nicht. Schreibt hier die Frankfurter Allgemeine, keine Ahnung, ja. Ja, was aber so interessant ist. Ich denke halt eben mal auch, dass die Dame auf jeden Fall diesen Bonus irgendwie hat, dass sie halt eine Frau ist, ne? Weil wenn man sich mal anguckt, wie der Dingens damals zerlegt wurde, hier der Gutenberg, und da ging es ja eigentlich, soweit ich weiß, nur um Sachen, die ihn persönlich betroffen haben jetzt. Ich glaube auch dieser Junge, ne? Der war auch ziemlich kurz nur im Amt. Ist der jung? Oder CDU, oder? Egal, sorry, ich wollte ihn. Ja, sie hat sich ja dieses Ding. Ich kann mich ja noch erinnern, dass sie sich damals dieses Ding auf jeden Fall ausgesucht hat. Ne? Also, ich weiß noch genau, weil die Dame ist ja quasi auch in meinem Wahlkreis. Und als sie 2013 nach der Bundestagswahl hatte sie eigentlich das Gesundheitsministerium angeboten bekommen und hat aber gesagt, nee, ich will jetzt mal Verteidigungsministerin werden. Und vorher war sie ja schon Familienministerin und Arbeitsministerin. Ich hätte das eher so eingeschätzt, dass die Angela ihr gesagt hat, hier Ulla, das kannst du machen, Verteidigungsministerium, ansonsten hau ab. Nee, das war schon so, dass sie damals eigentlich sie vorgesehen hatten als Gesundheitsministerin, was ja für eine Ärztin, was sie ja nun mal ist, vielleicht auch nicht unbedingt die Fehlbesetzung ist, aber ja, hatte sie keinen Bock drauf, wollte sie lieber familiengerechte Bundeswehr irgendwie basteln. Ja, das ist im, wie hieß es, in meinem Hambacher Forst. Und zwar geht es da jetzt auch weiter und da werden trotzdem, da der Wald gerettet wurde, ja, eben immer noch Sachen abgerissen und der Braunkohleabbau geht natürlich irgendwie auch weiter. Und da gehen dann auch historische Bauwerke schon mal den Bach runter. Also da ist noch lange nicht alles im grünen Bereich oder so, nur weil da jetzt ein paar Bäume stehen bleiben. Wollte ich auch mal gezeigt haben einfach. Schon schade um so eine schöne Mühle. Ja, das Imrad ist ja auch da, wo sie diesen nicht wirklich Dom, aber Dom genannten Sakralbau abgerissen haben. Da haben wir, glaube ich, auch kurz drüber gesprochen. Also es weicht nicht nur Natur, es weicht auch Kultur. Ja, absolut. Und manchmal, wenn die Städte dann oder wenn die Dörfer da, die Orte ja schon praktisch fast vollständig verlassen sind oder so, dann wird das auch nochmal zu einer Angriffsfläche für irgendwelche Künstler oder so. Habe ich auch schon mal ganz geile Fotos von gesehen. Also, vielleicht eine Reise wert. Ist aber schon irgendwie schade. So, da geht halt ein Bauwerk kaputt. Man könnte vielleicht noch ein paar, ich weiß nicht, Leute dran schicken. Schön ist auch, ne? Sachen bemessen. Naja. Cum-Ex, der Coup des Jahrhunderts. Ganz Europa wurde von Steuerräubern geplündert, auch weil Deutschland, die Partnerländer, erst viel zu spät warnte. Entstand ein Schaden von mindestens 55 Milliarden Euro. Das ist ein etwas ausführlicher Artikel, den ich unseren Zuhörern nahelegen würde, sich mal anzuschauen, weil halt 55 Milliarden jetzt halt auch nicht eine kleine Summe ist. Also man hat sich da mehr Steuer halt durch Tricksereien in Geschäften Steuer zurückerstatten lassen und 55 Milliarden ist halt schon hart, auch wenn die Überschrift reißerisch und inhaltlich falsch ist. Das ist aber auch ganz gut, drüber Bescheid zu wissen. Ja, diese ganze Sache ist eigentlich auch Teil der ganzen Paradise Papers Angelegenheit gewesen. Das ist also auch wirklich nicht wirklich was Neues, was da passiert. Im Endeffekt um es mal ganz vereinfacht darzustellen, es geht im Endeffekt darum, dass man Investmentanteile hält und wenn die nicht nur ein Investor hält, sondern wenn die kurz vor Dividendendatum an einen ausländischen Investor verkauft werden, dann können quasi beide Leute, sowohl der ursprüngliche Investor als auch der Investor im Ausland, der die Papiere konsekutiv gekauft hat, die können beide den ja, die Kapitalertragssteuer für den Dividendenanteil wieder zurückerstatten, was einfach ein Fehler im System ist. Es kann von zwei verschiedenen Personen eine Steuerrückerstattung beantragt werden, obwohl nur einmal die Steuern ja effektiv gezahlt wurden. Und dadurch kann halt dieser Schaden entstanden worden sein. Allerdings zahlt man ja auch nur dann Steuern, wenn man einen Gewinn erwirtschaftet hat. Also ist halt fragwürdig, inwieweit hier wirklich ein Schaden entstanden ist. Das ist mehr ein Buchhaltungstrick als eine große Verschwörung. Ja, ist die Frage, ob man sich jetzt zurückbuchen kann, ne? Ist ja doch ganz schön viel. Ja, also rein theoretisch kann man das alles innerhalb von 10 Jahren wieder rückgängig machen. Mhm. Ja, also wenn das in den letzten 10 Jahren passiert ist und das jetzt rechtlich aufgearbeitet wird, könnte man das Geld, was tatsächlich zu Unrecht erstattet wurde, zurückverlangen. Mhm. Das wird nun natürlich nicht passieren, wie bei allen Steuersparmodellen. Mhm. Ja. Ja, also, ja, aber mit so einem technischen Trick ausgenutzt, ne? Ja, also wie gesagt, einfach nur zweimal eine Steuer geltend gemacht, die man zurückerstatten sich lassen kann, obwohl nur einer die Steuer gezahlt hat. Und halt ein buchhalterischer Trick gewesen. Ne? Super. Ja. Und 55 Milliarden, ja. Also das als den Coup des Jahrhunderts darzustellen, ja, ist reißerisch und lächerlich. 55 also. Milliarden, naja, also da gab es schon krassere Sachen, die passiert sind. Ja, und während sich in der Hochfinanz irgendwie die Milliarden tummeln, ist es unten ein bisschen anders, wo die EU-Vorschriften gelten, also wo man nicht einfach macht, was man will. Zum Beispiel bei den Winzern. Wir hatten so einen tollen Sommer, dass die Weinernte nach 2 mageren Jahren dieses Jahr ziemlich außergewöhnlich ist. Und was dann passiert ist, dass man irgendwann die Höchstmenge geerntet hat, die die EU einem als Winzer zu ernten erlaubt. Und dann muss man die guten Trauben hängen lassen, am Stock verrotten lassen, weil man die Quote für Trauben erfüllt hat. Ich denke, es war so trocken und die Kartoffeln sind zu klein, die können ja die Trauben dann nicht. Ja, Trauben brauchen viel Sonne, damit sie richtig gut werden. Deswegen, ich halte es für so einen Irrsinn. Man darf die nicht mal verschenken oder für einen guten Zweck oder irgend sowas. Was man machen kann, ist, man verwandelt sie in Wein von niedrigerer Qualitätsstufe, aber das lohnt sich für die Winzer nicht. Oder man könnte das Intuitivste machen und einfach sagen, weißt du was, weg mit dem Zeug, wenn es da ist, ist es da, ab geht's. Ja, zumal wir 2 schlechte Jahre hatten davor. Aber ja, das ist halt der Lauf der Dinge. Wenn Leute 55 Milliarden abstauben, indem sie die Steuer bescheißen, oh ja, da gucken wir mal. Man muss ja nicht irgendwie, da kann man mal 5 gerade sein lassen, aber wehe, du hast zu viele Trauben an deiner Rebe, dann. Ja, wir haben die Obergrenze an so einem Durchschnittsjahr festgelegt und das macht dann eben nicht. Spitze. Juhu. Ich traube meinen Ohren nicht. Haha. Also eine Grafik über die Default Rate Probability, also die Möglichkeit, dass Italien pleite geht. Und wenn du etwas runterscrollst, dann sehen wir die wunderschöne Grafik. Ich dachte mir nur, weil wir hin und wieder etwas Grafiken brauchen, dass wir uns die kurz angucken und uns darauf freuen, dass wenn es wieder rumst und wir haben jetzt schon so 10 Jahre, also so die nächste Wirtschaftskrise steht eigentlich im Haus, so. Mal gucken, wie das dann so läuft und ob man Italien überhaupt rausboxen kann mit der Schuldengröße. Also, ja, aber ist das nicht eventuell auch einfach Propaganda gegen die Regierung? Weil die haben ja jetzt ziemlich laut gesagt, dass sie sich nicht mehr alles vorschreiben lassen von der EU und dass man hier jetzt wieder so den Hebel anzusetzen versucht, dass man sagt, ja, wir können euch auch kaputt schreiben. Also es ist auf jeden Fall gar kein fundamentaler Wechsel in der Fiskalpolitik von Italien. Die machen im Endeffekt genau das Gleiche weiter, was sie die ganze Zeit gemacht haben. Deswegen würde ich dir vielleicht zustimmen, Mars. Ja, noch als Anmerkung zum vorigen Thema. Der weltweite Weinmarkt sind 285 Milliarden Euro jährlich. Nur um das zu den 55 Milliarden mal so ein bisschen in Verhältnis zu setzen. Ja, und gut, das, was jetzt in Italien passiert, ist nicht schön. Ja, aber es ist nicht ja, ich meine, Italien ist der Wackelkandidat in Europa. Ja, und wenn Italien... Ja, wurde abgestuft oder so. Ja, aber die Abstufung, ich meine, da kannst du nichts draus geben. Ja, solange die nicht durch irgendwelche Thresholds durchgehen, ja, also sie sind noch nicht im Junk-Bond-Status. Wenn sie im Junk-Bond-Status wären, okay, aber solange sie das noch nicht sind, hat das noch gar keine Auswirkung. Und das kann auch wieder hochgestuft werden, ja, und ich meine, Italien hat 130% Schuldenlast vom von ihrem Bruttoinlandsprodukt. Das hört sich relativ viel an, aber im Vergleich ist Italien ein sehr exportlastiger Wirtschaftsstandort. Deswegen haben die da weniger Probleme mit wie Länder wie Griechenland oder Portugal, die halt auf sehr viele Importe angewiesen sind. Deswegen, also Italien... Wenn Italien kippt, kippt der Euro, das ist klar. Aber Italien ist noch meiner Meinung nach sehr weit weg vom Kippen. Nicht nur deswegen, weil die sehr viele Exporte haben. Da gibt es auch genug Probleme wegen Umgehung von irgendwelchen Tarifsachen und was Italien da alles macht. Aber aufgrund wie auch die Staatsschuld verteilt ist, ja, weil Italien immer noch 2/3 ihrer Staatsschulden in Italien, in italienischer nationaler Hand hält. Also Italien ist nicht wunderbar, aber Italien wird nicht so schnell kippen. Das ist alles nur Politik, was gerade passiert. Da stimme ich dem Mars absolut zu. So sehe ich das. Ich weiß doch, direkt nach der Trump-Wahl war die, was war es, die älteste italienische Bank, die zweitgrößte, die wäre eigentlich pleite gegangen und wurde von der Zentralbank nochmal kurz rausgekauft für 70 Milliarden. Und ich hatte schon ihre Aktien auf Short und war dann enttäuscht. aber ja. Ja, whose truth? Sovereignty, disinformation and winning the battle of trust. Wir haben eine kleine kurze Studie vom Atlantic Council und es geht im Endeffekt um Propaganda, Fake News und wie kann die Politik, wie können Unternehmen diese Sachen ausnutzen? Und das ist mal, ja, ich sag jetzt mal, das ist mal eine Studie, die ohne den ganzen üblichen, das ist so wegen Trump und bla und Alt-Right und bla bla bla und 4chan und so, dieser ganze Bullshit, der sonst immer bei diesen ganzen Fake-News-Sachen verwurstet wird, auskommt. Die ist jetzt nicht so wirklich zielführend, weil wenn man sich die Conclusion durchliest, da wird einfach nur gesagt, so ja, das ist halt alles kompliziert und man muss Lösungen dafür finden. Also eine Lösung wird hier nicht angeboten, aber die Analyse der allgemeinen Situation ist hier mal relativ neutral gehalten und es sind auch nur 20 Seiten, deswegen ist das eine kleine Leseempfehlung von mir. So. Ja, was ich auch immer ganz lustig finde, wenn diese Russian Bot Story, wenn die immer gesponnen wird. Ja, und bei MeToo machen keine Bots mit. So, Leute, wenn... Ja, und dieser ganze Bullshit ist hier halt nicht drin verwurstet. Deswegen ist das halt eine kleine Empfehlung, auch wenn die Conclusion wirklich, wirklich grenzwertig ist. Ja, weil da ist wirklich nur bla bla Bullshit, bla bla bla bla bla bla. Aber die Analyse ist an sich interessant, sich das mal durchzulesen. Ja, im Vergleich zu den ganzen anderen Blödsinn, wo halt über russische Bots und so einen Scheiß und ja, oh Gott, da laufen irgendwie 100.000 Port-Scans pro Sekunde und das wird dann als Hacking verkauft und so ein Blödsinn. Ja, das passiert da nicht, deswegen Leseempfehlung, zumindest den Analysepart. Ja. Franziska! Genau, die Franziska. Die hat zwar neue Pressesprecher und zwar einmal ist das die Ulla und die Ulla war bislang Mitarbeiterin im ARD-Hauptstadtstudio und davor war sie beim SWR und davor noch bei privaten Radiosendern. Moment. Also ein Medienprofi aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der jetzt für die Franziska PR macht. Das kann ja alles sein, so ist es ja echt schön und gut und so, die hat ja was geschafft, aber kann man ihren Namen auch genauso gut toll schreien wie Franziska! Ulla! Ja, ich weiß nicht. Es ist nicht dasselbe. Nee, ja. Die ist nicht qualifiziert genug. Der Name muss angepasst werden. Das war der Grund, warum ich das mit reingenommen habe. Gut, dass du das dargeboten hast, OPEX. Hola, Franziska. Ich habe kurz überlegt, ob es darum geht, dass man ja immer wieder beteuert, wie staatsfern doch dieser Rundfunk wäre mit Demokratieabgabe und so, damit das alles schön irgendwie objektiv da laufen kann und so, und damit das nicht so nah an der Regierung dran ist und nicht so nah an den Politikern dran ist. Und ja, jetzt habt ihr hier die Ulla, die hat jetzt mal die Seiten gewechselt. Voll gut, das spricht dafür. Also unsere Politik, gerade auch für die Giffey, dass sie da jemand Gutes an Land gezogen hat. Also da hat sie dann auch Kontakte, also das ist ja 1A, also das wirkt voll gut nach außen hin. Also ich sag ja auch wirklich was also über die Flexibilität von der Frau Fiebig, ja, dass sie da auch durchaus auch in der Politik da auch Sachen macht und noch, oder? Tut sie nicht, oder? Nein, tut sie nicht. Nee. Also wenn die bei der Franziska ist, macht sie keine Sachen, dann macht sie Dinge. Das ja. Schon mal als erstes. Ja, ich will aber wissen, was auf den Klötzchen da im Hintergrund steht. Buchstaben oder nicht? Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass die sie ist Pressesprecherin und er ist stellvertretender Pressesprecher, aber Leiter der Pressestelle. Ah, super. Komisch, ne? Ja, das bedeutet wahrscheinlich, er darf die ganzen Briefe aufmachen und lesen. Und dann alles von den Männerorganisationen wegschmeißen, was nicht vom Bundesbüro Männer kommt. Das war eine Wichtigkeit, die hin und her pendeln, hatte ich auch den Eindruck, ja. Ulf Poschardt schreibt auf Twitter, wir freuen uns, dass unser Don Alfonso in der exzellenten Jury für den Medienpreis des Bundestages sitzt und freuen uns natürlich auch, dass der Elfenbeinturm sich darüber so freut. So soll es sein. Okay. Was ist da die Aussage? Ich bin ein bisschen verwirrt, ich kenne die Story dahinter nicht. Ja, der Don Alfonso ist in dem Gremium, das den Medienpreis des Bundestages vergibt. Du kannst dir doch ungefähr vorstellen, wie das manchen Leuten geschmeckt hat. Steht ja gleich drunter. Hallo, lieber Bundestag, der Rechtsaußenblogger Don Alfonso, der unter anderem aktuell von Gaudi-Migration sinniert und Geflüchtete damit pauschal abhatet und zur Sprachverrohung beiträgt, sitzt ernsthaft in eurer Jury für den Medienpreis? Also, ja, tut er. Ja, da weißt du schon mal, was nicht kommt. Irgendwie die Vorschläge von Don Alfonso, die werden es wahrscheinlich nicht. Oder was er gut findet. Ja, in der Jury macht man ja eigentlich keine Vorschläge. Da stimmt man ab, ja, wer dann am Ende irgendwas gewonnen hat halt. Oh, das hat der Don Alfonso gut gefunden, das lehne ich erstmal ab. So. Auf der anderen Seite weiß ich auch gar nicht so richtig, warum man überhaupt einen Medienpreis des Bundestages braucht, also ganz ehrlich. Ja, aber das verlässt doch bestimmt auch die Gefühle von Don Alfonso, oder? Die Gefühle von Don Alfonso werden bestimmt auch verletzt und so. Ist nicht gut. Gefühle sind wichtig. Das trägt zur Verrohung bei. Warum man das braucht. So, das klingt so aus, wie nach so einer Kür des größten Hofnarren oder so. Ne? Bayern Medienschelte. Bundesliga ist doch keine Dschungelshow. Okay. Ja, da kommt mal der Ruf nach der Einschränkung von gewissen Grundrechten von einer ganz anderen Ecke. Und zwar haben der Herr Hoeneß, seines Zeichens Präsident des FC Bayern und verurteilter Steuerhinterzieher, und der Herr Rummenigge, Vorstandschef und seines Zeichens beim Uhrenschmuggel erwischt worden, und der Herr Sali Amicic, die haben eine Pressekonferenz gegeben, wo sie gesagt haben, so kann es nicht weitergehen. Die Leute machen sich über uns lustig. Ja? Unsere Gefühle leiden. Die Gefühle unserer Millionäre leiden. Und wir werden in Zukunft gerichtlich gegen die Häme vorgehen, die uns entgegenschlägt. Zum Beispiel soll ja der Ex-Bayern-Spieler und Ex-Nationalspieler Olaf Thon irgendwie Boateng und Hummels Altherrenfußball unterstellt haben. Und solche Menschenrechtsverletzungen wird sich der FC Bayern nicht mehr gefallen lassen. Das ist mal klar. Mann, der Hummels und der Boateng waren schon immer langsam. Im Verhältnis. Und da braucht man jetzt dann die Richter für, ja. Ja, denke ich mal. Da muss gerichtet werden, ganz dringend. Ja, also nicht nur der Staat und nicht nur die Parteien und nicht nur die Frau Kahane, auch Uni Karl-Heinz. Zensur ist doch nur, wenn es der Staat macht, also von daher. Und Kakao ist nur auch nur, wenn es der Staat macht. Sonst ist es nur ein kakaohaltiges Milchmischgetränk. Genau. Ja, ich finde Frankfurt immer noch schlimmer. Ich kenne mich gar nicht mit Fußball aus, das gibt es in Russland gar nicht. Du musst doch nicht viel wissen. Einfach nur, also Abseitsregel ist relativ kompliziert, aber Frankfurt ist schlimm, das musst du wissen. Und ah, Frankfurt andere, ist schlimm, okay, ja. Karthago muss fallen, ja. Kannst du dir später noch von wem anders erklären lassen. Frankfurt muss fallen, Karthago ist schlimm, ja. Report, Twitter suspends 1500 accounts as part of election day hoax. Ja, Twitter hat einfach so einfach 1500 Accounts gesperrt. Ja, haben die einfach mal gemacht. Und ich habe auch noch mitbekommen, dass der Jack, der Begründer halt, der da mal gemeint hat, hier Twitter sei die Free Speech Ecke der freie Meinungspartei, ne? So, das war ein Witz. Das war ein Scherz. Das war nicht ernst gemeint. Das ist toll. Das ist, super. Auf jeden Fall, in einem Artikel geht es darum, dass sich ein Haufen neue Accounts angemeldet haben, die sich um das NPC-Meme sich drehen. Und die haben halt oftmals stereotype Aussagen aus der linken Ecke, aus der Demokraten-Ecke halt verwendet. Und Twitter hat sich dazu durchgerungen, diese Accounts zu sperren, weil sie falsche Informationen zu den 2018 Midterm Elections spreaden. Und ja, es ist irgendwie ganz lustig, dass einfach die Medien halt auf sowas anbeißen und dieses Meme dann dadurch viel größer wird, weil man halt, ja, weil Twitter drauf anbeißt, weil die Medien drauf anbeißen und es ist eine Shitshow, die halt sehr, ja, sehr schön ist, sich anzuschauen. Hey Abel, gab es nicht solche Zustände von Paranoia und irgendwie Hektik, irgendwie Leute zu entfernen, auch nicht während der irgendwie 2016er Wahlen, besonders danach so? Oder irre ich mich? Nee, weil das sieht so hart aus, wie dasselbe Zeug, was vor ein paar Jahren für den Verlust bei den Demokraten gesorgt hat. Und jetzt bauen die da wieder sowas auf. So, sag mal, das, ich glaube, ich sehe schlecht. Es ist halt lustig. Es war, ja. Ja, Twitter zensiert rum und NPC-Meme ist böse, weil das Gründe. Das ist keine Zensur, Twitter ist kein Staat, okay? Das ist keine Zensur. Außerdem wissen ja die NPCs, was die machen, ja, also ist es okay, wenn das denen passiert. Zensur ist immer nur, wenn das die anderen machen. Ja. Und Twitter hat jetzt auch noch einen massiven Datendump veröffentlicht, damit man sich angucken kann, was denn bei der Wahl 2016 passiert ist. Und man geht von 3400 Accounts von der Trollfarm aus und von 770 Accounts, die zum Iran scheinbar verbunden sein sollen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es hier mal erwähnt wird, aber zum Beispiel auch bei Black Lives Matters, was die Strategie ist, dass man sowohl als ein Blue Lives Matter als auch ein Black Lives Matter Account betreibt und man dadurch Stimmung macht, dass man sozusagen die Extreme aneinander ausspielt. Und ich finde es immer noch spannend, dass die Medien im Zusammenhang zu MeToo noch nie drauf gekommen sind, dass dort vielleicht auch jemand was machen könnte. So, aber ja, mal sehen, was die da noch so finden. Und ja. Ja, genau zu dem, was du gerade gesagt hast, passt das ja auch. Die Internet Research Agency, ja, die hat man ja jetzt schon bis von oben bis unten komplett durchleuchtet. Und was das im Endeffekt ist, das ist eine PR-Marketing-Firma, die halt Profile im Internet aufbaut und die kultiviert über ein paar Monate, dass halt Leute denken, das sind echte Menschen. Und dann fangen sie irgendwann an, so mehr oder weniger subtil irgendwelche Werbebotschaften halt in ihre Timeline zu spielen. Das ist eine PR-Marketing-Firma. Ja, und ja, diese 3400 Accounts, die halt hier auch in diesem Artikel von der Internet Research Agency genannt werden, die haben nachweislich Anti-Hillary und Pro-Trump-Posts während des Wahlkampfes gemacht, aber die haben genauso Anti-Trump und Pro-Hillary-Posts gemacht. Ja, das wird leider immer irgendwie nicht so dazu gesagt, weil das einfach eine PR-Strategie ist, um die Reichweite auszubauen, um eine Plattform zu haben und Werbung einspielen zu können. Das ist eine PR-Strategie. Ja. Ja. Das habe ich bestimmt schon mal irgendwann gesagt. Ich wollte es nur noch mal erwähnen. Weil gerade die Gray Lives Matter. Da kriege ich wirklich Immer das Gleiche, immer das Gleiche. Haben die nicht mal was Neues? Grey Lives Matters. Bellingcat, Bellingcat, die reiten auch ein Pferd, was schon länger nicht mehr unter den Lebenden weilt. Ja, die haben im Endeffekt einen Discord-Server analysiert und sind in Kontakt getreten mit einem mit 75 Fascist-Activists auf diesem Server und haben halt quasi versucht nachzuvollziehen, wie die Leute ja ihre Meinungen bekommen haben, die die haben. Ja, also inwieweit diese 75 Leute jetzt wirklich faschistisch sind, wird in dem Artikel gar nicht so ganz aufgedröselt. Ein paar von denen scheinen auf jeden Fall sehr fragwürdig zu sein, weil ganz am Anfang des Artikels geht es um die sogenannte Jewish Question. Ich glaube, da muss man nicht allzu viel zu sagen. Ne? Da geht es halt um Holocaust-Zeugs und solche Sachen. Und ja gut, ich meine, da braucht man nicht drüber zu reden. Ja, aber nur ganz am Anfang des Artikels spielt das überhaupt eine Rolle. Danach geht es nur noch um die üblichen Sachen hier, Kekistani-Memes und ja, ist Sagan auf Akkad irgendwie das Gateway für die Alt-Right und solche Sachen. Ja, ein weiterer Artikel von Bellingcat, die ja sich rühmen, besonders gut zu sein, was ihre ganzen Recherchetools und sowas angehen. Ja, ein kleines Zitat aus dem Artikel wollte ich geben, weil der doch ein bisschen länger ist, wo ich mir auch gedacht habe, so ja, so eine gewisse Portion Selbsterkenntnis haben sie schon, aber sie reden trotzdem einfach weiter im Topic, und zwar: I should note that one of the more frustrating elements about covering the fascist right is that much of what they say sounds ridiculous and makes them appear less serious. This is why it is important to remember that these groups have a body count and represent a real threat. Their absurdity does not negate their danger. Ja, und ja, im Endeffekt, die nehmen einfach die Memes viel zu ernst. Ja, irgendwelche Shitposter posten halt irgendwelche Sachen und die sagen so, ja, das sieht so aus, als ob das absurd wäre, aber das ist ja alles protofaschistisch und ganz schlimm und meine Güte, also das, ja. Ich bin wirklich frustriert gewesen, wo ich diesen Artikel gelesen habe, aber ich musste teilweise auch laut lachen. Also Leseempfehlung. Ja, nicht so ein ganz lustiges Thema. In weniger als einem Jahr 7 Journalisten in Europa ermordet. Ja, ein paar von den Fällen haben wir ja hier auch mal zitiert. Ja, beispielsweise die Dame, die in Malta von der Mafia umgebracht wurde, oder halt ja, andere Beispiele. Ich muss allerdings sagen, ich fand, was mich hier an dem Artikel besonders getriggert hat, ist, dass hier gesagt wurde, ja, hier, 7 Journalisten wurden in Europa ermordet. Ja, und ja, also es waren doch ein paar mehr als 7 Journalisten, würde ich mal sagen. Ja, und die Fälle, die hier halt vorgetragen werden, ist halt die eine bulgarische Journalistin, die halt Korruption ermittelt hat, der slowakische Journalist, der mit seiner Verlobten erschossen wurde, auch wegen Korruption. Dann die Dame in Dänemark, die von diesem Künstler in seinem eigenen selbstgebauten U-Boot umgebracht wurde, falls sich da noch jemand dran erinnert. Ja gut, dann die Dame aus Malta, die in die Luft gejagt wurde, auch weil sie gegen Korruption berichtet hat. Und dann sind wir schon auf einmal in Russland. Gar nicht mehr in Europa. Ja, dann gab es halt so ein typischer, ne, zwei typische russische Oppositionelle und nur eine Person aus der Türkei. Ja, und ja, das ja, hat mir in der Türkei kaufen ja öfter mal Geschmack im Mund hinterlassen, weil erstmal gut, ich meine, wenn man die Türkei zu Europa zählt, okay, dann müsste die Liste ziemlich viel länger sein als 7. Ja. Aber du weißt doch, dass in der Türkei auch mal Leute ums Leben kommen und die Türkei kriegt das gar nicht mit. Also, wie der Herr Khashoggi, der saudi-arabische Journalist, der vermisst wird und wahrscheinlich bei einer Streitigkeit im saudi-arabischen Konsulat irgendwie zu Tode kam. Vielleicht gab es da noch mehr Streitigkeiten in türkischen Gefängnissen, von denen keiner was mitgekriegt hat. Ja, zu Khashoggi kommen wir gleich noch. Also ich muss sagen, einerseits ist es natürlich schlimm mit den 7 Journalisten. Ja, und die erste Hälfte der Liste, ne, Bulgarien, Slowenien, Malta, Bulgarien hatte ich schon. Ja, das sind wirkliche Fälle, wo die halt Korruption aufdecken wollten. ne, was meistens auch mit irgendwelchen EU-Fördergeldern zu tun hatte. Ja, aber wirklich hier zwei Leute aus Russland und eine Person aus der Türkei hinzuzuziehen, fand ich dann doch wirklich, ja, warum? Warum? Hm. Einfach nur warum? Hm. Ja, hier haben wir ein Interview aus der Welt mit einem Journalisten, der mit dem Khashoggi auch relativ bekannt war. Ich meine, gut, Khashoggi ist im Endeffekt ein saudi-arabischer Journalist gewesen, sage ich jetzt einfach mal, der aufgrund von sehr seltsamen Umständen in die Türkei fahren musste zu einem saudischen Konsulat, um sich da eine Bestätigung holen zu lassen über eine Scheidung. Also die Umstände an sich sind schon sehr seltsam. Aber dabei ist er halt verschwunden und es wird halt davon ausgegangen, dass er umgebracht wurde. Ja, und auf die ganzen Sachen mit, ja, gibt es jetzt hier, hat die Apple Watch von dem das aufgezeichnet und so, da will ich gar nicht drauf eingehen. Da müssen wir einfach noch drauf warten, ob da was bei rumkommt oder ob das einfach als Bullshit war. Aber hier in dem kurzen Interview wird einfach nur kurz darauf eingegangen, dass der Herr Khashoggi halt ein bisschen mehr war als nur ein Journalist. Er hat halt sehr gute Geheimdienstkontakte gehabt, hat halt auch geheimdienstliche Tätigkeiten gehabt, war ein Medienvertreter von dem Geheimdienstchef von Saudi-Arabien und wusste deswegen so einige Geheimnisse und einfach zu sagen, das ist ein regimekritischer Journalist und der wurde entsorgt. Geht da einfach zu kurz. Man muss auch noch seine Familie erwähnen, finde ich, weil er ist der Neffe des früher recht bekannten Waffenhändlers Adnan Khashoggi, der so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Also der kommt aus einer Familie, in der es viel Geld gibt, in der es viel Skrupellosigkeit gab. Ein anderer Neffe von dem Adnan Khashoggi ist übrigens Dodi Al-Fayed, der mit Prinzessin Diana damals im Tunnel. Ja, also man kann sich fragen, ob das wirklich nur um den Journalisten Khashoggi geht oder was da genau für einen Machtkampf im Hintergrund läuft. Ja, genau, da geht es jetzt im nächsten Artikel drum. Das ist ein etwas längerer Artikel und hier geht es auch wieder um einen Journalisten, der lange Zeit mit dem Khashoggi zusammengearbeitet hat und der einfach mal ein bisschen seine Perspektive auf die ganzen Dinge erzählt. Und da geht es halt genau teilweise um die Sachen, die du gerade schon geäußert hast, dass der halt familiär und beruflich einfach Beziehungen hatte zu ja, sehr mächtigen Leuten, zur Muslimbruderschaft, sein Onkel, der Waffenhändler, den hattest du schon erwähnt, und im Endeffekt, ja, der, in diesem Artikel wird im Endeffekt ein bisschen darüber spekuliert, ob die Sache mit dem Khashoggi jetzt vielleicht so eine Art Präventionsmaßnahme vom Mohammed bin Salman war, der ja der aktuelle Herrscher von Saudi-Arabien ist, um den Khashoggi quasi ja, also um den quasi vom Schachbrett zu nehmen, damit seine politischen Gegner nicht noch Geschütze gegen ihn auffahren können. Weil die Machtbasis von Mohammed bin Salman ist ja im Endeffekt der Vater von ihm, der ehemalige Prinz, der ehemalige König, der immer noch am Leben ist. Aber sobald er stirbt, kann es halt sein, dass die Machtbasis von ihm erodiert. Vor allem, wenn man sich halt anguckt, in was für einer Lage Saudi-Arabien im Moment ist. Ist ja nicht so super. Ne, mit dem neuen Megacity-Projekt und mit dem Börsengang von Saudi Aramco, den auf einmal gar keiner mehr machen möchte. Und vor allem jetzt mit dem Zwist mit der Türkei und mit dem Zwist mit Amerika, weil in Amerika ist ja quasi jetzt ein Prozess in Gang gesetzt worden. Der Name ist mir jetzt gerade entfallen. Es ging, das ist im Endeffekt ein Prozess, wo es um Korruptionsprävention von ausländischen Staatsbeamten oder Leuten, die mit ausländischen Staaten kooperieren, zu tun hat, was ursprünglich auf Russland gemünzt wurde, aber jetzt auf Saudi-Arabien im Endeffekt angewandt werden wird. Ja, also wie gesagt, der Prozess ist jetzt angestoßen worden in Amerika und ja, der wird Konsequenzen zur Folge haben, auf jeden Fall, so, weil das einfach gesetzlich so angelegt ist. Es werden wahrscheinlich nicht so krasse Sanktionen gegen Saudi-Arabien gefahren werden wie gegen Russland. Der Petrodollar lässt grüßen oder die Reste des Petrodollars. Aber das Verhältnis hat sich auf jeden Fall sehr verändert zwischen Saudi-Arabien und Amerika. Ja, also nur nochmal, um zwei Sachen zu sagen. Der Khashoggi ist nicht nur ein Journalist gewesen und ja, es ist halt schlimm, was mit ihm passiert ist. Aber der hat es auch ziemlich faustdick hinter den Ohren, sagen wir es einfach mal so. Ja. Ja, und hier ist eine kleine Aufrechnung zwischen USA und ja, Saudi, Barbaria, 450 Billionen. Und ich meine, sozusagen die ganzen Details um den Mord, um das Verschwinden, die sind alle interessant, so auf jeden Fall. Also mein Ding ist nur so ein bisschen, ja, jedem guckt jeder weg, jedem ist kein großes Thema, jedem wird gerade ausgehungert und ja, geht jetzt um 450 Billionen. Da kannst du nur einen Kopf schütteln. Genau, Jemen. Also, weißt du, es ist so, steht man dann für Werte, will man nicht für Werte stehen? Ich weiß ja, dass man pragmatisch sein muss in der Geopolitik, aber wirklich Saudi-Arabien, die verteilen wahhabitische Ideen überall im muslimischen Raum, was halt die Leute radikalisiert. Also man tut sozusagen mit einem der größten Destabilisierer im muslimischen Raum Bündnis machen, ist natürlich selber auch Destabilisierer, Irak-Invasion, aber was soll ich da noch groß dazu sagen? So, weißt du, da leben Leute halt auf einem voll großen, wertvollen Ressourcenvorkommen und die können sich da nicht irgendwie benehmen. Das ist schade. Das ist wirklich schade, vor allem, weil man sich halt nicht ausgesucht hat, so geopolitisch, wo man jetzt irgendwie seinen Stamm startet, ja, und dann baut sich das aus und Geschichte und hier und da und ach, das ist echt anstrengend, sowas zu lösen. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Die Saudis müssen einfach aufhören, sich so irgendwie zu verhalten, weißt du? Aber wenn das so ist, dann gibt es ja andere, die das Vakuum füllen. Also hast du halt ein Problem immer noch. Ja, aber was heißt aufhören zu verhalten? Meinetwegen könnte es für immer so bleiben. Wenn du aber sozusagen weniger mächtige Alliierte hättest, dann sähe die ganze Sache schon anders aus mit dem Einfluss, sozusagen den Wahhabitismus zu verteilen. So, weißt du? Ja. Keine Ahnung, ey. Um auf die Grafik hier nochmal einzugehen, hier geht es um saudi-arabische Direktinvestitionen, kann man nicht sagen. Weil was Saudi-Arabien im Endeffekt gemacht hat, Saudi-Arabien hat sehr viele Investitionen in Japan getätigt und da das Geld 3-4 Mal umgedreht, das in die Softbank investiert und die Softbank hat halt mit einem Fonds dann im Auftrag von dem saudi-arabischen Sovereign Wealth Fund in Amerika extrem hohe Investitionen getätigt. Das sieht man auf der rechten Seite. Beispielsweise die Investitionen in die Firma Uber sind halt, überproportional, haha, no pun intended. WeWork ist in Amerika die mittlerweile, ja, meistgenutzte Plattform zur Jobsuche, ja, und das läuft nicht so wie hier, das ist in Amerika, benutzt das halt fast jeder. Ja, gut, Nvidia kennt man ja und andere Investitionen gab es auch, ja, und das ist halt jetzt das Problem, dass ich sag's jetzt mal so, Saudi-Arabien könnte der Softbank auch nicht über Nacht sagen, hier zieht mal eure Investitionen zurück, weil das Finanzierungsmodell, was die gewählt haben, ist, dass sie das Modell dass sie das Geld in Japan investiert haben und dann einmal umgedreht haben und die Softbank das für die in Amerika investiert hat. Ja, deswegen halte ich diese ganzen Befürchtungen, dass Saudi-Arabien irgendwie Geld zurückziehen würde, für ich halte da gar nichts von. Ja, wenn es irgendwelche Direktinvestitionen gäbe in Staatsanleihen oder so, ja, vielleicht, aber das ist ja nicht der Fall in signifikantem Ausmaß. Deswegen, ja, das habe ich auch in verschiedenen Timelines gesehen, dass halt die Saudi-Arabier ja so viel Geld in Silicon Valley investieren wollen und oh, was passiert, wenn die ihr Geld zurückziehen? Das wird einfach nicht passieren. Ja, selbst wenn Amerika Sanktionen über Saudi-Arabien verhängen würde, da die Saudi-Arabier das halt alles über Japan haben laufen lassen, hätte das gar keine Konsequenzen. Ja, okay, das nur so am Rande vielleicht. Nochmal zur Grafik hier, wenn sie schon da ist. Und hier haben wir unsere wöchentliche Propaganda vom Cato-Institut. Oh, die Grafik zeigte, wie die weltweite Einkommensungleichheit sich stetig abgebaut hat mit voranschreitenden Jahreszahlen. Wow. Da habt ihr's. Wow. Also der Marx, der hat was ganz anderes gesagt. Die Grafik muss falsch sein, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Ja. Hier in diesem Artikel beschäftigt sich ein Mitarbeiter der RAND Corporation mit den veränderten Gegebenheiten für den IS. Er hat 98% seines Territoriums verloren und er hat andere Strategien, also räuberische Erpressung, aber auch Drogenhandel, und speziell tun sie sich auch auf Bauunternehmen stützen, sozusagen von denen ja Geld abzuknöpfen. Und Geld, was fließen wird in Irak und Syrien zum Wiederaufbau, wird wahrscheinlich zum Teil auch in ISIS-Kassen fließen. Und der IS, der hat halt noch eine halbe Milliarde an Geldvorräten, und er wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Also die Geschichte ist mit dem Verlust des Territoriums nicht gegessen, und dadurch, dass wir jetzt natürlich keine Krankenhäuser und Wasserversorgung und Steuereintreibung mehr zu betätigen hat, sondern eher Propaganda und ein paar Special Ops, wird es doch ganz interessant, was da so kommt. Also es bleibt ein Play. Ja, außerdem hindert es die Leute hier in Europa nicht, sich irgendwie ISIS zu bekennen. Also das ist auch so das Ding. Das ist so das Kranke an diesem Terrorismus-Scheiß. Genauso mit Al-Shabaab. Wir haben jetzt ordentlich gut ausgerüstete und finanzierte Terrornetzwerke. Ja. Hier haben wir eine Karte. Ich hätte gerne mehr Zeit und hätte mir gerne die Quellen genauer angeguckt, aber ich finde es eine ganz schöne Karte. Die hat projiziert, wie Wasserknappheit in der Zukunft aussehen wird. Ich kann euch aber beim besten Willen nicht sagen, wie die Daten sind. Aber Intelligence Fusion ist jetzt schon eine seriösere Quelle, aber irgendwie mit Ressourcen ist es immer so. Ja, Vorhersagen mit Ressourcen traue ich nicht so richtig. Gab mal ein interessantes Papier aus den 80ern, dass wenn man nach Ressourcen gebohrt hat, dass sozusagen die geologischen Ideen dahinter, wie man ein Vorkommen von Ressource XY findet, dass es immer noch erfolgsversprechender war, random irgendwo hinzugehen und in den Boden zu gucken, wie halt irgendwas zu berechnen. Deswegen aber ich fand die Karte interessant. Also. Ja, ich glaube, das in Afrika, dass da Wasserknappheit ist, das ist ja auch so auch bekannt. Naja, aber da ist auch groß, keine Ahnung, vielleicht doch nicht was zusammen kollabiert, ich weiß nicht. Naja, muss man nachschauen. Egal. If Larry Hoover were freed, he'd bring fear of God to streets, Advocate says. Ja, Larry Hoover. Larry Hoover ist... ich sage jetzt mal, wahrscheinlich nicht so ganz bekannt hier in Deutschland, obwohl der eigentlich bekannt sein sollte. Gewisse Mexikaner. Der mit dem Damm, oder? Bitte? Das ist der mit dem Damm in Nevada. Nein, das war ein anderer Hoover. Auch ein interessanter Hoover. Ja. Wer The Man in the High Castle letzte Saison gesehen hat, der wird vielleicht verstehen. Das ist auch ein Präsidenten oder sowas, ne, Hoover? Ja, also Larry Hoover ist im Endeffekt ein Gangchef gewesen, der sogenannten Gangster Disciples in Chicago. So, 1997 ist er im Knast gelandet, 6-mal lebenslänglich wegen verschiedenen Sachen. Ne? Ähnlich wie bei anderen kriminellen Leuten konnte man ihm nicht wirklich nachweisen, dass er der Gangchef war, sondern er ist halt wegen anderen Sachen halt im Gefängnis. Ne? Aber der ist im Endeffekt der Ober-Kingpin gewesen von allen Gangs in Chicago. So. Warum bringe ich den jetzt auf? Ja, weil es eine etwas seltsame Entwicklung gab letzte Woche. Und zwar ist ja der Kanye West bei Donald Trump gewesen. Und da gab es ein extremes Medienecho, was halt, ein absolutes Triggering-Event, und über keine vernünftigen Sachen wurden darüber gesprochen. Aber eine Sache, die der Kanye West im Endeffekt vom Donald Trump will, ist, dass der Larry Hoover, der jetzt noch im Gefängnis sitzt, dass der im Endeffekt ein Presidential Executive Clemency bekommt. Oder dass er halt einen Pardon bekommt, wie es umgangssprachlich gesagt wird. So. Gut, der ist im Endeffekt ein Gangsterchef. Wie es in Chicago aussieht, das weiß man mittlerweile. Und in diesem Artikel, der Artikel ist im Endeffekt ein Plädoyer. Okay, wäre vielleicht nicht super, wenn der aus dem Gefängnis rauskommen würde, aber der würde wenigstens mit harter Hand versuchen, die Kriminalität in Schach zu halten, dass die Leute sich nicht dauernd gegenseitig erschießen auf der Straße. Wie gesagt, also die Zahlen aus Chicago, wie sie im Moment sind, sind ja wirklich katastrophal. Machen wir einfach so einen Suicide Squad. Ja. Wir nehmen einfach Leute aus dem Knast und schicken sie auf die Straße, damit sie da hier Angst vor Gott wieder in die Herzen der Leute Genau, wenn du so einen riesigen Gangster-Kingpin hast, ne, dann trauen sich die kleinen Leute auf der Straße nichts mehr, ne? Weil dann haben die Angst vor Gott, in Anführungszeichen. Sehr ja, schön, dann erschießen sie sich nicht mehr gegenseitig. Oder kann denn jemand sagen, dass Batman eine Comicfigur ist? Das ist ja nicht super. Nee, Leute, das ist von höchster Stelle abgesegnet. Das ist einfach genau. Nur die Antworten für die jungen Menschen bringen. Tja, also diese ganze Larry Hoover-Angelegenheit war für mich auch relativ neu. Ich habe mir einige Sachen dazu angelesen, weil es doch schon relativ faszinierend ist, wie das alles passiert ist. Und also mein Plädoyer ist jetzt nicht, den zu begnadigen, ja. Aber einfach nur, das ist im Endeffekt das, was bei diesem ganzen Kanye West-Besuch beim Donald Trump bei rausgekommen ist. Der ganze andere Rest war Bullshit. Aber das, der versucht, das irgendwie zu forcieren, und Larry Hoover war für mich eine kleine Red Pill und deswegen informiert euch so ein bisschen über den. Ja, der ist im Endeffekt auch so einer gewesen, der natürlich immer kriminell gewesen ist, aber am Anfang war halt der Hardcore-Gangster und hinterher war der quasi sowas wie der gute Samariter für Chicago, obwohl er immer noch der Gangster war. Ja. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Larry Hoover. Ja, über One Belt, One Road hatten wir letzte Woche ja auch gesprochen. Und da wollte ich jetzt nochmal einen ganz anderen Aspekt nochmal mit einbeziehen. China ist ja weltweit aktiv mit Industrieinvestitionen und die Chinesen haben halt auch eine gewisse Vorliebe, nicht unbedingt lokale Arbeiter zu engagieren, sondern die verschiffen halt auch ganz gerne mal chinesische Arbeitskräfte ins Ausland zu Zehntausenden. Allerdings gibt es eine Government Policy, dass halt die Armee von China nicht außerhalb von China tätig sein soll. Ob das jetzt eine reine PR-Aktion ist oder ob die das wirklich ernst meinen, keine Ahnung. Sie machen es auf jeden Fall nicht, die Chinesen. Aber was sie machen, sie gründen halt Private Security Firms. Ja, Private Security Companies, wie es hier in dem Artikel steht. Ja, ich denke mal, Blackwater wird allen Leuten ein Begriff sein. Ja, G4S und solche Firmen sind andere Dienstleister, die solche Sachen anbieten. Und die Chinesen, die haben halt mittlerweile einen Wettbewerbsvorteil, weil die nur ein Zehntel so teuer sind wie amerikanische, israelische oder südafrikanische Firmen, was die beliebtesten Sicherheitsfirmen weltweit sind. Und das nur als so kleiner Aspekt so am Rande. Ne? Chinesische Söldnerheere, die 10-mal so billig sind wie Blackwater. Aber könnte man eigentlich die chinesischen Söldner... Macht das einem doch Hoffnung für die Zukunft, oder? Könnte man die chinesischen Söldner nicht nach Chicago rüberschippen und Larry Hoover freilassen? Das ist krass, Alter. Wie du das gesagt hast, es gibt tatsächlich PSCs aus China, die in Afrika Polizeidienst übernehmen. Für Regionalgouverneure, die halt keine ordentliche Polizei haben in irgendwelchen afrikanischen Staaten. Und da hast du tatsächlich Chinesen, die die haben dann einen Übersetzer dabei und die patrouillieren dann halt die zentralafrikanische Stadt. Ja, und dann hast du halt die beiden Chinesen in Uniform und einen Übersetzer. Und falls es ein Problem gibt, dann übersetzt der Übersetzer hoffentlich gut. Das ist tatsächlich jetzt schon Realität, ja. Okay, genau, interessant. Halt nicht in Chicago, weil in Chicago braucht man doch keine Polizei. Sehr interessant, ja. Hey, aber wie wäre es, wenn wir einfach so einen menschgemachten Mond in den Himmel schießen und dann halt einfach als Lichtquelle nutzen, ne? Oh mein Gott, das ist so innovativ, so schlau, klasse. Einfach so ein Ding, was da oben rumgeistert. Ist ja mit dem normalen Mond irgendwas nicht in Ordnung oder so? Oder woran? Ja, der ist nicht hell genug. Der ist nicht hell genug. Der kommt nicht durch den Smog durch, verstehst du? Ja, das dachte ich mir. Mhm. Ja. Aber warum muss ich da extra was ins Weltall schießen? Kann ich nicht, wie hier auf dem Bild angedeutet, einfach einen großen Ballon bauen, in dem es leuchtet? Und dann... Die Idee ist ja, dass man Sonnenlicht umleitet und dann auf eine Stadt. Genau. Um dann abends sich die Stromkasten in der Stadt für die Beleuchtung zu sparen. Das ist die Idee dahinter. Also. Ja, und es gab dieses Konzept, gab es auch schon in verschiedenen Ländern, in Amerika, in Japan, in Südafrika, wo es denen noch ein bisschen besser ging, dass man halt im Endeffekt in einem geostationären Orbit halt, Spiegel, quasi einfach nur ein Spiegelsystem installiert um halt Sonnenstrahlen zu bündeln und die Erde weiter aufzuwärmen, ne? Bitte? Entschuldigung? Um die Erde weiter aufzuheizen, ne? Spiegel aufstellen. Was sagst du jetzt? Ne? Ja, also Global Warming, so, ja. Oder wie? Ja, so in der Art. Also ich meine, Spiegel aufstellen, Licht zusätzlich drauf, das kenne ich irgendwie auch, weiß nicht, aus dem Zeltlager oder so. Dass es dann warm wird an der Stelle. Ja, also wie gesagt, das ist ein riesiger PR-Gag. Ich gehe mal davon aus, die werden halt irgendwie so einen riesigen Ballon aufblasen, der auch nicht viel Geld kostet, der auch nicht viel bringen wird. Einfach nur, dass sie sagen können, hier, das ist toll. Aber es ist ambitioniert und die Chinesen haben ja auch noch ganz andere ambitionierte Pläne, ja. Die werden die Mondbasis bauen, da gehe ich mal von aus. Da geht es ja im nächsten Artikel auch drum. Ja, ja. Aber das ist natürlich eine interessante Sache. Also wie gesagt, die wollen im Endeffekt einen künstlichen Mond aufblasen und über der Stadt platzieren, damit die nachts weniger Straßenbeleuchtung brauchen. Top Idee. Top Idee. Ja, und hier geht es im Endeffekt um die chinesische Mondmission. Wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, sieht man halt auch noch so ein paar Bilder von Umlaufbahnen und sowas. Die Chinesen haben halt mehrere Satelliten jetzt schon um den Mond rumkreisen, um den Mond zu vermessen und um wissenschaftliche Sachen zu machen. Natürlich wird immer gesagt, das ist halt, wird halt auch alles militärisch genutzt, was bestimmt auch stimmt. Und in diesem Artikel wird im Endeffekt die Möglichkeit besprochen, dass die Chinesen im Lagrange Point 2, also das ist quasi ein Punkt, wo sich die Gravitationen von verschiedenen Planeten ausgleichen, sodass man gar keine Umlaufbahn braucht, sondern man ist quasi einfach stationär da und die Gravitationskräfte heben sich gegenseitig auf und deswegen kann man einfach in dieser Region einfach sein, ohne dass man irgendwie, wenn es irgendwie Antriebsstoff oder sowas braucht. Und man kann da einfach bleiben, Lagrange Point. Ja? Und es wird jetzt halt darüber spekuliert, dass die Chinesen, weil die ja bis 2025, glaube ich, ihre Mondbasis voll funktionsfähig haben wollen, dass es für die halt Sinn machen würde, auf der dunklen Seite des Mondes, wo dieser Lagrange Point 2 ist, da halt quasi entweder eine unbemannte Drohne oder ein Satellit oder eine Basis oder was auch immer zu stationieren. Und wenn die Chinesen das tatsächlich machen würden, hätten die einen nicht unerheblichen militärischen Vorteil gegenüber allen anderen Ländern der Welt, weil, ja, es gibt halt mehrere Lagrange Points zwischen dem Mond und der Erde und ja, diese Punkte sind halt, ja, die sind halt deswegen wertvoll, weil man da halt einfach stationär sich aufhalten kann und weil man von dort quasi alle anderen Punkte auf allen Planeten ohne weitere Probleme erreichen kann. Ja, und mit dieser Seite gesehen ist das halt sehr extrem wertvoll. Also wie Brianna Wumer gesagt hat, ja, der Mond hat unglaubliches militärisches Potenzial. Wenn man da Steine von auf die Erde wirft, dann ist das wie 10 Atombomben. Ja, und die Lagrange Points sind halt nochmal zehnmal atombombiger. Ja, weil von da brauchst du nicht irgendwelche Gravitationen zu überwinden und du brauchst nicht irgendwelche anderen Sachen zu machen, sondern wenn du halt bei diesen Lagrange Points bist, da kannst du wirklich, ja, das ist so die perfekte Ausgangsbasis, um überall hinzukommen. Und ja, überall hinzukommen heißt halt auch überall hinzuschießen. Ne? Mhm. So, why technology favors tyranny? Ja, das ist auch ein etwas längerer Artikel, auch wieder eine Leseempfehlung von mir. Und ja, der Artikel postuliert halt verschiedene Punkte. Unter anderem geht es darum, der erste Punkt ist halt, dass, also generell geht es darum, wenn man sich nur auf die Technologie verlässt, dann wird der Mensch immer mehr entmenschlicht und muss immer mehr von seiner eigenen Kontrolle abgeben und wird halt immer mehr Verfügungsmasse, entweder von der Technologie selber oder halt den Leuten, die die Technologie kontrollieren. Das ist quasi so, das ist sowas wie die ursprüngliche Idee hinter der Piratenpartei, sage ich mal. Ja, das ist, wie gesagt, ist einfach eine Leseempfehlung. Die meisten Sachen kann man sich ja selber denken, aber trotzdem ist es nochmal ganz gut zusammengefasst hier. Ich gehe jetzt einfach mal kurz die paar Punkte durch. Der erste Punkt ist, dass Menschen sich immer irrelevanter fühlen, weil sie halt in ihren Fähigkeiten und ihren Fertigkeiten nicht mehr so gefordert werden wie früher, weil Computer oder Maschinen oder eine Kombination von beiden einfach alles viel besser erledigen kann als der Mensch an sich. Ja, und der Spezialist wird zwar immer gefordert werden, aber halt alle Leute, die unter einem Spezialistenniveau sind, die werden halt immer weniger gefordert und werden quasi zu einer sogenannten New Useless Class, also quasi einer Gruppe von Personen, die einfach, deren Fähigkeiten und Fertigkeiten einfach nicht mehr benötigt werden, ja, und deswegen nur noch von den Leuten, die produktiv sind, mitgeschleppt werden müssen, mit den psychologischen Problemen, die es damit gibt, aber auch mit den rechtlichen Einschränkungen, die damit eingehen. So nach dem Motto, ja, wenn du nichts dazu beiträgst, warum sollst du Rechte haben? So, ja, das ist ein Trend, der hier auch heraufbeschworen wird, ja. Mhm. Ja, und der nächste Punkt wäre halt, inwieweit diese ganzen Sachen jetzt erstmal messbar werden durch die digitale, ja, dadurch, dass halt alles digital messbar wird jetzt erst klar, wessen Arbeit ist denn produktiv sinnvoll und wessen Arbeit ist produktiv nicht sinnvoll. Ja, also, ja, und wenn halt die Regierungen eine gewisse Marschrichtung einschlagen und sagen, okay, wir müssen jetzt hier unterscheiden zwischen den Leuten, die sinnvoll sind und nicht, haben die da halt auch wirklich die Datenbasis, da auch wirklich was machen zu können. Ja, weil vorher die Datenerhebung einfach nicht da waren. Es war einfach nicht klar, okay, jemand arbeitet 8 Stunden, wie produktiv ist er überhaupt? Ja, vielleicht sitzt er ja nur 6 Stunden rum und macht nur 2 Stunden irgendwas Sinnvolles, ja, oder vielleicht ist er die ganzen 8 Stunden die ganze Zeit produktiv. Das ist halt sehr schwer messbar gewesen die ganze Zeit und mittlerweile ist es halt messbar. Ja, und diese Daten, wenn das dann beispielsweise in ein automatisiertes System eingeführt werden sollte, ja, und gar nicht mehr Menschen darüber entscheiden mit ihren Ideologien oder sonst auch immer, sondern einfach nur knallhart aufgrund von den Zahlen entschieden wird, ist halt die Frage, Frage Nummer 1, wie sinnvoll sind diese Systeme überhaupt? Dann, wer programmiert diese Systeme und funktionieren diese Systeme auch so, wie sie gedacht sind oder nicht? Ja, also ich sag mal, ja, was wäre ein aktuelles Beispiel? Ja, kriegt ihr den Handyvertrag oder nicht, weil ihr eine schlechte Schufa habt? Beispielsweise. Ja, das haben wir ja alles heute schon. Kriegt ihr die Arbeit, weil ihr euch in Twitter geäußert habt, wie ihr euch geäußert habt? Werdet ihr gefeuert oder nicht? Der Artikel, der spricht das Ganze halt nicht unbedingt aus einer politischen Perspektive, sondern aus einer technischen Perspektive, weil halt die Technologie bestimmte Sachen möglich macht, die vorher nicht möglich waren. Wie vorhin im Beispiel, ja, die Person arbeitet 8 Stunden, aber jetzt kann man erst wirklich messen, was macht die Person überhaupt in den 8 Stunden? So, wie produktiv ist sie? Ja, und in dem Artikel wird halt im Endeffekt postuliert, dass es halt, egal wie man es dreht und wendet und egal was man für eine Ideologie hat, es wird auf jeden Fall in einer Tyrannei enden, weil es gibt eine Segregation zwischen den Leuten, die produktiv sind und den Leuten, die nicht mehr produktiv sind, und dann wird es irgendwann entweder in einer menschengesteuerten, durch Technologie beförderten Diktatur enden, oder es wird halt in einer Diktatur enden, die nur noch Utilitaristen. Genau, utilitaristisch ist, ja, wo ja. Man halt sagt, okay, es geht gar nicht mehr um Emotionen, sondern es geht nur noch darum, wie nützlich ist ein Mensch und hier the greater good und solche Sachen. Ja. Wow. Ein sehr, sehr deprimierender Artikel. Ja, aber ich sag jetzt mal, das ist im Endeffekt der Zündstoff der Piratenpartei gewesen, bevor die intersektionale Plattform gegründet wurde. Und deswegen interessantes Thema. Trotzdem. Kapitalismus ist vererbbar. Hashtag gibt Luddismus keine Chance. Nein, Abel, Kapitalismus ist vererbbar jetzt. Fertig. Kapitalismus ist vererbbar. Hier gibt es einen ganz interessanten Artikel, der sich damit beschäftigt, dass politische Einstellungen zum Teil genetisch vererbbar sind. Und ja, wenn euch das im Detail interessiert, habt ihr den Link in den Quellen. Das ist ganz interessant. Aha. Kapitalismus ist vererbbar. Ja, also. Ja. Ja. Kapitalismus. Alter, Videospiele sind vererbbar. Was man in Schweden nicht mehr sagen darf. Wow, okay, in Schweden darf man etwas nicht sagen. Das ist Wieso denn? Hallo? Ist doch ein Problem, herrscht natürlich in Schweden. Und insbesondere die älteren Leute haben da wohl ein Problem mit. Ui, ui, ui. Ganz am Ende war so ein Epilog, der war ganz interessant. Ui, ui, ein 60-Jähriger aus Kungsengen schrieb im Internet, nur jeder fünfte Somalier hatte IQ 70. Ja, 70 IQs. Das ist krass. Nicht viel IQs. Ja, dann hat er halt Ärger gekriegt. Dann ziehen die Schweden die Leute vor Gericht wegen so einem Quatsch. Oh nein, da steht Netz.dg. Ihre richtigen Strafverfahren kriegen sie gar nicht mehr richtig gestartet, so ungefähr. Oh, weil sie sich nur noch mit so einem Scheiß beschäftigen und sogar die Leute aus dem Ausland holen, irgendwie in Schweden, aus Estland oder so. Hatten sie politische Verfolgung und Schweden sind Begriffe, die geradezu absurd zusammenklingen. Es klingt in etwa so bescheuert wie Bananenplantagen am Nordpol, aber die Zeiten sind so geworden. Es handelt sich leider nicht um Fake News oder Satire. Die oben behandelten Geschehnisse sollten auch in deutschen Medien geschildert und angeprangert werden. Das schwedische Staatsfernsehen produzierte jetzt sogar für sein Kinderprogramm einen Beitrag, gesendet am 31. Juli 2018, der den Kleinsten erklärt, was Meinungsfreiheit ist. Meinungsfreiheit ist, wenn man sagen kann, was man will, außer man verletzt und kränkt damit jemanden und man ist gemein zu ihm. Ein 15-Sekunden-Ausschnitt befindet sich auf YouTube. Oje. Oh je, oh je, oh je, oh je, das ist nicht gut. Das ist sowas von nicht gut, denn es geht um Meinungsbildung. Ja, die Leute zu kränken ist nicht einmal Teil von Meinungsfreiheit. Da geht es nicht um jemanden zu kränken oder zu gefallen. Besonders wenn es um Meinungsfreiheit geht, weißt du, und du hast den Mainstream-Aussagen, hast du Aussagen, die ein bisschen außerhalb vom Mainstream sind, und für da ist halt Meinungsfreiheit da. Weißt du, du brauchst Meinungsfreiheit nicht für die Sachen, bei denen sich schon jeder einigt. Das heißt, irgendwie jemand wird irgendwie gekränkt. Und das Seltsamste ist ja, dass wenn man sich dann selbst beschweren würde und sagen würde, guck mal, mich kränkt, dass ihr Meinungsfreiheit so auslegt, weißt du? Dann darfst du das nicht sagen. Denn es gibt ja dann so gesellschaftlich vorgegebene Rahmen für das, was Kränkung ist und was Kränkung dann nicht ist. Und das heißt, ja, Meinungsfreiheit bezieht sich nur auf die Opfer. Das ist nicht gut. Das ist wirklich, wirklich, wirklich nicht gut. Ja, lies mal weiter. Er sagt das ja auch, dass das irgendwie ein kränkungsbezogenes Merkmal ist. Dabei gibt ein Mann die obige Erklärung wieder und eine Frau im Hintergrund bedeutet bei den Worten rund um Gemeinsein mit Mimik und mit Zeigefinger böse, böse. Zur Klarheit, diese Definition von Meinungsfreiheit ist schlicht falsch. Ob sich nämlich jemand gekränkt fühlt, ist kein konstituierendes Kriterium für Meinungsfreiheit. Ey, wunderbar, ich habe den Text noch nicht gelesen, aber ich stimme dem jetzt schon zu. Das ist toll. Leider handelt es sich bei der geschilderten politischen Verfolgung um einen europäischen Trend. Deutschland geht mit dem Netz.dg seit dem 1. Januar 2018 sowie mit den diversen Verschärfungen des Straftatbestandes Volksverhetzung einen ähnlichen falschen Weg wie Schweden. Die EU im Hintergrund stößt in das gleiche Horn. Betreutes Denken ist anscheinend angesagt. Oje, oje, oje. Ja, dann geht da halt der Epilog noch weiter mit, es geht nicht um Kritik am Islam oder Migration. Ich würde mich für die Meinungsfreiheit bei gänzlich anderen Themen genauso einsetzen. Es geht um die Frage, ob politische Fragen diskutiert werden dürfen oder nicht. Das erste ist das Prinzip der Demokratie. Das zweite das Prinzip der Diktatur. Das freie Wort muss möglich sein. Das ist der Herzschlag der freien Gesellschaft. Alle Demokraten sind aufgefordert, ihre Stimme zu erheben. Das ist wirklich ein sehr schöner Epilog. Ich finde ihn klasse. Ja, im Prinzip hat er halt einfach recht. Ne? Das, das führt in faschistische Tendenzen. Also es hat in faschistische Tendenzen, führt dahin so. Ja, ja, ja. So, ich habe halt so Leute gesehen, die halt zur Zensur aufrufen. Dann sage ich so, nee, finde ich nicht gut. Und dann verwende ich ein Wort und dann werde ich halt dafür dann bestraft. Und dann kommen Leute hin und sagen, ja, selbst schuld, warum hast du denn das Wort auch verwendet? Dabei sind es nicht mehr Aussagen, die zu der Situation passen, sondern zu meiner Wortwahl. Und das ist dann auch irgendwie nicht gut, weißt du? Die Leute schätzen Meinungsfreiheit nicht, wenn es halt andere Leute betrifft. Also das ist schade. Ja. Stirb, eigennütziges Gehen, stirb. Ich habe jetzt die Tage das Selfish Gene von einem interessanten Biologen gelesen, ein etwas älteres Buch. Ich muss sagen, ich war nicht sehr überzeugt. Also jetzt nicht, weil die Infos jetzt furchtbar sind oder so. Aber irgendwie war das meiste bekannt und ich fand das Buch irgendwie stinklangweilig. Und dann habe ich mir hier einen Artikel rausgesucht, der das Buch ein bisschen basht. Der ist auch etwas länger, aber der geht da auf ein paar Schwachstellen drauf ein. Und ich hoffe, dass ihr auch da Spaß dran habt, ein bisschen ein Gebäsche auf einem guten Niveau zu lesen. Also, ja. Und wie gesagt, das Buch selber ist jetzt nicht schlecht wegen dem Inhalt, sondern einfach nur irgendwie, weil ich den meisten Infos irgendwo schon aufgeschnappt und deswegen war es super langweilig, das zu lesen. Forscher haben 160 Millionen Memes studiert und haben herausgefunden, dass sie von zwei Webseiten kommen. Einmal 4chan Poll und einmal von R.T. Donald, wo die Memes gespreadet werden, weit außerhalb ihrer eigenen Einflusszone sozusagen. Also R.T. Donald ist gut, dass sie dann letztlich im ganzen Internet verteilen und auf Poll werden sie gepostet, wie zum Beispiel NPC-Meme. Und die Forscher haben sich dazu sehr viele Bilder runtergeladen von verschiedenen Plattformen und dann die Bilder halt indiziert, Hashes gemacht und halt geguckt, wie die sich halt verteilt haben. Und man ist halt drauf gekommen, dass die meisten Memes von Poll kommen. Also ganz interessant. Also das ist schon fleißig gewesen. Und Memes may contribute to teenage obesity, lawmakers told. Und ich finde das absolut fantastisch, dass sie sich hier ein Bild rausgesucht haben, wo ein dickes Kind drauf war, was meinte, ich mag Fast Food, und ein anderes Meme, wo eine menschliche Figur nachgebildet worden ist mit verschiedenen Fast Food Gerichten. Also weißt du, so ein bisschen so artsy Style, menschliche Figur nachgebildet mit Essen. Und das stört irgendwelche Gesetzesmacher in Großbritannien und man will sich jetzt überlegen, ob man vielleicht irgendwelche Memes verbieten soll, weil es eine negative Nachricht an die jungen Menschen sendet und man hat auch sonst nichts Besseres zu tun. Hey, wie wär's, wenn wir einfach fette Leute verbieten? Ja, also was willst du dazu noch sagen? Ja. Menschen gucken auf Memes und da ist dann Fast Food drauf und das könnte die Menschen negativ beeinflussen. So. Ja, gut, verbieten wir Fast Food Hersteller. Machen wir es doch so, Alter. Gehen wir gleich tyrannisch an alles dran. So, ich will in meinem eigenen Leben entscheiden dürfen, welche Memes ich angucke, welches Essen ich esse, wie viel Zucker ich mir reinziehe, wie viel ich trinke. Ich will das selber entscheiden. Manche von den Entscheidungen sind nicht hundertprozentig gut, manche sind nicht vernünftig. Ich mache Sport, aber ich trinke wahrscheinlich zu viel. Aber mein Ding ist, ich will gerne in Freiheit leben und mir nicht einreden lassen von irgendwelchen Scheiß-Drecks-Gesetzesmacher, die in einem Elfenbeinturm leben und sich einbilden zu wissen, wie man die Gesellschaft zu steuern hat. Aber Abel, guck mal, es geht doch hier nur um Memes, okay? Es sind nur Memes. Man wird das nur machen und dann ist vorbei. Es ist kein Präzedenzfall. Was machst du mit der Panik hier? Und in Schweden hat man hier das Bild, das Meme, was man hier sieht, das verbreitet Sexismus. Die Leute, die haben sie alle nicht mehr alle. Ich sag's euch. Ja, aber guck mal, das verbreitet ja doch Sexismus, weil guck mal, da ist ein Mann und da ist eine Frau. Memes don't have to be your audience anymore. Memes are over. Ja, Memes are just a neurological trick. So liest sich der Artikel. Wortwörtlich ähnliche Sprache sogar. Es ist einfach nur zum Kotzen. Ja, weißt du, so, das Problem ist halt, wir haben zu viele Leute im Internet. Weißt du, wir brauchen eine Mauer und die Leute sollen da nicht drüber klettern dürfen. Denn ganz am Anfang im Internet gab es auch irgendwelche verrückten Spinner, aber die wurden alle ausgelacht. Weißt du, so die Medizin im Internet ist, Leute auszulachen. Und das wird uns eigentlich systematisch unterminiert und verboten nach und nach. Weißt du, da kommst du halt einfach hin und machst was Kreatives, aber dann wird's verboten, weil es den Leuten verdammt nochmal egal ist, was damit ausgesagt werden soll, wem vielleicht dadurch geholfen wird, weißt du, einfach mit dem Humor selbst. Ja. So, nee, es ist gern lustig, aber ich find's nicht lustig, also darfst du es nicht sehen. Geil. Wir müssen uns nur vor einem fürchten, vor dem Humor selbst. Ja, wortwörtlich. Humor ist Faschismus, weißt du? So, ist geil. Fuck me, Alter. Humor ist ein Stahlgewitter. Ja, Ich meine, weißt du, da treibst doch bitte super weit. Wir haben einen Haufen mathematische Formeln, die der überwiegende Anteil der Bevölkerung nicht kennt. Ja, dann tu doch diese ganzen Formeln überall in der Öffentlichkeit hinpflastern, dass die Leute sich das ins Unterbewusstsein einprägen. Dann können wir alle als Gesellschaft intelligenter werden. Das Problem ist nur, wenn du versuchst, irgendwie von oben herab die Gesellschaft umzuordnen, dass in der Regel das, was du versuchst umzusetzen, nicht klappen wird und du als Regierungsoffizieller in der Regel genau das Gegenteil von dem erreichst, was du versuchst zu tun. So. Und hier wird das genauso sein. Ich weiß auch nicht, warum sie falsch sind, aber ich kann euch sagen, wenn man das umsetzt, wird's fehlschlagen. So. Und man macht dann ein neues Gesetz, man verbietet dann ungesunde Memes, wo ein Hotdog drauf ist. Meine Güte. Sind die Leute behindert oder was? Ich glaube doch sowieso nicht so richtig. Ne? Wenn das bei, dann lernen die auch nur das so ungefähr. Ich würde halt einfach sagen, dass eine Gesellschaft halt nur so gut ist wie die Individuen in der Gesellschaft. Und wenn wir uns gesellschaftlich von der Regierung her so leiten lassen, dass es heißt, wir passen uns an die irgendwie dümmsten, schwächsten Leute an, dann wird halt irgendwie das Potenzial für die irgendwie Leute, die normal sind, total falsch gesetzt. So, eigentlich würde so eine Gesellschaft noch mehr dumme, fette Leute produzieren. So, die sollen doch irgendwie dadurch konfrontiert werden und dann lernen, dass es da was gibt, was sie vielleicht vorher nicht beobachtet haben. Das Problem mit solchen Sachen wie verboten ist und Informationsunterbrechung, ist, dass du halt einfach Meinungsbildung unterbrichst, Mann. So, lass doch die Leute schauen, was sie wollen. Du hast doch überhaupt keine Ahnung, wie die Psyche von Menschen komplex ist, aber so einfache Sachen draufpacken. Geil. It's also suggested a teenager should scrutinize the underlying themes in the memes they see rather than simply enjoying them. Ja, was? Kritische Meme-Theorie. Ja, sehr. Ich finde es wichtig. Lass uns bitte Freude und Spaß verbieten. Die Menschen könnten sich erschrecken darüber, dass sie viel Spaß haben. Und das ist einfach ein direkter Angriff auf Kreativität. So die Leute, das Mindeste, was die Leute im Internet machen wollen und das, worauf man sich halt generell einigen kann, kommt bei Leuten an, ist kreatives Zeug. Okay, wenn irgendjemand ein tolles Lied vorführt, irgendwie was macht, dann sind die Leute richtig geil dafür. Das ist richtig toll. Weißt du, da wird keiner hingehen und sagen, weißt du was, das Lied, da muss entfernt werden. Weißt du, aber. Doch, da gehen alle möglichen Leute hin und sagen, das muss entfernt werden. Weil da nicht genug Consent irgendwie drin ist und Ja, sorry, aber weißt du, so, wenn wir halt nicht irgendwie eine Position haben, die aussagt, lass mal einfach alle Bücher verbrennen, dann können wir auch keine Position haben, die sagt, lass mal einige Bücher verbrennen, lass mal Gib den Leuten keine Tipps, OPEX. Gib den Leuten keine Tipps. Na, doch schon, Alter. Ich will sehen, wie weit die es treiben. Die sind alle noch feige, weißt du, die trauen sich nicht, weißt du, die sollen zu mir kommen. Ja. Ein Schauerberg. Ja, du schmeißt in die Prügeln aus. Weltraumaffenberg. Traut euch, kommt zu mir in die ISS, OPEX-Op, ja. Ein Schauergalaxie. Ein Schauergalaxie. Traut euch. Aber das ich finde, der OPEX sollte dann auch so einen coolen Lederzylinder tragen. Lederzylinder, Alter. Ja, wenn mir genug Leute Geld geben auf Patreon, dann werde ich alles aus Leder tragen. Wird der Ledermensch sein, ja? Aber ja. Ja, aber sorry, ja, ihr dürft euch das nicht vorstellen, sonst kann es sein, dass sich das viral verbreitet und zu einem Meme wird und dann verboten wird, weil irgendwelche Gimps sich angesprochen fühlen, Alter. Was sind das auch für Leute, die sich ihre Ernährungstipps auf Twitter aus einem Meme holen? Also, what the fuck? Ich meine, gesunde Menschen sind das. Ja, was sind das für Leute, die sich irgendwie in ihrer Existenz beleidigt fühlen, wenn man sich nicht an ihre Pronomen hält, weißt du? So, das sind halt fundamentale Fragen, die Leute mit sich selbst erstmal klären sollten, bevor sie nach außen auf die Welt irgendwelche Scheiße raushauen, weißt du? Aber wenn ich irgendwie sage, ich mag das nicht, wenn du das machst, dann ist es Hass, weißt du? Aber wenn die Person gleichgültig zu sich selbst ist oder irgendwie die Emotionen von anderen Leuten absolut ignoriert, dann ist das kein Hass, weißt du? Wir sind unteilbar, weißt Bescheid, Alter. Jetzt treiben wir die Leute, die wir nicht mögen, durch die Stadt. Geil, beste. Meine Pronomen sind Ficky und Ficky. Das sind sehr geile Pronomen. Pornomen. Die Leute auf Twitter, die Diät-Tipps abholen, dann bin ich in dem Moment auch Sozialdarwinist und sage, wenn du da deine Essensvorschläge herbekommst, dann fress dir die Diabetes bitte auch an. Ja, aber man kann vielleicht auch auf der einen Seite Fat Acceptance propagieren und auf der anderen Seite propagiere ich dann, aber wir müssen die Memes abschaffen, von denen die Leute fett werden. Nehme ich denen dann nicht sozusagen ihre persönliche Freiheit weg? Ja, nee, die fühlen sich dann ja eigentlich okay mit. Also die fühlen sich, die fetten Leute sind schon fett. Okay? Was ist jetzt los? Ja, ne, jetzt kommen die russischen Bots durch, ne? Jetzt kommen die russischen Bots. Jetzt ist es vorbei. Wir müssen russische Bots. Wir müssen Russland einfach verbieten. Das ist eine gute Idee. Auf Lateinisch heißt ja Afesimia. Sind wir Semianten oder Simatere? Also ich bin Antisemiant. Oder ist das beides schlecht? Hey, wisst ihr, also ich habe Sim-Ant damals immer gerne gespielt. Wir sind ja auch eigentlich nicht auf dem Holzweg, so, weißt du, wir reden ja hier mit diesen ganzen Beschlüssen davon, dass man weniger Internet braucht, damit die Leute mal gesund im Kopf sind. Ja, geil, weißt du was? Dann würde ich sagen, ja, schalt doch das Internet für dich selbst ab, mach dich in Ordnung bringen und dann kannst du wieder zurückkommen ins Internet. Ain't nobody got time for that. Genau. Alles klar, das waren die Weltraumaffen. Ja. Bis nächste Woche, Leute. Gendarnieren geht in den Wald und ja. Eintracht Frankfurt ist super. Lasst euch nichts erzählen. Zwietracht Frankfurt, hör auf. Genau. Doppelmoral ist doppelt so gute Moral. Tschüss. Leistet den normalitären Widerstand. Fördert, Wald, was der Freiheit dient. Wald. Wieder den Kulturmarxismus.